Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und diesmal ist es Ja. fast gar nicht gelogen mit dem 18 Uhr. Das ist nie gelogen. Das ist immer perfekt richtig zu rechtzeitig, ja. Weltraumaffe never comes late. Never comes early. 2 Minuten, das ist echt gut. Ja. Hallo, Leute. Ja, schönen guten Abend, Leute. Guten Abend, der Mammon hier. Schreibt mal, wie heiß es bei euch gerade ist. Bei mir in Heidelberg ist es gerade so 38 Grad. Richtig schön. Hier sind es gerade mal 35. Ihr habt es echt so gut in Heidelberg. Ihr habt da die schöne Stadt und alles und warm und. Ja, ich habe das Gefühl, da kommt gleich Gewitter an. Ja, Bin ne. sicherlich nicht, aber. Ja, Ja, Karlmann sagt, heute Nacht soll es gewittern. okay. Windig ist schon ein bisschen. Ja, gut. Das So. liegt alles nur am Klimawandel, um hier mal einen schönen Segway ins erste Ja. Thema zu machen. Also würden wir das System wechseln, ja, dann hätten wir keinen Klimawandel. Ja, hier haben wir eine kleine Meldung vom Bundesamt für Verfassungsschutz, also unser Inlandsgeheimdienst, der uns vor Terror im Inland schützen soll. Und der hat im Endeffekt ein linkes Aktionsbündnis, die sogenannte interventionistische Linke, die immer mit IL abgekürzt wird, in diesem Schlaglicht, diesem Artikel, im Endeffekt ist das ein etwas längerer Artikel, wo verschiedene Sachen aus den Jahren 2016 bis 2018 zusammengefasst werden. Da kann man sich einfach mal angucken, welche Aktionen die gefahren haben. Im Endeffekt sind das die Leute, die hinter der ganzen Kampagne Ende Gelände stehen. Und die interventionistische Linke hat allein im Jahr 2017 dafür gesorgt, dass, ja, wie viele waren es? 1000, Moment, mal kurz die Zahl scrollen. 1100 Personen allein im Jahr 2017 wegen dieser interventionistischen Linke im Rahmen von deren Protestaktionen sind quasi in Polizeigewahrsam geworden. Also die machen immer absichtlich Aktionen, wo es mit Konfrontationen mit der Polizei einhergeht, absichtlich, um das publizistisch auszuschlachten. Und interessant finde ich, dass halt die interventionistische Linke eindeutig nicht als demokratisch angesehen wird vom Verfassungsschutz. Im Endeffekt wird hier quasi eine Bewertung abgegeben. Vorrangiges Ziel ist es, mit Hilfe von Aktionsbündnissen tagespolitische Themen aufzugreifen, um damit die Anschlussfähigkeit in das demokratische Spektrum sicherzustellen. Für die interventionistische Linke ist die Kampagne Ende Gelände aufgrund ihres Bekanntheitsgrades und der Verortung im zivilgesellschaftlichen Spektrum von entscheidender Bedeutung. Insbesondere junge Menschen sollen über das populäre Thema Klimaschutz sowie über die Protestaktionen gegen die Profitmaximierung der Großkonzerne angesprochen, politisiert und langfristig an die linksextremistische Szene gebunden werden. Verfassungsschutz. Ja, Ja, also alle Leute, die da mitmachen, sollten sich vielleicht mal überlegen, ob sie da den richtigen Leuten hinterherrennen. nee, du siehst es völlig falsch, Preis. Hättest du mal auf Twitter gucken müssen, wie die Leute darauf reagiert haben. Da wurde dann gesagt, der neue Verfassungsschutzchef ist ja genauso ein Fascho wie Maaßen und hatten wir den nicht extra ausgewechselt, damit das nicht mehr passiert und so. Also man hat wie immer sehr demokratisch und im Sinne des Grundgesetzes gehandelt. Und da Ja, finde ich ich auch meine, überhaupt. es wird ja aufgegriffen, die Tagespolitik, die begünstigt dieses Thema und da werden halt Regelbrüche anders gewertet, als es im Normalfall der Fall ist. Wird halt mit zwei Maßen gemessen. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was hier bewertet wird. Die Anschlussfähigkeit an das demokratische Spektrum, weil in einem demokratischen Spektrum sind solche Aktionen an sich nicht legitim, soll dadurch erreicht werden. Ja, dass halt gerade auch diese Mainstream-Politiker die Sache unterstützen. Täglich. Ja, aber Rechtsstaat. Naja, waren ja nur 8 verletzte Polizisten bei der Geschichte da, also nur, ne, in Anführungsstrichen. Ich meine, es ist schön, wenn der Verfassungsschutz das weiß und die Polizei und so, aber die Journalisten wissen es nicht und drucken es dann immer, ne? Dann geben die mir eine Meldung raus, wo die Polizei dann wieder schlecht wegkommt oder so und irgendwelche Journalisten drucken es dann eben ab, ne? Hey, So. hey, ho, ho, Ende Gelände, it's got to go. Auf diesem Niveau geht das ja ab mit dem offiziellen Liedbuch der Kampagne Ende Gelände, Action Ja, es Eagle. ist großartig. Es ist Die Mutorgel oder wie hieß das großartig. Ding noch früher? Ja, bei der Mundorgel waren ja gute Sachen drin, wie die Gedanken sind frei und nicht It's getting hot in here, it's cause of climate change. I'm gonna turn the gas off. Das habe ich heute noch gesehen, von wegen der Flugzeuge. Keep him down, oder was? Okay, kann mal jemand reinzoomen? Ich will Teile davon irgendwie mal näher lesen. We can be our heroes today. We will fight against your coal. We have come for climate justice. You can take our dreams away. Warum ist das Snoop Dogg? Und die vergehen sich auch noch an Beatles. Snoop Dogg Remake Block It Like It's Hard. Moment, ich will das lesen. Snoop Dogg Block It Like It's Hard. We will block you. Queen, we will rock you. Was heißt das? Ist jetzt auf Twitter oder was ist da gemeint? Britney Spears Toxic. Das ist ein Flugblatt, das vor den Demos ausgegeben wird, Mammon. Da, damit die Leute wissen, was sie singen. Oder ich glaube, wenn du runterscrollst, kommen auch noch so coole Frage-Antwort, so Dinger, so was wollen wir? Keine Kohle und so. Yeah. Oh je. Hier genau. Sind diese. Oh, das ist mal Call and Response. Ich weiß nicht, ob man das nochmal ein bisschen hochscrollen kann. Das möchte ich nochmal highlighten, weil das ist eine sehr krasse Demonstrationsstrategie. Im Endeffekt hast du immer einen Anschreier und alle Leute wiederholen, was da gesagt wird. Und da gibt es psychologische Studien dazu, die nachweisen, dass einfach das Wiederholen von Sachen, auch wenn man es gar nicht glaubt, dass das quasi dadurch seine eigene Meinung geändert wird. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart dargestellt. Aus Amerika, ne? Es ist eine stark suggestive Psy-Op-Methodik. Ja, natürlich, ja. Yep. Ah, Anti-Fossilista. Im Frühtau zur Grube wird sie in Fallera, verschwunden sind Wälder und Höhen Fallera. Wir sind hinausgegangen, die Bagger einzufangen, komm mit und versucht es doch selbst einmal. Alter, was soll denn das? Ist das nicht irgendwo auch Urheberrechtsverletzungen einfach? Ich glaube, im Frühtau ist inzwischen traditional, aber Songs, du darfst ja, es wird ja hier, ja gut, sie stellen die Akkorde dazu, aber ich glaube, das ist auch noch im Rahmen des Erlaubten. The seas are rising, so are we. Ja? Das ist halt ein Dämme. We are here and we are gold. Stop extracting coal. Och, das ist ja. Och. Nie wieder Kohle. Ja, das ist, was euch allen blüht, wenn ihr das Land deindustrialisiert, übrigens. Ja. Nie wieder Strom, nie wieder Licht. Ja. Ja, oder auch nicht fliegen halt. Dann einfach Primitivismus, Alter. Handys aufladen. Ja. Ja, wie gesagt, war so ein humoriges eher Thema. Ja, lustig war es ja. Ich dachte, es wäre ganz, ganz unterhaltsam, da mal reinzuschauen. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns das Klima klaut. Ne? Vor allem, weißt du, die haben ja nicht mal irgendwie, das sind so Low-Energy-Psy-Ops eigentlich, weißt du, weil die entwickeln ja keine eigenen Lieder. Die entwickeln vielleicht Slogans, so diese International Shouts, so, aber die sind ja auch irgendwo abgeschaut von Amerika. Ja, also bis auf dieses Call-and-Response-Sache würde ich sagen, das ist schon legitim, da halt so Persiflagen zu machen aus Demonstrationszwecken. Natürlich ist das cringe, deswegen gucken wir uns das auch an. Ja, das kommt halt immer drauf an. Es gab damals ja auch Asterix gegen das Atomkraftwerk in den 80ern. Das wurde auf Demos verkauft, ja. Das war aus allen möglichen Asterix-Dingern zusammengeschnitten, vor allem aus der Trabantenstadt, weil ja da das Thema ähnlich ist, Neubau und so. Aber da hat Asterix, also die Rechteinhaber, haben hart prozessiert und das musste dann auch verschwinden. Das ist heute wahrscheinlich ein absolutes Sammlerstück. Es war so kopiert, zusammengeheftet, getackert. Ja. Moment mal, was passiert hier? Warum fährt dieses Boot mit einem ganz, ganz leeren Holzboot quer durchs Mittelmeer? Ja, das sieht man hier im Archiv nicht. Das ist im Endeffekt ein Video, wo man sieht, also Es ist ein Tweet von Frontex, der Grenzverteidigungsorganisation der Europäischen Union. Und wait, why is that a fisher trawler towing an empty wooden boat in high seas? Wenn man das Video abfahren würde, das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt machen, da sieht man im Endeffekt, dass ganz viele Leute aus dem Unterdeck des Bootes steigen, des einen Bootes, und dann quasi auf das Holzboot übersetzen und dann quasi im offenen Mittelmeer sich selbst überlassen werden und das Boot haut ab. Also quasi eine Schlepperaktion direkt gefilmt. Ja, und ja, einfach nur mal ein kleiner Einblick in das, was im Mittelmeer die ganze Zeit passiert, vor dem Hintergrund, was ja die tagesaktuelle Diskussion ist mit der Sea-Watch und so weiter. Ja, also Schlepperbanden nutzen solche Sachen sehr stark aus und die Frontex-Leute, die klären schon sehr viel auf. Ja, allerdings bei so NGO-Sachen wie mit der Sea-Watch, da kann Frontex sich halt aus politischen Gründen nicht sehr stark einmischen. Ja, und dann sind wir auch beim Sea-Watch-Thema. Wer hat das eingereicht? Ich hatte es auch eingereicht. Ich musste gerade was machen, deswegen muss ich kurz, sorry. Riskantes Anlegermanöver lässt Stimmung kippen. Sea-Watch 3 vor Lampedusa. Ich denke mal, das haben die meisten Leute mitbekommen, dass die Sea-Watch 3 mit 40 im Mittelmeer aufgenommenen Personen, die nicht der Crew angehörten, nach Lampedusa gefahren ist und trotz mehrmaliger Warnungen, trotz mehrmaliger Aufforderungen sich quasi die Einfahrt in den Hafen mit Gewalt erzwungen hat. Ja, wir haben unter anderem haben die ein Patrouillenboot von der Finanzbehörde der italienischen gerammt. Das ist halt wie die Küstenwache, Guardia Finanza, die heißen einfach nur so. Das ist schon eigentlich ganz normale Zollbehörde. Und ja, das ist an sich eine Sache, die überhaupt gar nicht geht. Meiner Meinung nach könnte Glück sein, dass sie da nicht direkt Retaliationsmaßnahmen bekommen haben. Aber die sind halt von ihrem normalen Kurs abgewichen. Die haben keine Einlauferlaubnis bekommen. Der Beflaggungsstatus des Schiffes ist umstritten. Die hätten nach Tripoli fahren sollen mit diesen Leuten. Da war auch mit einem Flüchtlingshilfswerk ein alles Mögliche arrangiert, dass halt gut für die gesorgt wird, auch wenn in Libyen natürlich die Verhältnisse generell schlecht sind. Das gebe ich gerne zu. Ja, und das Resultat ist jetzt im Endeffekt, dass die Kapitänin mit dem netten Nachnamen Rakete verhaftet wurde und der wird jetzt der Prozess gemacht werden mit ziemlich harten Anklagepunkten, weil sie halt das gemacht hat, was sie gemacht hat. Und Reue zeigt sie keine. Es gibt schon ein GoFundMe über 400.000 Euro, um die Anwalts- und weiteren Kosten für die zu bezahlen, die gesammelt wurden, weil obwohl diese Tat eindeutig gegen sehr viele Gesetze verstoßen hat, halt in den Köpfen von manchen Leuten das nicht so ausgelegt wird. Ja, also es gibt einfach wirklich bestimmte Linien, die sollte man nicht überschreiten und ein Armeeboot zu rammen gehört dazu. Du hast aber doch gehört, was der Bundespräsident dazu gesagt hat. Es mag vielleicht italienische Vorgaben und Gesetze geben, gegen die die Dame verstoßen hat, aber trotzdem darf man das nicht kriminalisieren. Wir in Deutschland sind nämlich zivilisierter und wissen das besser als die Italiener. Ja, das ist wirklich ein blanker Hohn, ja, weil das... Das Coole ist ja, dass wir kein Mittelmeer haben. Die Einzigen, die darüber zu entscheiden haben, sind die Italiener. Wir haben aber die Nordsee-Mammon. Das ist der Spruch lächerlich. Ja, wir haben die Nordsee-Mammon. Also viele andere, wie? Also nee, aber in der Zeit... Die sind 2 Wochen von Lampedusa auf und ab gefahren und du hättest da in der Zeit jeden europäischen Hafen so ungefähr, inklusive Hamburg, ansteuern können. Die hätten also die Fahrt machen müssen, klar, das wollten die nicht, aber sie hätten sie in Hamburg absetzen können und Deutschland hätte sie ja auch aufgenommen. Italien hat ja auch selbst gesagt, okay, lasst sie hier an Land und dann... schicken wir sie in die Länder, die ihre Aufnahmebereitschaft signalisiert haben, zu denen wir ja auch gehören, zwangsweise. Aber die werden hier dann nicht erkennungsdienstlich untersucht, weil die Italiener halt keinen Bock haben, dass, falls diese Leute sich als vielleicht nicht ganz so regelgetreu entpuppen, dass wir denen die nach Dublins Dingsvertrag zurückschicken. Ja, also das muss vielleicht nochmal ausformuliert werden, weil im Endeffekt ist es ja so, dass jetzt diese 40 Personen auf italienischem Staatsgebiet sind und die müssten halt nach den Dublin-Regeln erkennungsdienstlich behandelt werden. Das heißt, es muss festgestellt werden, wer sind die. Das halt, sollten sie ein anderes EU-Land anreisen, dass sie wieder zurück nach Italien geschickt werden. Das ist ja der Dublin-Prozess. Und Italien hat jetzt gesagt, wir weigern uns, diese Sachen zu schicken. Wir haben jetzt schon, ihr habt ja schon eure Hilfsbereitschaft signalisiert, Deutschland, Holland, Schweden, keine Ahnung, wo, verschiedene Länder, wo diese Leute jetzt hingeschickt werden. Und Italien, also die italienische Regierung hat im Endeffekt gesagt, ja gut, dann, das alles ist so rechtlich daneben gelaufen, warum sollten wir uns jetzt als Einzige daran halten? Ja, deswegen schicken wir die jetzt einfach weiter und guck mal, was ihr mit denen macht, wir nehmen niemanden zurück. Ja, das ist auch, das ist natürlich eine absolut diplomatisch unwürdige Vorgehensweise, aber der gesamte Vorgang ist diplomatisch total daneben. Ja, hier benimmt sich keiner ordentlich. Die Italiener haben einfach die Nase voll. Und deswegen halten die sich mittlerweile in ihrer Rhetorik auch nicht mehr zurück, ja. Und also die Dame, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die ihrer eigenen Sache so einen Gefallen getan hat mit ihrer Aktion. Ja, das ist ja das gesamte Problem. Die Demokratie war ja immer dafür da, dass man irgendwie einen Ausgleich schafft zwischen den Interessen, nicht dafür, die Interessen einer Gruppe praktisch durchzusetzen. Ja, brutal. Und das verkennen die Leute zunehmend. Nur weil die Frau Rakete sich für moralisch auf der richtigen Seite hält, kann sie keine Straftaten begehen. So funktioniert ja, sie pochen ja immer auf Seerechtssachen, wobei sie irgendwelche Situationen ja erzwingen. Ja, die sagen ja, nach internationalem Seerecht können sie, wir haben halt die Leute an Bord, die hungern, ihr müsst die aufnehmen. Aber 2 Wochen hin und her fahren vor der Küste, anstatt woanders hinzufahren, so wird halt so eine Situation erzwungen. Ja, das ist halt, ja, das sind ekelhafte Methodiken. Nötig. Ja, und dann noch so tun, als ob man der Gutmensch wäre. Ja, und der Bundestag möchte jetzt, oder hat inzwischen, oder ich weiß nicht, ob es eine Diskussion ist, einen Paragraphen einführen, die das Aberkennen der Staatsbürgerschaft möglich macht. Hintergrund sind natürlich diese ISIS-Geschichten, die wir hier mit Rückkehrern und so haben. Und unsere liebe Kollegin Frieda Ackermann von den neuen deutschen Medienmachern findet das halt nicht so gut, weil sie möchte nicht, dass Deutsche entscheiden, wer Deutscher sein darf. Das findet sie frech und ausländerfeindlich. Weil wir haben ja, ich meine, wir haben schon ein Recht auf Einbürgerung, wie sie ziemlich genau feststellt. Wenn man 8 Jahre in Deutschland gelebt hat und nicht vorbestraft ist, unsere Sprache spricht und arbeiten geht, dann kann man sich einbürgern lassen. Ohne Probleme, dann hat man einen Anspruch darauf. Das ist doch artig sein, was ist da gemeint? Also, wenn man jetzt Sprache lernt und keine Strafen macht und so, keine Strafen bekommt, so, dann ist man doch artig, oder nicht? Also das ist, glaube ich, der Frau Ackermann schon zu viel. Aber was jetzt halt die Veränderung ist, ist, einbürgern lassen kann man sich fortan nur noch, wer neben den bisherigen Voraussetzungen auch seine Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse gewährleistet. Insbesondere, wenn er nicht gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist. Oder mit anderen Worten, die Willkür in den Amtsstuben kehrt zurück. Oder ist Ihnen sofort klar, was deutsche Lebensverhältnisse ausmacht? Ja, das ist mir ziemlich klar, Frieda. Ich weiß nicht, vielleicht ist das wegen deinem Migrationshintergrund so, dass du das nicht verstehst, aber für mich ist vollkommen klar, was damit gemeint ist. Und das sehe ich hier in meiner direkten Umgebung jeden Tag, wenn ich die Müllberge zum Beispiel sehe, die sich inzwischen vor den Häusern türmen. Ja. Und natürlich ist das rein islamfeindlich, ne? Nach Frau Ackermann. Und sie arbeitet sich auch noch an der rhetorischen Geschichte ab, dass man das nicht Ausbürgerung nennt, weil das ja Nazi-Sprech ist. Und jetzt heißt es, dass die Staatsangehörigkeit verloren gehen und zurückgenommen werden kann. Ja, ich finde das völlig legitim. Und sie sagt, und wie praktisch, damit kann man sich des unwertvollen Bevölkerungszuwachses wieder entledigen. Denn mal ehrlich, wer will schon IS-Rückkehrer haben? Also ich habe diesen Artikel jetzt nicht, die Diskussion nicht verfolgt, aber generell gibt es ja das Problem, dass nach deutschem Gesetz niemandem erstmal die Staatsbürgerschaft kann nicht entzogen werden. Ja, ich gehe mal davon aus, es geht hier um Fälle, wo ein ausländischer Staatsbürger die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. und noch eine weitere hat. Weil ein weiteres deutsches Gesetz ist ja, dass man niemandem die Staatsbürgerschaft entziehen kann und der dadurch staatenlos wird. Warum? Ja, wenn man, zum Beispiel zwei Pässe hat, zwei Staatsbürgerschaften, könnte das eine Option sein. Allerdings, wenn er nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat und keine weitere Staatsbürgerschaft, dann, ja, dann ist das rechtlich eigentlich überhaupt nicht umsetzbar. Also worüber ja, müssen wir das nur über diese Spezialfälle geredet tatsächlich? Nee, es geht Es geht einmal um die Einbürgerung an sich. Und es geht dann im Nachhinein drum, dass du halt, denke ich mal, wenn du zum Beispiel halt dich so einem neuen ISIS oder so anschließt, dass du danach halt deine Staatsbürgerschaft, deine deutsche, verlieren kannst. Ja, aber nur wenn du eine zweite hast. Also ich glaube, das staatenlos machen dürfen sie dich tatsächlich nicht. Ja, aber warum? Weiß ich nicht. Warum darf, nee, aber nein, nicht auch nicht, auch nicht den wirklichen Grund. Warum ändern wir das nicht? Was kann ich dafür, dass das zum Beispiel in Berlin teilweise Palästinenser-Clans sind? Was kann ich dafür, dass die nicht da wohnen, wo sie geboren wurden? Und warum darf ich die da nicht wieder hinschicken, wenn sie hier kriminelle Vereinigungen bilden? Ich verstehe das langsam. Also man kann darüber reden, wie der Prozess ist, die Staatsbürgerschaft zu erlangen und ob man da was dran schrauben könnte. Aber die Staatsbürgerschaft zu entziehen, das ist einfach so eine Rechtsgrundlage, da würde ich direkt sagen, nee, aus welchem Grund auch immer, einfach nicht machen. Da muss eine andere Lösung gefunden werden. Warum? Weil das eine Rechtsgrundlage ist. Du kannst niemandem die Staatsbürgerschaft entziehen. Ja, dann ist es der deutsche Staatsbürger und das haben sie doch damit halt nach terroristischen Strafgesetzmaßnahmen halt bestraft werden. Aber die Staatsbürgerschaft verlieren, das ist die Todesstrafe, meiner Meinung nach, eine Sache, die man einfach nicht machen sollte. Aber im Endeffekt ist es doch jetzt so, Price, auch wenn das im Gesetz jetzt heißt, dass man die Staatsangehörigkeit verloren gehen oder zurückgenommen werden kann, dann bedeutet das doch genau das. Ja, naja, das kann ja, aber, meine, also sie haben das Grundgesetz jedenfalls nicht geändert und das müsstest du ändern, weil das, was Price gemeint hat, dass man nicht staatenlos werden darf, da steht im Grundgesetz schon drin, in einem von den ersten Artikeln, und das ist natürlich geschuldet der Tatsache mit Nationalsozialismus und dass man dann irgendwie die Juden ausgebürgert hat und so. Und deswegen hat man das halt da mit reingeschrieben, dass das nicht mehr möglich sein soll. Also du kannst jetzt, wenn du nur Deutscher bist und nichts anderes, dann kannst du die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren. Das steht im Grundgesetz. Also dafür müssen das Grundgesetz ändern. So, nach welchem Gesetz sollst du denn verklagt werden, beispielsweise, wenn du keinen Staat angehörst? Ja. Aber also hier, Paragraph 17 sagt, die Staatsangehörigkeit geht verloren durch Entlassung, durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, durch Verzicht, durch Annahme als Kind durch einen Ausländer, durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates, durch Erklärung oder durch Rücknahme eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes. Das sagt das neue Gesetz. Ja, es sind ja nur die Möglichkeiten. Mhm. Wird das angewendet, ne? Das ist die Frage. Natürlich, also wenn das so ist, dass das im Grundgesetz mit der zweiten einzigen Staatsbürgerschaft so geregelt ist, bricht das natürlich hier in dem Fall die Sachen dann. Ja? Aber grundsätzlich ist es jetzt möglich, die Staatsangehörigkeit zu verlieren oder sie nicht zu bekommen. Und das wird Frieda ja am meisten ärgern, sie einfach nicht zu bekommen, wenn man zum Beispiel mit mehreren Frauen verheiratet ist, was ich auch wieder für völlig legitim halte. Was soll das denn? Ja, prinzipiell ist es auf jeden Fall möglich, da die zu erkennen. Ja, also nochmal, über die, wie man die Staatsbürgerschaft erlangt, da kann man ja drüber diskutieren. Beispielsweise, sagen wir mal, ein deutscher Staatsbürger geht ins Ausland und macht halt diese ISIS-Scheiße und heiratet da jemanden und bekommt ein Kind, kriegt die Frau und das Kind dann die deutsche Staatsbürgerschaft auch. So, das war die Frage. Oder kann denen das dann aberkannt werden? Also wenn es sich auf solche Sachen bezieht, okay. Aber im Normalfall frage ich mich einfach, worüber reden wir hier? Weil das ist vom Grundgesetz ausgeschlossen. Ja. Bei Schwimmbad-Randale soll der Imam schlichten. Randale im Freibad. Gab es ja heute in Düsseldorf wohl auch. Ja, in Düsseldorf vorm Rheinbad. Da habe ich vor 42 Jahren Fahrradfahren gelernt. Weiß ich noch wie heute. Hat meine Mutter einfach das Rad losgelassen, ohne was zu sagen. Und ich bin irgendwie 50 Meter gefahren, bis ich mich umgeguckt und auf die Fresse gelegt habe. Direkt vorm Rheinbad. Aber das nur am Rande. Das Lustige ist auch, weil du den Fall erwähnst, wir haben hier eine Dualität, die irgendwie nicht zusammenpasst, weil in dem Artikel zum Rheinbad und auch in dem Polizeibericht zum Rheinbad ist ständig nur von Halbwüchsigen und Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Rede und Männern, die da einen Vater bedroht haben, der sich wohl beschwert hat, weil die Leute aus Spaß über Leute drüber gesprungen sind, die da lagen auf ihren Decken und dann, man kann sich schön ausmalen, was passieren kann, wenn sich so jemand aufrichtet, wenn der andere das nicht antizipiert. Der Typ und seine Familie sahen sich am Ende von 400 Leuten umdrängt. Männern. Und dann haben wir hier diesen Bericht aus Berlin, das Columbia-Bad in Neukölln, kann sich ja jeder vorstellen, was da so abgeht. Da möchte man den Imam rufen, damit der das, also man hat schon mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen und hofft also jetzt, dass der Pope den Jugendlichen irgendwie, weil ist das die letzte Möglichkeit oder wie wäre es einfach, wenn man diese Leute dann mit Hausverbot belegt oder so? Ja, das ist vom Prinzip jetzt schon ein bisschen komisch, ne, weil irgendwie ja das letzte Wort das Recht hat und nicht der Imam normalerweise, ne? Also mir wurde immer gesagt, dass Muslime sich ja immer benehmen würden und die sind gar nicht auf Streit aus. Die sind überhaupt nicht territorial. Nee. Das sind nur so eine kleine Minderheit. Das sind nicht alle. So, warum muss man da jetzt einen Imam einstellen? Dass das nicht alle sind, ist ja auch vollkommen klar. Ich denke, es gibt genug Leute, die sich auch schämen einfach für diese Arschlöcher, wie ich mich auch für deutsche Arschlöcher schäme. Ja, aber ich meine damit... Ja, das hätten ja auch deutsche Arschlöcher sein können. In Freibädern passiert ja immer was. Nur nicht in Ordnung. Und der Hinweis, ist ja einerseits das mit dem Imam und andererseits, dass mehrere Dolmetscher zum Ort des Geschehens gerufen werden mussten, bevor die Situation geklärt werden konnte. Das finde ich, ist eigentlich noch fast bedenklicher als das mit dem Imam, weil da ja überhaupt gar keine Kommunikation möglich ist. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, um auf den Chat einzugehen, ja, der Artikel ist schon älter, aber wie gesagt, das ist der Kontrast mit den Geschehnissen im Rheinbad auch einfach. Ja, aber Preis, wenn jetzt irgendwelche Leute über deinen Kopf springen oder so, dann, und du rechtest dich auf und guckst irgendwie böse, das versteht man schon. Da brauchst du nicht viel reden, glaube ich. Ja, das, wie gesagt, ich will hier überhaupt gar nichts verteidigen, nur die Situation kannte man ja von vor ein paar Jahren, wo die in der Flüchtlingskrise teilweise gewisse Freibäder gesagt haben, okay, wir lassen die Leute nicht mehr rein, was ja auch für Aufregung gesorgt hat. Das hatte halt teilweise Übergriffe als Hintergrund, aber teilweise auch einfach nur den Hintergrund, dass man nicht mit den Leuten kommunizieren konnte. Nee, da muss ich dich in mehreren Punkten widersprechen. Erstens, im Freibad passiert immer was. Das ist Quatsch. Als ich ein kleiner Junge war und schwimmen war, war das Freibad vor allem das Revier des Bademeisters. Wenn der gesagt hat, ihr Arschlöcher, geht da weg von der Beckenkante, dann ist man da besser weg von der Beckenkante gegangen, weil sonst durfte man nämlich den Rest des Sommers draußen bleiben. Ganz einfach, man hat einen gewissen Respekt vor den Leuten gehabt, die das Ding da veranstaltet haben und hat sich deswegen nicht ganz so daneben benommen. Ich glaube natürlich nicht, dass du nicht verstehst, was du da sagst, ne? Es passieren generell Sachen im Freibad, deswegen gibt es ja auch in den meisten Freibad-Securities, aber ich habe ja auch wann darauf hingewiesen, ich habe ja auch darauf hingewiesen, nicht in dieser Qualität. Das ist was ganz anderes. Deswegen stimme ich dir ja zu. Aber die Situation mit, wir haben einen Bademeister und alle tun, was er sagt, ja, ich meine, die ist schon länger nicht mehr so. Ja, warum? Ich habe mit Kindern gearbeitet, mit auch ausländischen. Und die Arab-Kinder, die sind lebhafter, ja, genau. Aber das hört dann irgendwie mit 20 oder 25 hört das auch ein bisschen auf. Dann lässt das auch wieder nach. Die sind erstmal lebhafter, ja. Was dann daraus wird, ob da ein Streit daraus wird oder so, das ist immer nochmal eine andere Frage. Aber es gibt einen Unterschied, ja. Sehe ich schon so. Und zweitens wollte ich noch darauf hinweisen, dass das mit den Sicherheitsdiensten in meinen Augen nichts mit der Flüchtlingskrise hier in dem Fall möchte ich ganz klar sagen, nichts mit der Flüchtlingskrise zu tun hat, weil das nämlich schon vorher angefangen hat. Hier bei mir persönlich war es so, dass ich einen Sicherheitsdienstmitarbeiter, den ich vom Job kannte, weil der nämlich unsere Pforte kontrolliert hat, da wo ich gearbeitet habe, treffe ich im Freibad und sage, nach der Arbeit ein Bier trinken. Der sagt, nee, ist Arbeit hier. Und das war 2012. Das heißt, es ist also nicht das Problem, dass so viele Flüchtlinge in den Schwimmbädern sind, die da Terror machen, sondern es sind auch die, die schon länger hier wohnen. Und zwar halt da auch leider eher wieder die mit Migrationshintergrund und da auch leider eher wieder die mit muslimischem Migrationshintergrund. Aber das kann man ausnahmsweise mal nicht den Flüchtlingen anlassen. Ja, nur machen die richtig Ärger oder passiert da irgendwie was? Oder necken die und ja, es wird hast du gehört, die springen, ja. Die machen sich einen Spaß draus, über Leute, die auf ihren Decken liegen, hinweg zu springen. Das an sich ist ja noch nicht gefährlich, sag ich mal. Nee, ich habe doch gesagt, dann richtet man sich auf und dann hat man halt ein Knie in der Fresse. Wenn man sagt, hey, was soll das? Und es stehen dann 400 Leute um einen rum. Das ist natürlich krass, das sollte nicht passieren, ja. Wo die dann herkommen, verstehe ich auch nicht, wenn die sich allgemein nicht verstehen. Aber warum fuck nochmal, kann man sich nicht ohne andere Leute zu gefährden oder zu ärgern oder zu provozieren einen schönen Tag im Freibad machen? Clownswelt. Und in der Clownswelt brauchen wir die Kirche, also die uns sagt, wo es rangeht. Wenn man was gesagt hätte, wären die nur über andere Leute gesprungen und nicht mehr über dich oder so, wenn du was sagst. Ja, also, oder hätten die halt auf die Fresse gehauen oder deine Familie mit 400 Leuten umringt. Ich bin am Ende meiner Aufnahme. Das habe ich ja vorhin gefragt, ob es denn wirklich Gewaltprobleme gibt oder ob es eher so ein Killefit ist, sozusagen. Das ist ja, wie gesagt, das mit dem Rüberspringen, das ist zwar nicht schön vielleicht oder so, da kann man sich aber irgendwie auch gegen wehren und das ist auch kein Gewaltproblem. Wie willst du dich denn dagegen wehren, wenn 400 Leute um dich, deine Frau und deine zwei Kinder rumstehen? Wo wehrst du dich denn dann noch? Das ist doch nicht von Anfang an passiert. Das ist so erst passiert, als er sich aufgeregt hat, oder nicht? Da gab es dann irgendwie eine Eskalation. Ja, genau. Als er gesagt hat, hör mal mit dem Scheiß auf, du gefährdest andere Leute. Ich habe überhaupt kein Verständnis für asoziales Verhalten, nur weil man Bock drauf hat. Das ist nicht drin. Wir sind hier in Deutschland. Wir können, wenn wir, das erinnert mich an diese Diskussion, die ich heute darüber geführt habe, ob Milchshake schmeißen schon politische Gewalt ist. Ja, weil wir nicht anfangen können, die Ächtung von politischer Gewalt aufzuweichen. Und ist es erst, wenn der Gegenstand ein gewisses Gewicht erreicht? Ich meine, klar, wenn ich Wattebäuschen nach jemand werfe, okay. Aber weißt du, was ich meine? Wir können nicht anfangen. Ja, schon. Weißt du nicht, was ich meine? Ich meine, im Schwimmbad, da sind Mädchen und Jungs und dann necken die sich eben und dann passiert auch mal irgendwie sowas. Ich finde es nicht so unnatürlich, ehrlich gesagt. Okay, also das, was der eine hier meint, ist so das Äquivalent zu Wattebäuschen. Das andere ist halt so Milkshakes werfen. So, das sind wirklich zwei getrennte Dinge. Ihr stimmt euch zu. Das ist alles okay. Aber wichtiger ist ja, dass wir dem Populismus widerstehen. Genau, und dafür brauchen wir die Kirche. Kann mir jemand erklären, warum wir die Kirche dazu brauchen? Die kann das doch selber gar nicht. Ja, aber Arbeitshilfe Nummer 305. Was ist mit 304 anderen Arbeitshilfen passiert? Waren die nicht so erfolgreich? Wollen wir noch weitere Arbeitshilfen machen? Die vorliegende Arbeitshilfe soll Gemeinden, kirchlichen Verbänden und Gruppen dazu dienen, sich mit dem Phänomen des Populismus auseinanderzusetzen, vor allem mit rechtspopulistischen Tendenzen, die derzeit in Deutschland und Europa eine besondere Herausforderung darstellen. Sie will als Expertentext Anregungen für Diskussionen und Aktivitäten geben. Ich melde mich, habe eine Frage. Die Kirche hat also keine Ahnung von Phänomenen wie Populismus. Wir sehen uns herausgefordert durch das Erstarken des Populismus in unserer Gesellschaft. Populismus, für manche ist das ein viel zu diffuser Begriff für ein sehr unübersichtliches Phänomen. Die einen sehen einen Populismus von links, die anderen einen Populismus von rechts. Wieder andere beklagen einen Populismus der Mitte, der sich sogar in den großen traditionellen Parteien unseres Landes breit macht. Was ist denn das für eine Inhaltsangabe? Welches Volk? Annäherung an Phänomene des Populismus. Der Begriff des Populismus. Was ist rechts am Rechtspopulismus? Demokratie und Populismus. Volkssouveränität und Menschenrechte. 1,5 Volk Gottes. Deus vult. Der Populismus, der uns mit seinen vielen alltäglichen Gesichtern herausfordert, hat sich bis tief in die Mitte der Gesellschaft hineingefressen. Auch Parteien, die sich um die politische Mitte gruppieren, bleiben von der populistischen Versuchung nicht verschont. Zwar mögen sie sich gegen populistische Einstellungen und Forderungen stemmen, Dennoch müssen sie häufig in ihrer eigenen Wählerschaft erkennen, dass dort populistische Ansichten verbreitet sind. Das erfüllt uns mit Sorge. Punkt 3, Flucht und Asyl. 3.1, erzwungene Migration als Merkmal unserer Zeit. Das klingt irgendwie sehr gruselig. Das klingt wirklich sehr gruselig. Das ist auch kein Merkmal unserer Zeit, würde ich sagen, weil das ist ganz doch immer schon gegeben. Ja, halt, aber so in einem Hilfspamphlet gegen irgendwie Rechtspopulismus einfach so die Formulierung hinzuklatschen, ist schon würzig. Erzwungene Migration als Merkmal unserer Zeit. Ja, mir gefällt vor allem die Verteidigung der eigenen Lebensweise. Und gelebte gut. Demokratie als Gegenmodell zum rechtspopulistischen Politikstil, ja. Nee, ich meine jetzt speziell eine Kirche, die anderen Leuten vorwirft, dass sie ihre eigene Lebensweise verteidigen will. Also du kommst mit irgendwelchen jahrhundertealten Traditionskrempel daher und sagst zu den anderen so, ja, ihr verteidigt ja hier nur euren Kram. Das ist aber schlecht und böse, das darf nicht. Chris, scroll mal ein bisschen weiter runter. Da ist bei Punkt 3, 4 wirklich sehr, sehr schöne Formulierung. Das wird dir auch gefallen. Mit dem Anspruch, für das eine und eigentliche Volk zu sprechen, verbinden rechtspopulistische Bewegungen die Behauptung, andere Akteure würden dieses Volk nicht vertreten oder es gar verraten. Sie inszenieren einen Gegensatz zwischen dem vermeintlich homogenen Volk auf der einen Seite und den Verantwortungsträgern aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Kirche auf der anderen Seite. Zum Merkmal eines rechtspopulistischen Politikstils gehören stark antiplurale und antielitäre Tendenzen. Was ist denn das bitte für eine Kirche, Alter? Was soll denn das? Hä? Das ja, ist die Theodor W. Adorno-Gemeinde in Also, anti-elitär kann ich auf jeden Fall verstehen, ja. Hier dieser Punkt 3.4, ne? Die besondere christliche Sensibilität für Fragen von Flucht und Migration. So, da wird auch wiederum mit verschiedenen Arten von Logik hantiert, so als seien sie alle gleichwertig. So die christliche Logik, die muslimische Logik. Ja, also ohne das jetzt gelesen zu haben, würde ich jetzt mal tippen, dass es wahrscheinlich da um Jesus und im Stall und was weiß ich nicht, was ging. Was mich interessieren würde, wäre Punkt 4.5, ja, 4 Abschnitt 5, der kirchliche Blick auf den Islam. So, wollen wir wieder mit dem Islam zusammenarbeiten? Toll. Ja, auf jeden Fall, das mit dem Adorno, das trifft es glaube ich schon ganz gut, weil das sieht mir alles sehr stark wie. Na, ich meine, das könnte auch eine Broschüre von der Linkspartei sein oder so. Oh je, ja, das sind Sachen, die sind wirklich echt Zeitstiftung. Zum Beispiel Punkt 5.3, rechtspopulistische Instrumentalisierung der Gender-Debatte. Ja. So, cool, toll. Ja, aber was ist mit Linkspopulistischer, die das erfunden hat, aus dem Nichts? Ja. So, ich meine, es ist schon irgendwie mehr aussagender, wenn sie was selbst erfinden müssen. So, ja, okay. Als ein zentrales Feld der Auseinandersetzung wird die Sexualerziehung ausgemacht. Mit dem Stichwort Frühsexualisierung wird der Vorwurf verbunden, Schülerinnen und Schülern solle ein Umerziehungsprogramm aufgedrängt werden, um die genannten Ziele durchzusetzen. Schließlich werde auf der Ebene der Politik mit Gender-Mainstreaming den Zielen der Gender-Ideologie zur Durchsetzung verholfen, etwa mit Regelungen für eine geschlechtergerechte Sprache, Quotenregelungen und andere normierende Eingriffe in gesellschaftliche und staatliche Institutionen. Ja, aber das eine mit dem anderen nichts zu tun, ne? Was man mit der Schule mit den Kindern macht und was in der Verwaltung abläuft. Geschlecht ist eine Dimension menschlicher Existenz, die die individuelle Identitäten wie Gruppenidentitäten in hohem Maße bestimmt. Im christlichen Verständnis des Menschen, von den biblischen Bildern über die Erschaffung des Menschen angefangen, ist diese Erfahrung tief verankert und die Sorge um eine verlässliche und gute Ordnung des Zusammenlebens zwischen den Geschlechtern zieht sich durch die Tradition der katholischen Morallehre und Verkündigung. Wenn Theologie und Verkündigung sich intensiv mit der Vielfalt der Gender Studies und deren theoretischen Konzepten und den Argumenten befassen, führt dies zu einem differenzierteren Bild. Es fordert dazu heraus, in eine aktive Auseinandersetzung einzutreten und die eigenen Positionen ebenfalls zu differenzieren. Seriöse Gesellschaftsanalyse und Theoriebildung sind sorgfältig von ideologischen Elementen und Sichtweisen zu entscheiden. Zwar gibt es Vergröberungen und Extrempositionen, wie sie nicht nur in rechtspopulistischen Diskursen, sondern auch in einigen kirchlichen Texten zurückgewiesen werden. Oft treffen solche Zurückweisungen aber gar nicht tatsächlich vertretene Positionen der Genderforschung. Vielmehr geben sie eher Sichtweisen der Gegner wieder, die aus Sorge vor Unordnung im Zusammenleben Positionen überzeichnen und mit Ideologieverdacht belegen. Ach, das ist ja sehr schön. Das ist klasse, oder? Ja, das ist großartig. Das sieht das letztens aber anders an. Die haben einfach gesagt, ja, hier Genderdebatte schlecht reden heißt irgendwie sich Familie wünschen und Familie ist Keimzelle von Nationen und Nation ist Keimzelle von was weiß ich, Faschismus oder so. Also eine schön gerade Linie gezogen. Von Familie zu Faschismus. Ja, die Familie ist die Keimzelle des Faschismus, ja. Ja, das ist sowieso klar, ja. Und Fan ist ein Stahlbart, das ist immer schon. Ja, also auf jeden Fall dieses Ding so von wegen so, ja, man muss sich differenziert damit auseinandersetzen, aber wenn es irgendwas daran auszusetzen gibt, dann ist es auf jeden Fall falsch verstanden, weil in Wahrheit ist es Gender Studies die Religion des Friedens. Ich will wissen, wie. Ist alles egal, scheinbar, die gehen doch hier alles mit, Hauptsache die Leute glauben weiter an Gott und so. Ich will wissen, wie die mit Islam umgehen werden, weil im Islam ist ja halt steht so, Schwule, nein, danke. So. Ja, aber das ist doch da auch nur reinprojiziert wahrscheinlich von den Rechtspopulisten. Da steht dann dasselbe Geschwurbel wahrscheinlich von wegen, wir müssen anerkennen und trotzdem unseren eigenen Weg weitergehen, bla bla bla. Jeder Mensch muss lernen, mit Emotionen derart reflektiert umzugehen. Dafür braucht es geschützte Räume. Vertrauenswürdige und belastbare Beziehungen. Halt, stopp, apropos geschützte Räume. ThatSafeSpace.net ist der geschützteste Raum für alle, die aus so geschützten Räumen rausgeworfen werden, weil sie zu kontroverse Positionen vertreten wie, aber wenn du sagst, man darf nicht lügen, warum erzählst du mir dann was von einem Himmel? Barmherzigkeit, wie wir sie bei Jesus lernen können, bedeutet nicht, das Böse zu verharmlosen. Vielmehr bildet Barmherzigkeit ein Klima, in dem negative Emotionen und böse Taten überhaupt erst aufrichtig zur Sprache kommen können. Ja, hier, Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Die Kirche hat sich über Jahrhunderte schwer damit getan, in religiöser Vielfalt mehr als ein bedauerliches Faktum zu erkennen. Oh, wow, okay. Und es bedurfte langwieriger, bisweilen auch schmerzlicher Erkenntnisprozesse, bis sie ein wertschätzendes Verhältnis zu anderen Religionen entwickeln konnte. Das heißt, die haben sich selbst, um eine Verbindung zu anderen Religionen herzustellen, die Vernunft halt geopfert. So dasselbe Ding, was Kant ja auch gemacht hat. Das ist richtig toll, Mann. Richtig clever, Mann. Richtig gut. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche das Recht auf religiöse Freiheit anerkannt und ihr Verhältnis zu anderen Religionen neu bestimmt. Für die Religionsfreiheit einzutreten bedeutet, dass jeder seinen Glauben offen leben kann und auch das Recht hat, keiner Religion anzugehören. Okay, das ist schon mal gut. Also zumindest ja, sagen sie das. Besser als wie früher, dass sie sich dann auf die Köpfe gehauen haben gegenseitig. Oder? Ja, also zumindest erwähnen sie, dass Religionsfreiheit auch bedeutet, keiner Religion anzugehören. Das ist schon mal gut. So. Zudem lehrt das Konzil, dass es der eine Gott ist, den Christen und Muslime anbeten. Okay. Und plädiert entschieden dafür, sich gemeinsam für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit aller Menschen einzusetzen. Okay, Ja, aber und so, ne? Ja, das passt halt vorne und hinten nicht mit dem Rest des Islams, aber gut. Ohne markante Unterschiede zu verschweigen, zeugt die Erklärung Nostra Aetate von großer Wertschätzung der islamischen Tradition. Ja, okay, toll. Da wird nicht genau spezifiziert, von welcher genau, aber ja, die islamische halt, weißt du? In Erinnerung gerufen werden Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise der Glaube an die Auferweckung der Toten, okay, Voodoo, das jüngste Gericht und die Vergeltung der Taten. Auch die Verehrung der Jungfrau Maria bildet eine Brücke der Verständigung. Würdigung findet zudem das muslimische Bemühen um eine sittlichen sittliche Lebenshaltung sowie die religiöse Praxis des Gebets, des Almosengebets und des Fastens. Also mehr so das Karma-Prinzip. Ja, also auf jeden Fall das jüngste Gericht, hat mir letztens jemand gesagt, ein gläubiger Typ, das wäre alles nur, wie hat er das gesagt, das ist alles nur eine Karikatur und blablabla und das glaubt ja keiner wirklich. Ja, ja. Vor dem Hintergrund jahrhundertlanger Polemiken kann Nostra Aetate als grundsätzlicher Neuanfang in den christlich-muslimischen Beziehungen betrachtet werden. Warum? Wieso wollt ihr christlich-muslimische Beziehungen haben? Wie soll das aussehen? Weil die gerne alle Schäfchen unter einem Dach hätten. Die haben nicht mal alle Schäfchen zusammen, Mann. Ja, oder aber die Schäfchen sind, die wollen sie dann unter einem Dach am liebsten haben, glaube ich. Aber das ist auch nur so eine Aluhut. Ja, aber das bedeutet ja eigentlich, wenn sich das Christentum, was ja hierzulande ja als die Mehrheit wahrgenommen wird, mit dem Islam verbindet und sich da eine Brücke schlagen lässt, bedeutet es nicht automatisch, dass Islam jetzt auch die Mehrheit ist, weil sie ja Teil vom Christentum, also sich zusammentut, weil sie verschmelzt mit dem? Das bedeutet ja eigentlich, Islamfeindlichkeit ist absolut okay, genauso wie Christenfeindlichkeit. Moment, ich glaube, ihr interpretiert da ein bisschen zu viel rein. Ich glaube, es läuft jetzt darauf hinaus, dass sie quasi sich denken, dass die Leute, die jetzt was gegen den Islam haben, quasi genauso sind wie die Kirche, die früher was gegen den Islam hatte, also halt eben davon überzeugt, dass ihr Quatsch der bessere Quatsch ist. Und deswegen kommen sie jetzt hier mit diesem Kram daher, dass sie halt eben sagen, so ja, hier und da, wir haben eine Entwicklung durchgemacht. Aber die Tatsache, dass man trotzdem was an dem Zeug auszusetzen haben kann, was nicht auf mein Quatsch ist der bessere Quatsch beruht, das kommt denen ja gar nicht in Sinn. Und sie nennen das so großkürzig Nostra Aetate, was so viel heißt wie gemeinsames oder unser Zeitalter. Ja. Weil haben die mal nachgefragt, wie es auf der anderen Seite mit der Bereitschaft des Entgegenkommens aussieht? Das letzte Gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass in Saudi-Arabien keine Kirchen gebaut werden? Nur mal so eine Frage, weil eigentlich das Nennen so eine Verhältnis ja was. Wo geben und nehmen gleichberechtigt nebeneinander stehen und nicht, wo der eine irgendwie einen Kotau macht und sagt irgendwie, ja, ich weiß, du hast da problematische Sachen in deinem Buch stehen, aber damit es hier jetzt auf der Party keinen Ärger gibt, sehen wir da mal drüber hinweg. Vor allem, weißt du, das ist ja eigentlich genau der Scheiß, der im Islam ja auch gelehrt wird. Du darfst im Islam zur Förderung des Islams lügen. Du darfst absolut halt einfach Fehlaussagen treffen über deine eigene Religion, wenn es deine Religion im Endeffekt dann fördert. So, und das ist auch ein riesengroßes, krasses Ding, was halt die Leute hier von diesem super tollen Christentum da nicht irgendwie einsehen. So, genau wie du gesagt hast, ja, da werden nicht nur irgendwie keine Kirchen gebaut in Saudi-Arabien, in islamischen, Scharia-dominierten Ländern werden Christen verfolgt und getötet, einfach weil sie nicht islamgläubig sind. Alles, was nicht islamgläubig ist, wird zerstört. Fertig. So, da, bitteschön, die haben eine ganz bestimmte Methodik, um Steuern einzutreiben von Leuten, die zwar schon auf einem Gebiet vorher gelebt haben, aber wenn da jetzt mehr Muslime drauf sind, müssen die Leute, die dort vorher gelebt haben, Steuern zahlen. Die müssen Abgaben zahlen, Schutzgeld, damit ihnen nichts gemacht wird. So, ja toll, das sind nicht die besten ideologischen Leute, mit denen man sich zusammentun sollte. Ganz ehrlich, Mann. Uff. Ach, Ian Miles Chunk. Das ist eine super gute Überleitung jetzt gerade, ja. Google admits it wants to prevent the next Trump situation. Ja. Ist auch gut. Ja, also hier geht es um eine Berichterstattung von der Nachrichtengruppe Project Veritas. Das ist ein Nachrichtenkollektiv aus Amerika, was halt immer versucht, Undercover-Recherchen zu machen. Die rekrutieren Mitarbeiter von Unternehmen und statten die mit versteckten Kameras aus, um gewisse Konversationen mitzuschneiden, aufzunehmen. Die stehen immer sehr in der Kritik, weil die das mit dem journalistischen Maß, also ich meine, hallo, über journalistische Maßstäbe sich überhaupt noch zu beschweren, hält sich ja im Endeffekt überhaupt gar keiner dran. Aber ja, also die mit Persönlichkeitsrechten und also die Methodiken sind manchmal etwas fragwürdig. Allerdings die Erkenntnisse, die hervorbringen, die sind unbestritten, mehr oder weniger. Die Frage ist natürlich, wie man es interpretiert. Hier geht es ganz konkret darum, dass es ja ich sage jetzt mal, ein Phänomen gibt, das auf Social-Media-Webseiten gewisse politische Ideologien stärker gefördert werden als andere oder bestimmte politische Ideologien unterdrückt werden mit verschiedenen, in verschiedenen Größenordnungen bis hin zum Ban und dass da halt mit zweierlei Maß gemessen wird. Da gibt es einerseits die Argumentation, dass es alles politische Hintergründe hat und dann gibt es die Argumentation, dass es nur Hintergründe hat, wie sieht es aus mit den Werbepartnern. Ja, Werbepartner wollen Brand Safety haben und die wollen gar nichts haben, was kontrovers ist und das sei der Hintergrund. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Diese Recherchen, die die hier angefertigt haben, die legen halt nahe, dass es halt einen politischen Hintergrund hat, zumindest was die Mitarbeiter bei Google angeht. Ich muss allerdings persönlich sagen, die haben ja verschiedene Sachen veröffentlicht und das, was am meisten getrendet hat, das war ein Interview mit einer Dame aus dem Trust and Safety Council, die im Endeffekt gesagt hat, dass halt dieser politische Bias besteht und so weiter und so fort. Allerdings könnte man halt alles, was sie gesagt hat, mit den Worten auch so interpretieren, dass sie halt über die Werbepartner geredet hat und nicht über die politische Seite. Also man kann es so oder so interpretieren. Ich gehe davon aus, dass beides eine Rolle spielt. Aber auf dieser Veranstaltung, die Ansage der einen war doch schon ziemlich eindeutig, oder der Chefin, du hast die Chefin, glaube ich. Ja, also die haben sich sehr oft sehr stark politisch geäußert. Der Sundar Pichai, der Chef von Google, hat ja auch sich eindeutig nach der Trump-Wahl geäußert, so hier, wir wollen sowas nie wieder vorkommen lassen. Deswegen wundert mich, dass es überhaupt sich die Leute über diese... Oder nicht von Microsoft? Das war von Anfang an klar, nur der Nachweis ist halt immer schwer zu erbringen, weil halt, wie gesagt, die einen sagen, nö, das findet gar nicht statt, weil die halt die in ihrer eigenen politischen Welt leben. Dann gibt es halt die einen, die sagen, das hat nur politische Gründe. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, ob das wirklich politische Gründe hat, vielleicht liegt es auch wirklich nur an den Werbepartnern. Also meiner Meinung nach ist es halt eine Mischung zwischen Werbepartner und politische Einstellung der Angestellten. Leider. Und das sollte natürlich nie sein. Ja. Es geht halt darum, dass ich reite nochmal das totgerittene Pferd. Hier reden wir über politischen Content, aber wenn es irgendwelche terroristischen Inhalte gibt, die auf Social-Media-Webseiten ist, da tun die sich teilweise auch schwer mit der Löschung, wo ich mich immer frage, warum. Ja, das ist ja eigentlich auch nicht brand-safe und für Werbepartner geeignet und so weiter und so fort. Aber das wird selten gelöscht. Naja. Ja, kommen wir nun zum Bundestag und zur Bundeskanzlerin. Das ist hier ein Ausschnitt aus der Befragung. Kanzlerin, Staatssekretär Tauber hat aus Anlass des Mordfalls Lübcke empfohlen, den Grundrechteentzug nach Artikel 18 anzuwenden. Bisher noch stets vom Bundesverfassungsgericht verworfen, in Deutschland noch nie angewandt. Er sagt, Artikel 18 ist heute ein Instrument nicht nur gegen Rechtsextreme, sondern auch gegen alle anderen, die sich dem Kampf gegen unsere Freiheit verschrieben haben. Wen meint er? Konkretisierend führt er aus, die politische Rechte kann man nicht integrieren und einbinden und wünscht sich eine Wiederholung des historischen Statements, der Feind steht rechts. Der Innenminister fährt nun fort, dieser Mord motiviert mich, alle Register zu ziehen und lässt solchen Grundrechteentzug jetzt prüfen. Man lässt nur prüfen, was man dann möglichenfalls auch umsetzen will. Sehen Sie die Maßnahme eines Grundrechteentzugs, gar bei Gleichsetzung von Rechtsextremisten und einer politischen Rechten, welche der Feind sei, als geeignetes Mittel, Schwachstellen der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Extremismus zu schließen? Oder würden Sie sich von einem solchen Vorgehen distanzieren? Also es ist erst einmal Tatsache, dass es den Artikel 18 gibt. Ich sehe ihn als absoluter Ultima Ratio. Und der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordert eine klare Abgrenzung von Rechtsextremismus. Die nehmen wir vor und die muss im politischen Raum durchgesetzt werden. Und darüber hinaus ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenhalten dort, wo es um diese Abgrenzung geht und dass wir auch gar keine Lücken eröffnen, um überhaupt Gedanken zuzulassen, die solchen rechtsextremistischen Taten in irgendeiner Weise Legitimität verschaffen. Das ist eine Aufgabe des gesamten politischen Spektrums und des. Okay, Moment. Dadurch hat sie schon Gedanken geäußert und ermöglicht. Du kannst Gedanken nicht kontrollieren, Frau Dr. Angela Merkel. Bitte, tu das nicht. Okay? Noch nie mal die eigenen. Bitte tu das nicht, okay? So, nein. Nein, ich verstehe, was du aussagen willst, aber das, wie du es umsetzen willst, ist nicht gesund. Nein, bitte, tu es nicht, okay? Ich fand das ganz interessant, was sie ganz am Anfang gesagt hat, wo die Leute auch geklatscht haben. Sie hat ja gesagt, es erfordert eine ganz klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus. Und da haben die Leute geklatscht und ich glaube, das haben Leute unterschiedlich interpretiert. Ich würde das so interpretieren, es braucht eine sehr klare Abgrenzung. Was ist Rechtsextremismus und was ist nicht Rechtsextremismus, damit es nicht zu Vermischungen kommt? Aber ich glaube, die Leute haben einfach gehört, ja, wir müssen uns vom Rechtsextremismus selber abgrenzen. Genau, das würde ich auch mal sagen. Das ist ja das Zwischenspiel von den Im nächsten Satz hat sie ja auch gesagt, alles, was auch nur in diese Richtung geht, muss angegangen werden. Deswegen weiß ich selber nicht, wie ernst sie es meint mit der klaren Abgrenzung. Ja. Und vor allem Denken. Ne? Das Denken ist schon, darf schon nicht stattfinden. Das ist eine schöne Aussage. Ja, und das mit dem Applaus, das ist ja ein klassisches NPC-Ding eigentlich. Oh, gegen rechts. Deshalb sage ich nochmal, absolute Ultima Ratio, Artikel 18, er existiert in unserem Grundgesetz. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes werden sich dazu etwas gedacht haben. Aber unsere politische Arbeit findet heute in ganz anderen Bereichen statt. Nachfrage? Ja. Bitte. Danke. Nicht mehr in den Bereichen. Sie wollen keine Lücke lassen. Ich dachte, wir beziehen uns trotzdem irgendwie in unserer Arbeit noch auf das Grundgesetz, politischen Arbeit. Aber für die NPD haben sie den Paragraphen auch nicht gebraucht. Also irgendwie ist es ein bisschen aus der Welt. Gewisse Gedanken zuzulassen. Ich hatte ja gefragt, ob Sie sich von diesem Vorgehen, das erstmals seit Jahrzehnten anwenden zu wollen, den Grundrechteentzug distanzieren würden oder nicht auch der Meinung sind, also dass die Diskussion politischer Alternativen immer essentiell für eine funktionierende Demokratie ist, hingegen ihre Unterdrückung, etwa Grundrechteentzug, Quelle von Spaltung, gerade nicht Zusammenhalt sein könnte. Und ich nicht mal keine vernünftige Antwort. Auch wenn er darauf besteht. Ja, machen wir weiter. Nein, ich sage noch einmal, der Artikel existiert, das werden Sie ja auch nicht bezweifeln. Und trotzdem sehe ich meine politische Aufgabe in den anderen Feldern, weil ich es nicht bis zu einer Ultima Ratio kommen lassen möchte. Das wollen wir verhindern und werden wir auch verhindern. Martin Schulz, SPD, stellt die. So viel zu dem Thema. Also nichts Grundrechteentzug. Naja. Brauchen wir ja nicht, weil wir ja vorher schon den Leuten das Denken verbieten. Ja, hier habe ich direkt das nächste Video. Und zwar, wenn das ist so Worten übel. Taten werden. Ja, ich glaube, wir werden unseren Spaß haben. Ja. Also wenn ihr euch noch schnell was zu trinken holen wollt, dann... Flitz. Um das vorauszuschicken, wir werden unseren Spaß haben und das hat nichts mit dem Spaß Fall zu tun, ja. Um den es geht, sondern es hat damit zu tun, wie die Medien mit dem ganzen Ding umgehen. Genau, definitiv, ja. Köln heute Vormittag. Eine Oberbürgermeisterin eröffnet ein Straßenfest. So weit, so normal. Es ist Henriette Reker, die 2015 lebensgefährlich von einem Kritiker der Flüchtlingspolitik verletzt wurde. Die weitermacht, trotz Morddrohungen und nachdem bekannt wurde, dass erstmals seit 1945 ein deutscher Politiker offenbar... Ist das dein wichtigster persönlicher Trait gewesen, Kritiker der Flüchtlingspolitik? Könnte man nicht auch sagen, irgendwie, dass er ein Täter ist zum Beispiel oder dass er... Nein, der Mann wird einzig und allein als Kritiker der Einwanderungspolitik geframed. Und Kritiker der Einwanderungspolitik zu sein, hat mit Mörder zu werden ungefähr nichts zu tun, außer du hast halt auch noch in dir Mörder zu werden. Das war halt ein geisteskranker Täter, der halt durch die Umstände getriggert wurde. Und jeder Mensch, der einen Mord begeht, ist in irgendeiner Form geisteskrank, meiner Meinung nach. Ja, irgendwie gehört das gar nicht dahin, ne? Stimmt schon. Das hat gar nichts miteinander zu tun unbedingt. Ja, aber das Narrativ. Das Narrativ wird bedient halt. Von einem Rechtsextremisten getötet wurde. Wirklich überrascht war ich nicht. Es war für mich eine Frage der Zeit, wann solche Übergriffe gewaltsam zu Kriminaltaten werden. Ja, hätten wir gleich die Hände gefragt. Überrascht wirkten andere. Der Innenminister. Doch nochmal. Hätten wir mal gleich die Henriette gefragt, habe ich nur gesagt. Hätten sie uns das gesagt, dass das so kommen muss. Der Minister spricht von einem Alarmsignal. Dabei hat es an solchen Signalen nicht gefehlt. Das sind Todesopfer rechtsextremer Gewalt von 1990 bis heute. Laut Recherchen von Zeit Online und Tagesspiegel mindestens 169 Menschen. Das ist die Amadeo-Antonio-Liste, die hat mit der Realität relativ wenig zu tun, wenn man da mal genauer in die Fälle reinschaut. Unglaublich. Stimmt. Habt ihr das schon mal gemacht? Wie viele sind denn davon übergeblieben? Von den 200 oder was das waren? Ja, es war auch diese Liste, wo in manchen, also da irgendeine Lokalzeitung hatte sich doch mal die Sachen angeguckt, die irgendwie in deren Umfeld irgendwie waren und da waren 80% irgendwie, 80-100% waren Quatsch. Und ich habe auch mir die Mühe gemacht, Stichproben zu machen. Einfach halt, ich habe mir einen Fall genommen, habe den dann gegoogelt, habe geguckt, was ist da passiert, habe mir den nächsten genommen. Und da waren viele Sachen dabei, wo Leute Beziehungstaten zum Beispiel begangen haben. Aber die waren auch mal irgendwo auf dem Konzert von Störkraft oder so. Und das wird dann als rechts. Aber es ist ganz klar aus dem Hergang zu sehen, dass es halt nicht politisch motiviert ist. Man nimmt da alles, was man kriegen kann bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, und vor allen Dingen, ich muss mir gerade diesen Krempel vorstellen, halt wieder in diesem anderen Zusammenhang, ne? Dass man irgendwie mit Flüchtlingskriminalität und so eine Liste macht und dann da irgendwie hinter ein Kreuz einblendet und irgendwie Musik spielen lässt und das irgendwie dann, also das wäre auch geschmacklos. Ja, also. In jedem Fall wäre das ja eine Liste von Opfern und im Hintergrund nicht irgendwelche Glatzen, Hooligans, was auch immer das darstellen soll, sondern halt, ja, könnt ihr euch selber denken was. Und jetzt offenbar auch ein deutscher Politiker. Walter Lübcke, Regierungspräsident in Kassel, erschossen Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses. Der mutmaßliche Täter Stefan E., ein vorbestrafter, seit Jahren bekannter Rechtsextremist. Wie konnte es so weit kommen? Eine Spurensuche. Die Geschichte beginnt mit einem kurzen Ausschnitt auf YouTube. Walter Lübcke spricht im Oktober 2015. Ja, also jemand, der seit Jahren irgendwie im rechtsextremistischen Bereich ist, der braucht aber jetzt Hetze im Netz, damit er irgendwas macht. Aber ganz dringend, weil sonst wäre es ja nicht passiert. Auf einer Bürgerversammlung zu Flüchtlingsheimen lässt sich nach heftiger Kritik zu einer deutlichen Ansage verleiten. Wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Ja, sag das mal zu der Frieda Attermann und ihren Kumpels. Irgendwie. Und auch wenn du überhaupt nichts zu sagen hast oder so, sag denen das mal. Da machen die direkt ein halbes Jahr lang ihre Kolumne mit so einem Spruch. Hexenblatt. Ja, gib mal, tu mal eine Blutwurst hin bei irgendeinem Treffen von Politikern mit Muslimen. Da hörst du auch wochenlang nichts anderes, als was das für ein schlimmer Affront ist. Und ich meine, wir wissen doch alle, als Politiker an irgendwie Geldverstopfung zu sterben, ist fünfmal wahrscheinlicher, als von einem Rechtsterroristen umgebracht zu werden. Ich will nicht den Tod von Walter Lübcke runterspielen, aber das wäre ja jetzt die Argumentation, die aus den Mainstream-Medien sonst immer kommt, wenn es darum geht, dass jemand gestorben ist. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, das war in der Mitte, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht im ersten Drittel von der ganzen Flüchtlingskrise-Medienangelegenheit und dem Runterspielen. Und das war halt auch der Anfang von der Kultur der Respektlosigkeit. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Damals ist dem Herrn ja, also es ist ja wirklich sehr schade, was ihm passiert ist. Aber es ist nicht damals passiert, es ist jetzt 3 Jahre später passiert. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, natürlich ist es ein Politiker, der im öffentlichen Leben stand. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch weitere provokante Sachen gemacht hat. Aber ich weiß jetzt nicht, hier so ein 3 Jahre altes Video rauszuziehen und das. Deswegen wird ja der Frau Stein das als. Hatte das ja nochmal ausgegraben. Also ich weiß es nicht. Die Stein hatte das doch nochmal ausgegraben jetzt letztens. Das wird ja auch zum Vorwurf gemacht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen anderen Hintergrund hatte. Ich hatte zuerst irgendwie auf Geldgeschichten oder so getippt. Ja, also das ist natürlich die Sache, mit der den meisten Bundesbürgern bekannt war, wenn überhaupt bekannt war, weil das, ja, also ist halt eine sehr seltsame Äußerung gewesen in diesem hitzigen Klima, was damals geherrscht hat. Musste sich für sehr viele Sachen rechtfertigen, die er nicht wirklich rechtfertigen konnte, weil es ja auch nicht wirklich in seinem Einflussbereich lag. Absolut daneben, was er damals gesagt hat, aber ich glaube auch nicht, da muss man schon sehr, sehr geisteskrank sein, um von so einer Rede 3 Jahre später getriggert zu werden und dann so was zu machen. Da hätte auch jemand. Der kurze Clip wird drastisch kommentiert. Häme, Hass, Gewaltaufrufe. Und er wird immer wieder neu verbreitet, zum Beispiel von ihr, Erika Steinbach, die heute die Parteistiftung der AfD leitet. 2017 postet sie erstmals einen Link, auf die darauffolgenden Hasskommentare reagiert sie gar nicht. Sind Sie mitverantwortlich für diese Hetze? Nein, überhaupt nicht. Warum? Also, wenn man jetzt nur einen Link postet und man weiß, dass die Person, die den Link gepostet hat, irgendwie kritisch zu der Sache ist, die in dem Link besprochen wird, ist das praktisch schon mit Schuld an einem Mord. Ja, also, scheinbar. Achso, der Link zum Video jetzt mal, ja. Sie hat also dann die Pflicht laut ZDF, hinterher dafür zu sorgen, dass unter ihrem Tweet nicht irgendwelche Leute Hassaufrufe machen oder böse Worte schreiben. So stellt sich das mindestens mal. Scheinbar. Ja, weil aus Worten Taten werden, wie sie ja nachgewiesen haben. Also eigentlich nicht, aber tun ja so. Ja, nicht. Also diese Behauptung ist sowas von absurd, wenn man politisch andere, Andersdenkende stellt und sagt, die Meinung teile ich nicht, dann hat es nichts damit zu tun, dass man, wenn diese Person am Ende umgebracht wird, dazu auch noch beigetragen hat. Und gerade Frau Steinbach hat das bewusst genutzt, um gegen ihn Stimmung zu machen, immer wieder. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ich habe doch damit gar nichts zu tun, das finde ich, ist scheinheilig. Im Februar dieses Jahres postet Steinbach. Also, wer ist denn schlimmer, er oder die Steinbach? Wer wird denn jetzt der schlimmere Hetzer sein in dem Fall? Ehrlich, ey, Tauber. Wieso Tauber? Ja, er hat doch auch über sie so jetzt geredet. Also, er hat doch jetzt genauso gehetzt wie die Steinbach, sag ich mal. Ach so. Ja. Ja. I'm going. Nach dem Link erneut, ohne erkennbaren Anlass. Es folgt erneut Hass ohne Ende. War es nötig, diese Debatte erneut zu befeuern? Mir schien es damals nötig. Da gab es sicherlich einen Aufhänger, an den ich mich heute nach einem Vierteljahr nicht mehr erinnern kann, aber sonst hätte ich das nicht gemacht. Wie lange gelten so Sachen denn? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Stasi war und habe da für die als IM gearbeitet, habe ich mich ja mitschuldig gemacht an den ganzen Verbrechen in der DDR, also auch an den Toten an der Mauer. Wie kann das angehen, dass ich später eine von der Politik gestopfte riesige Stiftung leite? Oder ich habe mich im Hausbesetzermilieu in Frankfurt rumgetrieben und mit RAF-Unterstützern zusammen irgendwie Feste gefeiert, wie kann das angehen? Also bin ich ja mitschuld an allen Toten, die die RAF verursacht hat. Wie kann das angehen, dass ich danach Außenminister werde? Wie ja, weit will der Herr Tauber? Die härteste Sache, um das den Leuten nochmal in Erinnerung zu rufen. Es ist ja nachgewiesen, dass er die Täterwaffe in seinem Auto zum Tatort transportiert hat. Das war nicht nur Nähe, das war. Sehr. Ja, aber das Ding ist halt, wo willst du denn damit aufhören? Also können sich Menschen überhaupt ändern oder gibt es überhaupt noch im Zweifel für den Angeklagten oder ist es gleich immer Beihilfe zum Mord? Ja, wir haben jetzt diese Leute, die vollkommen objektiv angeblich irgendwie sagen können, was richtig ist zu denken und was richtig ist zu sagen und welche Sachen halt eben dann Beihilfe zum Mord sind. Ja, das können die halt feststellen so. Das ist alles in Ordnung. Ein bisschen, weißt du, auf Twitter nicht auf seine Kommentare zu reagieren, ist keine Beihilfe zum Mord, eine Tatwaffe zum Tatort zu fahren in seinem Fahrzeug. Vielleicht, ne? Ja, oder ja. Es gibt noch einen besseren Vergleich jetzt direkt mit diesem Kram. Hier das neue Video vom Gunnar Kaiser, da geht es um die RAF und um die Intellektuellen quasi, die damals gesagt haben, dass man die jetzt nicht komplett verteufeln soll und so und sich deswegen halt einen Krempel da eingefangen haben von Medien und von der Politik und von allen irgendwie auf sie eingedroschen haben und irgendwelche Sachen publiziert haben, wo die auch Bilder von denen irgendwie abgebildet wurden, direkt über Fotos von Tatorten und so nach dem Motto, dass, ob das eine zum anderen führt oder das andere begünstigt oder so. Und die haben da keine Waffe mitgebracht. Ja, da haben sich so Intellektuelle zusammengetan und mal ihre Meinung gesagt. Und das hat auch geholfen, denke ich mal. Ich wüsste nicht, wer das heute machen sollte. Ja, aber was alleine? Dann versteht man kein Wort. Welche Verantwortung trägt der Verfassungsschutz? Als 2011 der NSU auffliegt und mit ihm das Versagen der Verfassungsschützer, soll er das Amt reformieren. Hans-Georg Maaßen, ab 2012 Chef des Bundesamtes. Sein Auftrag formuliert im Bericht des ersten NSU-Untersuchungsausschusses. Der Verfassungsschutz braucht mehr Wissen und eine größere Sensibilität für die Gefahren, die Demokratie und Menschenwürde in Deutschland durch die Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts und rechtsextremer Strukturen drohen. Man brauche einen Mentalitätswechsel und ein neues Selbstverständnis. Haben Sie diesen Mentalitätswechsel in Ihrer Zeit erreicht? Ja. Inwiefern? Wir haben neues Personal eingestellt, wir haben eine neue Ausbildung aufgesetzt, damals auch bei der Akademie. Und wir sind auch in Gespräche getreten mit allen relevanten gesellschaftlichen Gruppierungen, die im Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus Verantwortung tragen. Ich konnte unter der Das wusste ich immer gerne, welche Gruppierungen das gewesen sind. Also mir fallen nämlich ein paar ein, so AA-Stiftungen und so. Ja klar, die haben doch auch da einfach Verfassungsschutz sitzen, ne? Und auch so. Vom Thüringer Verfassungsschutz, ja. Und ich glaube sogar, hier in diesem Beitrag kommt noch jemand vom Thüringer Verfassungsschutz vor. Ich weiß gar nicht, ob das dieser Herr hier sogar ist. Ehrermaßen keinen Mentalitätswandel feststellen im Bundesamt für Verfassungsschutz. Nach wie vor galt der Islamismus als das hauptsächliche, als das vordringliche Problem. Herr Maaßen hat sich ja bis zum Ende seiner Amtszeit sogar daran beteiligt, von der Gefahr des Rechtsextremismus abzulenken. Man habe nichts versäumt. Weil ich finde das eine unmögliche Aussage. Wir hatten mehrere islamistisch motivierte Anschläge in Deutschland mit mehreren Toten und wir hatten keine rechtsextremistischen Anschläge. Es ist ja wohl klar, dass da ein Schwerpunkt gelegt wird. Auch von außen sowas, so ein Urteil über seine Arbeit abzulassen, wo er gar nicht weiß, was er den ganzen Tag gemacht hat, der Maaßen, so, das finde ich auch schon ganz schön anmaßend. Diese NSU-Sache, die lasse ich jetzt außen vor, weil wir reden ja hier über ein Terrorismusphänomen im weitesten Sinne. Ja, aber da sieht man halt mal wieder, wie diese Leute denken. Ne? So nach dem Motto, ja, das eine ist ja nur Stigmatisierung irgendwie von armen Muslimen oder so. Das hat ja alles nichts mit nichts zu tun. Da will man ja nur irgendwie gegen die hetzen und aufwiegeln und so. Und wenn jemand nicht von früh bis spät schreit, die Rechten kommen, dann ist er wohl selber mit dabei. Verteidigt sich Maaßen vehement. Doch selbst Leute aus den eigenen Reihen sehen das anders. Ich habe das Gefühl, dass wir schon in den letzten Jahren ein bisschen die neue das Rechte und ihren Einfluss... Das ist der Herr Kramer. Ja, das ist ja auch, der hieß so, ja. Das ist der. Das ist der von der AA-Stiftung, ne? Ja, ja. Auf dieses Zusammenschweißen auch verschiedener rechtsextremistischer Gruppierungen ein bisschen verschlafen haben. Schließlich, welche Rolle spielt die AfD? Ist das nicht irgendwie auch eine merkwürdige Verquickung, wenn man Stiftungsrat ist bei einer Stiftung, die Leute auf solche Listen setzt und gleichzeitig dann beim Verfassungsschutz ist? Wo man dann die Thüringen wäre auch in Deutschland. Der müsste doch auch so ein totaler Versager sein, nach deren eigener Lesart. Sonst wäre es da doch nicht so schlimm, oder? Und das, obwohl er den Fokus dahin legt. Spurensuche, letzter Teil. Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. Wir als staatstreue Bürger, wir haben jetzt bis hierher nur immer geredet. Die Zeit des Redens ist jetzt vorbei. Wer von Kopftuchmädchen und Messermännern redet, der nimmt in Kauf, dass gewisse Teile dieser Gesellschaft das als rechtfertigen aufgreifen, mit allen sich bietenden Mitteln gegen diese offensichtlich ungeliebten Gruppen vorzugehen. Wie krass kann man denn sein, dass man den Balken im eigenen Auge nicht sieht? Wenn man öffentlich Menschen, dass der Herr Strasser heißt. Wenn man öffentlich Menschen als Nazis und Faschisten beschimpft, wenn einem gerade danach ist, kommt man da nicht auf die Idee, dass bestimmte Bevölkerungsteile sich befleißigt fühlen könnten, Gewalt gegen diese Leute auszuüben, oder was? Das ist die neue strasseristische Gerechtigkeit. Ja, wobei ich jetzt nicht wüsste, dass dieser Herr persönlich jetzt irgendwelche Leute als Nazis jetzt groß tituliert hätte. Nein, aber vergleichsweise Personen, ja. Die Argumentation ist halt dieselbe. Also könnte ich genauso sagen, jeder, der hier dieser Typ von der AfD, der da in der dunklen Gasse irgendwie verprügelt worden ist, das ist sind die linken Politiker schuld, die ständig sagen, es sitzen Nazis im Bundestag. Gott. Es beginnt immer mit Worten, es beginnt immer mit Hetze, es endet bei körperlicher Gewalt und bei Morden. Trägt die AfD eine Mitverantwortung? Wisst ihr Bescheid, ne? Also ich meine, das war die SPD-Frau, die weiß das. Fakt. Aber deswegen hat die auch noch keinen Ministerposten gekriegt, ne? Weil die nämlich immer in so Fettnäpfchen tritt. Und wenn sie irgendwie was zu sagen hat, dann nehmen sie plötzlich auch ernst und dann werden ihr die Fettnäpfchen wahrscheinlich zum Verhängnis. Aber das ist nur mal so nebenbei. War das nicht sogar die Dame, die damals zum Amtor gerufen hat, wir wollen das aber und ihre Frauen wollen das auch, als er gesagt hat, dass das Paritätsgesetz Kikifax ist? Ich glaube, das war die. Ja, die Högel hat schon häufiger so Dinge gemacht hat. Verantwortung für die Verrohung der Gesellschaft? In keiner Weise. Warum nicht? Weil wir eine Rechtsstaatpartei sind, weil wir alles, was wir tun, ist ein friedliches, anderes, alternatives Politikangebot zu machen. Im Herbst 2015 hatte übrigens auch die AfD auf ihrer Facebook-Seite gegen Walter Lübcke gewettert, ihm Hetze und unglaubliche Arroganz vorgeworfen, unter den Kommentaren damals. Das ist ja auch. Der Spruch von ihm, ne? Meine Güte. Ja, ich meine. So sich hinstellen und sagen so, oh Gott, die AfD, was die schon wieder gemacht hat, die hat den Leuten vorgeworfen, sie hetzen die ganze Zeit. Ja, das ist aber Hetze. Komisch, ne? Ja, also unglaubliche Arroganz, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, eben, also ich meine, allein dieses Ding vorhin, was wir schon hatten mit dem die guten Ausländer und so ein Zeug, das ist genau die gleiche Ansicht im Endeffekt. Das ist auch irgendwie, ich habe irgendwas gehört, das riecht mich auf, jetzt schreibe ich einen dämlichen Artikel darüber, wie arrogant und blöd die Leute alle sind und dass sie die ganz falsche Einstellungen haben und Larifari tralala. Und das können die Leute ja auch alle gerne machen, aber sich dann so hinzustellen, so sagt man so, ja, hier, guck mal, was die hier machen, das ist ja unglaublich. Also. Damals auch Mordaufrufe. In dieser Woche wird der Beitrag plötzlich gelöscht. Aus Schuldbewusstsein? Also ich habe den Beitrag nicht gelöscht, da müssen Sie unsere Social-Media-Abteilung fragen. Ein Schuldbewusstsein ist das nicht. Wenn wir sagen, hier hat Herr Dr. Lübcke 2015 sich unbotmäßig geäußert, dann meine ich nicht, dass man das zurücknehmen müsste, in keiner Weise. Selbstkritik nirgends. Derweil wird unter dem YouTube-Video von Walter Lübckes Auftritt... Ja, Selbstkritik nirgends. Ja, und beim ZDF? Ja, das Schönste... Dass man diesen Beitrag vor dem Hintergrund, dass der Herr gestorben ist, wegnimmt oder ermordet wurde, wegnimmt, zeigt doch eher Pietät als irgendwas anderes. Mhm. Aber gut. Das Schönste an dem Video ist für mich, das können die Zuschauer gar nicht sehen, unten drunter die erste Zeile von dem begleitenden kurzen Artikel. Erst verroht die Sprache, dann kann in diesem Klima ein Mord geschehen. So. Als wie eine Weisheit, wie was von Plato oder so. Als wäre A, das passiert mit der Verrohung der Sprache und B, wäre das kausal irgendwie im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke. Das ist so armseliges Journalistenniveau, das tut mir schon fast leid für Florian. Ja, und rechtfertigt nur irgendwie repressive Maßnahmen oder Faschismus im Zweifelsfall. Das ist doch furchtbar. Die spinnen wohl. Und warum sollte die AfD Selbstkritik für was leisten, wo sie sich nicht in der in der Täterrolle sieht. Ich meine, da müssten die Grünen die ganze Zeit für ihre Verbotsträume irgendwie Abbitte leisten oder so. Ja, wie viele Leute sind in Panik geraten wegen ihren komischen Theorien? Wegen ihrer komischen Theorien. Und weil die Aufrufe von Sibyl Schick, Hengame Yagubi-Farah und Frieda Ackermann einfach nicht fruchten wollen, kommt jetzt der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und erklärt uns nochmal den Flächenbrand des Hasses. In den sozialen Medien wird der Fanatismus geschürt. Hasserfüllte Rhetorik gegen Minderheiten, Migranten, Flüchtlinge, Frauen und alle sogenannten anderen. Diverse oder sonstige, oder was meint er? Ich weiß es nicht genau. Während der Flächenbrand des Hasses sich ausbreitet, wird in den sozialen Medien der Fanatismus gespürt. Neonazistische Gruppen und Bewegungen, die die Vorherrschaft der weißen Rasse propagieren, haben Zulauf. Aufrührerische Rhetorik wird für politische Einflussnahme genutzt. Der Hass dringt in die Mitte liberaler Demokratien wie autoritärer Regimes. Er wirft einen Schatten auf unsere gemeinsame Menschlichkeit. Und, warte, wo ist denn mein Lieblingsteil? Wo war es denn? Ist ganz schön hergeholt. Verdammt. Na gut, wenn man was Wichtiges schreiben soll. Ich fürchte, die Welt steht nun vor einem Moment, in dem der Dämon des Hasses bekämpft werden muss. Vielfalt ist ein Reichtum, niemals eine Bedrohung. Jetzt ist die Zeit, mehr zu tun, um Antisemitismus, Hass gegen Muslime, die Verfolgung von Christen und alle anderen Formen von Rassismus, Fremdenhass, bis hierhin bin ich bei ihm, und Intoleranz, kannst du vergessen, auszurotten. Auszurotten. Erinnert mich an Cartman. Stumpf und still. Mhm. Der UN-Generalsekretär, meine Damen und Herren. Auch ihr Erziehungsberechtigter offensichtlich. Aber übersetzt wahrscheinlich. Ja, natürlich. Okay. Ja, das ist hier von Netzpolitik.org und die haben sich diesen Verfassungsschutzbericht mal ein bisschen genauer angesehen und ja, verschiedene interessante Zusammenhänge dargestellt, fand ich. Da habe ich jetzt nicht so direkt was im Kopf, aber die haben halt verschiedene Zahlen genommen und die mit anderen Zahlen dann so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt, was ich nicht schlecht fand. Ja, und der Verfassungsschutz treibt sich in den sozialen Medien doch verstärkt rum. Das haben sie auf jeden Fall festgestellt. Aber sie haben nicht so richtig viel gefunden, glaube ich, wenn ich mich jetzt erinnere. Also, das war ja auch letztens schon das Ergebnis, dass man nicht gar nicht viel hatte, den Leuten da vorwerfen konnte. Scroll mal ein bisschen runter. Der Artikel ist nämlich ganz schön lang. Wenn man die Überschriften, die Zwischenüberschriften sieht, dann reicht das vielleicht schon. Social Media Icons, okay. Da geht es dann um die Politiker, glaube ich, beziehungsweise um Leute mit eben vielen Followern und so. Ja, jetzt die Propaganda wird dann beschrieben, wie das von Gruppen genutzt wird, von islamistischen Gruppen, aber auch sonst irgendwelchen Extremisten und so. Also da gibt es irgendwie Sachen, möglicherweise, da sind wir richtig lieb und nett gegen. Und die versuchen dann auch irgendwie zu rekrutieren, aber dann vielleicht auch mit ein bisschen anderen Maßnahmen. Also ich glaube, da wird schon einiges versucht halt, ne? So ist das eben. Die Leute, die wirklich irgendwie verfassungsschutzrelevante Informationen übers Netz austauschen, die wissen, wie man Sachen verschlüsselt. Also ich glaube nicht, dass das unter den echten Profis sozusagen des Terrorismus oder der organisierten Kriminalität. Da müssen sie arbeiten. Also jetzt bleib mal auf dem Teppich ein bisschen, bitte. Ja. Das ist ja nicht so leicht auch. Ich muss da dann an hier Casino denken. Und irgendwas vermuten, so das ist viel einfacher. Ich muss dann an Casino denken, wo sie die ganze Zeit mit der Hand vorm Mund rumlaufen, weil das CIA, weil das FBI ja Lippenlesen gelernt hat. Ja, und Facebook hat sich auch in einem Interview geäußert, beziehungsweise der Sprecher. Und ja, meinte halt dieser Nick Clegg, dass es doch ein bisschen schwierig wäre, diesen schmalen Grat da eben zwischen Hasskommentaren und ja normaler Kommunikation eben überhaupt ja, genau einschätzen zu können. Und hat dann eben dann normalmenschlich dafür plädiert, einfach mal ein bisschen was auszuhalten. So, das fand ich ganz gut, weil irgendwie der Mark Zuckerberg hatte offensichtlich immer nur zu den Verantwortlichen gesagt, ja, Frau Angelika, wir machen das und so. Ne? Und ja, er hat jetzt mal ein bisschen dagegen gehalten und hat irgendwie gesagt, das kann man vielleicht auch nicht alles löschen. Da sollte man vielleicht auch nicht alles löschen. Da muss man sich vielleicht lieber ein dickes Fell anschaffen. Fand ich ganz interessant. Und dieser Nick Clegg ist wohl ehemaliger Innenminister aus England. Oder eine Vizepremier war er, genau. Ja, und der nimmt dann nicht so leicht ein Blatt vom Mund, offensichtlich. Ja, und hat jetzt erstmal angekündigt, dass sie das ein bisschen, dass sie das schwierig finden und dass sie dann nochmal überlegen müssen, ob sie das überhaupt machen können. So, auf Deutsch heißt das, glaube ich, wir haben jetzt soweit alles gemacht, was ihr wollt, aber wenn ihr noch weiter einschränkt, was Leute sagen können, dann verlieren wir unser Geschäftsmodell. Ja, könnte man auch so verstehen, ja. Ja, die sind halt hart an der Grenze. Ja, auch schon Gedanken darüber gemacht, ob das nicht irgendwie schlecht ist fürs Geschäftsmodell, ja. Die sind wirklich hart an der Grenze, damit hinterherzukommen. Wie das ja funktioniert, ist, dass Facebook sehr viele Angestellte hat, die diese Postings kontrollieren. Aber was Facebook auch macht, ist, dass die quasi solche Sachen outsourcen und an andere Unternehmen geben, die sich darauf spezialisieren. Das sind in der Regel einfach irgendwelche Unternehmen, die Studenten oder einfach irgendwelche Leute für 3 bis 6 Monate unter Vertrag nehmen. Und die sind dann halt in diesen Büros und schauen sich die ganze Zeit diese Sachen an. Ja, ich meine, eine Firma ist gerade sehr stark in den Medien in Amerika unterwegs gewesen, weil da so Sachen passiert sind wie Sexorgien auf der Arbeit, PCs, die mit Fäkalien beschmiert wurden, Alkohol und Drogen die ganze Zeit und so weiter und so fort, dass die Verhältnisse da so schlimm waren, dass Facebook denen im Endeffekt die Lizenz entzogen hat. Mhm. Und wie gesagt, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als halt wirklich sich die perversesten, ekelhaftesten und gewalttätigsten Fantasien von irgendwelchen Leuten anzugucken und zu entscheiden, ja, soll das jetzt gelöscht werden oder nicht. Das ist Moment. Sehr schwierig für die Leute auch. Und ausgesourcet vielleicht nach China oder so, aber das Hauptproblem, was Facebook hat, ist, dass sie immer eine politische Linie einhalten müssen, auch wenn man es nicht glauben darf, weil die müssen sich halt immer in einem gewissen Rahmen bewegen. Deswegen sind die ganzen Kriterien auch so wahnsinnig und nicht darstellbar, weil wenn sie zu viel löschen, dann verstoßen sie gegen gewisse Kriterien und gelten nicht mehr als Plattform und neutral, sondern gelten als Publisher nach amerikanischem Recht selber und dann würden andere Haftungsregeln für die gelten und deswegen alle diese Anstrengungen, die Unternehmen, die sind immer mit einem Feigenblatt versehen, weil diese magische Grenze, dass die nicht mehr unter diese Section 230 Ausnahmeregelung fallen, die will Facebook nicht stürzen und in den ganzen Interviews mit den großen CEOs und anderen Senior Managers von Facebook, die in letzter Zeit so vor sich gehen, werden auch immer so Lockfragen gestellt, so nach dem Motto, ja, gebt es doch zu, ihr seid selber ein Publisher, sagt es doch einfach, so nach dem Motto. Und diese Frage wird halt immer umschifft, weil das eine rechtliche Angelegenheit ist. Und das hat auch wieder mit den laufenden Kartellverhandlungen gegen Facebook zu tun. Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt da geht es nicht nur um Hate Speech und tatsächlich ist Facebook da in einer sehr misslichen Situation gerade. Man kann es gar nicht glauben, weil sie, wie gesagt, sie kriegen nicht das Personal, um die schreienden SJWs zu befriedigen und gleichzeitig haben die Kartellgesetzgebung im Nacken und dann haben sie noch den Vorwurf, dass sie halt politisch einseitig agieren. Ja, also ja, hilft denen ihre neue Währung gerade auch nicht viel weiter bei. Twitter führt Kennzeichnung für regelwidrige Politiker-Tweets ein. Ja, ich habe das Trump-Regel genannt, die Trump-Regel, weil ich glaube, es geht hauptsächlich um ihn, ne? Dass irgendwie, wenn er was Komisches schreibt, dass dann Twitter irgendwie dran schreiben möchte, damit haben wir nichts zu tun. Aber sie möchten es irgendwie auch nicht löschen, offensichtlich, von solchen Leuten. Löschen tun sie nur beim Pack oder so, oder bei den normalen Leuten, nehme ich mal an. Auch nicht mehr bei Politikern, sondern wollen sie da so eine Kennzeichnung dran machen, so ein Häkchen oder so. Ich habe schon gesagt, das machen wir das mit Sicherheit so einem Badge oder so, wenn du so eine Auszeichnung bekommst, so einen schönen Hass-Tweet als Politiker. Vielleicht können wir so eine Kennzeichnung ja auch für sagen wir mal, andere Sachen einführen, Religionen oder so. Ja, dass jeder dann so ein Zeichen hat. Alle religiösen Tweets sind hellrosa oder so. Nee, ich dachte, in der Realität sieht das dann so aus, wie dieser Tweet könnte sensitives Material enthalten. Da muss man erstmal klicken, bevor man den Inhalt sieht. Und dabei dann halt diese Nachricht, ja, dieser Tweet verstößt eventuell gegen die Twitter-Regeln. Wir wissen es selber nicht so genau. Explizite Regelverstöße, sondern halt um so einen Spielraum, sag ich. Dieser Tweet könnte von Donald Trump sein. Bitte kriegen Sie auf eigene Gefahr. Bei den Religionen will ich dann aber so Rotten Tomatoes mäßig Certified Rotten da stehen haben. Das gibt noch Grabenkämpfe darum. Im Endeffekt ist es ja ein Ding, um auch Politiker davor zu schützen. Vielleicht ist es so eine Art Redaktion, dass sie nochmal schauen, so hier. Ja, selbst, sondern was man sagt. Willst du das wirklich schreiben, Ralf? Ja. Ralf, ich weiß, dass die SPD schon am Ende ist, aber der Tweet ist schon ein bisschen daneben. Nein, du musst nicht schreien, Ralf. Ich bin hier nur der Mitarbeiter bei Facebook. Donald, was hast du gemeint mit Kofefe? Ja, Rechtschreibprüfung. Ja. Ja, das wird jetzt aber eine harte Überleitung hier zum Ali Utlu, der jetzt geschrieben hat, dass er sich ganz zurückziehen möchte aus der Öffentlichkeit. Also in dem Bild ist es noch alles nochmal ein bisschen ausgiebiger erklärt. Er schreibt da drin, und das war mir auch noch nicht so bewusst, dass er damals in die Öffentlichkeit gegangen ist wegen dem ganzen Beschneidungsthema. Ich habe ihn eigentlich das erste Mal kennengelernt, als ich in der Piratenpartei war, und der Ali war ja eine Zeit lang der Sprecher für diese ganzen hier Regenbogen-Themen und wurde in der Aufgabe ja auch extrem angefeindet von den Progressiven, von den SJWs quasi in der Piratenpartei, die Riesenprobleme mit seiner furchtbaren Männlichkeit hatten, die da sie da festgestellt haben. Und da auch nochmal an der Stelle, die, falls es noch nicht, ich weiß, ich sag das immer, wenn er drankommt, aber vielleicht für irgendwelche neuen Zuschauer von uns, googelt mal nach Rücktrittsforderungen an den Querbeauftragten. Das ist ein sehr lustiges Schreiben, was die Herrschaften damals an ihn gerichtet haben und was er dann veröffentlicht hat, worüber sie sich auch wieder tierisch aufgeregt haben. Aber was findet er denn jetzt so anstrengend? Ja, dass halt eben, dass es in seinem Real Life halt jetzt massive Anfeindungen gibt halt von Muslimen, die nicht damit einverstanden sind, dass er den Erdogan nicht mag und dass er den Islam nicht mag, weil der gute Mann ist ja Aussteiger da beim Islam. Und die haben ihn irgendwie vor einem Jahr oder so, hatten sie ihn mal wieder vermöbelt, das war schon mal passiert. Und das ist halt Sicherheitsrisiko, nicht nur für ihn, auch für seinen Mann, weil er ist ja auch verheiratet jetzt. Und es ist ihm halt zu viel und das kann ich auch gut verstehen. Also so ein paar von den Sachen, die er hier in dem Ding schreibt, finde ich so ein bisschen komisch. Zum Beispiel wirft er da quasi den anderen Ex-Muslimen vor, sie würden sich nicht verbinden wollen mit anderen. Jeder wolle so sein eigenes Ding machen und jeder würde das irgendwie nur machen, um sein eigenes Profil irgendwie zu stärken oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das auch eher schwierig vor, wenn du sowieso irgendwie mit Personenschutz und so wie der Abdel Samad oder so durch die Gegend laufen musst. Und gut, die haben halt auch alle ihre Bücher geschrieben und von daher sind sie natürlich auch ein bisschen in diesem ganzen intellektuellen Auseinandersetzung beteiligt, jetzt mehr als er auf jeden Fall. Er ist ja eigentlich mehr, sein Beitrag ist eigentlich rumrennen auf Twitter, ne? Also ist natürlich im Vergleich jetzt nicht so ausgearbeitet wie jetzt. Das würde ich jetzt nicht so unterbewerten, weil du brauchst ja auch für solche Plattformen die Leute, die andere Leute erreichen, und der Ali als schwuler Ex-Muslim hat, glaube ich, auch in vielen Leuten gezeigt, dass es halt, dass man es halt eben nicht an der Abstammung festmachen kann, sondern nur an den Gedanken, ob man jemanden jetzt für gut für Deutschland oder für nicht so gut für Deutschland erfindet. Und ich wollte noch hinzufügen, es geht wohl um eine ganz klare, also um eine konkrete konkreten Fall, weil er hatte geschrieben, dass er seit dieser Geschichte halt, die ihnen da passiert ist, zusammen, wo halt sein Mann vor allem auch bedroht wurde, dass er halt einfach auch nicht die Verantwortung tragen will dafür, wenn dem was passiert. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja. Und ich finde es eine Schande, dass in der Stadt Köln, das ist ja kein Geheimnis, Ali Cologne, dass in der Stadt Köln, die sich so brüstet mit homosexuellen Freundlichkeit und hier kann jeder, wie er will und so, dass da es möglich ist, dass jemand so so bedroht wird, dass er sich in die Privatsphäre zurückzieht. Ich nehme an, es wird eine Clique fanatischer Moslems sein. Ja, das können wir alle. Es kann auch sein, dass es irgendwelche, was weiß ich, der wird ja auch von Linken genug angegangen. Oder es könnten wirklich Erdogan-Fans sein oder was auch immer. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass so jemanden, das ist halt wirklich mal der Punkt, wo jemand wirklich konkret bedroht wurde, auch in seinem direkten Lebensumfeld, nicht so wie diese ganzen Laser-Uschis und wie sie alle heißen, die auf Twitter PTSD gekriegt haben, sondern das ist jemand, der wirklich auch erstens schon verprügelt wurde und zweitens anscheinend jetzt auch wieder massive Gewalt angedroht bekommen hat, und zwar im echten Leben und nicht auf Twitter. Ja. Ja, definitiv, aber das, was ich vorhin meinte, war einfach nur im Vergleich, ne? Also es ist halt ein Unterschied, ob du irgendwelche Bücher vollschreibst über den Islam, weil du irgendwie von klein auf viel darüber gelernt hast, so wie halt der Abdel Samad, oder ob du halt so ein paar Tweets schreibst wie der Ali jetzt, ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen halt die unterschiedliche Wahrnehmung, dass man dann denkt, so ja, der eine, der hat ja irgendwie viel mehr Profil oder so. Ist natürlich auch ein Unterschied. Aber schmälern wollte ich das damit nicht. Nee, aber ich meine halt eben auch, du kannst halt auch nicht davon leben, irgendwie Islamkritiker bei Twitter zu sein. Ne? Bestimmt. Also wenn du jetzt ein paar Bücher schreibst, schon eher. Das würde ich ja damit nur gesagt haben. Und das wird sicherlich auch ein großer Unterschied gewesen sein. Ja. Ja, Ali. Ja, bitte. Nichts. Er hatte gute Tweets auch drauf. Die sind schon. Ja, ja, der hat auch so. In so Sachen wie damals beim Putsch in der Türkei und so, war der einfach auch jemand, der Sachen übersetzt hat und auch halt nicht Mainstream-Medienkram, sondern halt auch einem Dinge gezeigt hat, die man sonst nicht mitgekriegt hätte. Ja, und auch immer, wenn sie da gegen die Kurden marschiert sind und so, war ja eigentlich auch immer einer von den ersten Leuten, die da Artikel geteilt haben und so, die man normalerweise halt nicht lesen kann, weil man Sprache nicht spricht. Ja, ich hoffe, dass er irgendwie seinen Frieden irgendwie findet, den er sucht, dass er irgendwie ein bisschen runterkommen kann und sein Leben genießen. Ja, hier haben wir ein Working Paper von der Global Counterterrorism Forum Vereinigung. Das ist im Endeffekt ein NGO im weitesten Sinne, allerdings auf multinationalem Level. Das ist im Endeffekt eine Beraterorganisation der UN beispielsweise. Und hier geht es im Endeffekt vor dem Hintergrund der EU-Terrorregulierung und anderen internationalen Regulierungen, was das Internet betrifft, um Best-Practice-Ansätze, wie man im Endeffekt Regulierung auf nationaler Ebene umsetzen könnte, um dem Terrorismus in Anführungszeichen im Internet Herr zu werden. Hier geht es einerseits um Vorbereitungen zu Terrorismus, explizitem Terrorismus, aber auch um so Sachen wie Videomaterial von Terroranschlägen oder sowas. Einerseits die Sache Propagandamaterial, andererseits aber auch die Sache, ja, wenn etwas gerade passiert, dass da nicht die Sachen verbreitet werden, immer wieder mit dem Hintergrund, ja, wenn gerade etwas im Gange ist, dann sehen die Terroristen ja auf dem Videomaterial, was die Strafverfolgungsbehörden gerade machen, und das nutzen die dann als Ressource aus, und deswegen muss man das unterbinden. Oder wenn jemand auf der Flucht ist und Hinweise gepostet werden, dann könnten die das auch sehen, und deswegen muss das unterbunden werden. Und insgesamt sind das 17 Best-Practice-Ansätze. Das kann man sich mal durchlesen, wenn man sich dafür interessiert. Im weitesten Sinne geht es, man muss das Ganze immer sehen, Terror ist halt relativ. Wir hatten vorhin das Beispiel von Verfassungsschutz, die gesagt haben, hier, Ende im Gelände. Ja, könnte man in diese Richtung vielleicht einordnen. Und dann hatten wir das andere Beispiel mit halt AfD-Funktionären, wo halt auch in diese Richtung irgendwie argumentiert wird. Deswegen, gegen wen solche Sachen angewendet werden und wie weit das ausgelegt werden, das ist halt immer so eine Sache. Ja, und ja, ein sehr langes Dokument. Ich hätte mit etwas weniger gerechnet, aber doch teilweise etwas interessant. Ja, ein paar interessante Ansätze, nicht nur bla bla. Und ich beschwere mich ja immer, dass die Terrorvideos immer frei verfügbar sind. Also vielleicht ändert sich da ja mal was dran. Eine Sache, die ich halt seltsam finde an der ganzen Sache, ist, dass ein gewisser präventiver Charakter der ganzen Sache halt vorgeschoben wird, dass halt gesagt wird, okay, es muss halt schon sehr niederschwellig dagegen vorgegangen werden, dass schon bestimmte Vorbereitungen oder irgendwelche Sachen, die nicht in einem direkten Kontext stehen, aber zu Radikalisierung dienlich sein können, da kommen wir wieder zum Thema Hate Speech beispielsweise, dass diese auch in dem Fokus stehen sollten. Und das ist natürlich sehr weit gefasst und lässt noch mehr Interpretationsspielraum zu und ja. Ach so, gegen Hate Speech vorgehen ist dann Counterterrorism oder was? Ja, es geht halt um Radikalisierung. Ways to be. Ja, ja, das ist, nennt sich die Radikalisierung der Sprache, glaube ich, in dem Fall. Ja, also das ist halt ein Teil der ganzen. Es geht hauptsächlich halt um Violent Terrorism, also halt wirklich. Nicht nur irgendwie Hate Speech, aber diese Hate Speech Prävention, die kommt da auch drin vor, nicht mit dem Wording Hate Speech, aber halt Content-Based Responses und ein Radikalisierungsumfeld verhindern und so weiter. Und wir kennen ja die Rhetorik und wissen, dass damit Hate Speech gemeint ist. Ja. Und gut, Strafverfolgungsbehörden sollen international noch mehr Daten austauschen, natürlich. Und ja, also sehr viele Sachen, die immer wieder gefordert werden und da gerade sehr viele Terrorregulierungssachen auf EU-Ebene und in Amerika neu angestoßen werden, wird sich die UN wahrscheinlich damit auch beschäftigen und da das eine Beratungsorganisation der UN ist, beziehen die sich natürlich auch darauf. Also noch mehr Regulierung und es wird noch mehr gesperrt werden und es wird noch mehr unschuldige Leute treffen, aber vielleicht trifft es ja auch mal die Richtigen. Wer weiß. Ich glaube es, wenn ich sehe. Gamergate never disappeared, it merely changed face. Oh je. Was ist Gamergate? Oh je. Oh je. Ja, es ist wieder mal einer dieser Tage. Es hat sich wieder irgendein Goonie Beardman berufen gefühlt, auf Gamergate zu scheißen, damit ihn eine regenbogenhaarige Ushima ranlässt. Ahmed Khalid, ja. Ist ein absoluter Witz, das Ding. Also, dass jemand, ich sage das ja eigentlich bei jedem Artikel, aber dass jemand 5 Jahre nach der Nummer immer noch änderte sich Zoes Leben radikal zum Schlimmsten. Ihr Ex-Freund Joni zog den ultimativen Schachzug und hat sie durch eine betrügerische Darstellung ihrer Beziehung halt hintergangen und das hat er gemacht. Und darin erzählt er, dass Zoe ihm fremdgegangen wäre, weil sie ein gutes Review von einem gewissen Nathan Grayson gekriegt hat. Und also es sind alle Fehler drin, die man machen kann. Das ist ein ewig langer Artikel, der einen Blödsinn an den anderen reiht und dann am Ende noch behauptet, es sei ja in den Medien oder in den sozialen Medien so, dass man halt die Standpunkte von den Gamergate-Gegnern fast gar nicht sehen würde. Nur die Standpunkte von den Leuten, die für Gamergate sind. Das ist vielleicht auch einfach ein demokratisches Prinzip, wenn du ein kleines, dummes, avantgardistisches Grüppchen hast, das meint, es wäre der heiße Scheiß und dass der Rest der Leute dann irgendwie nicht so begeistert von denen ist. Eine Filterblase oder so. Ich habe den Typen gefunden mit seinem Profil auf Medium, ja. Und der hat unter anderem auch Artikel geschrieben am 9. Mai zum Beispiel, A Much Needed Crash Course on Video Game Journalism. Ob der da ethisch vorgegangen ist, ob Ethik für ihn da eine Dimension war. Much needed. Dann schreibt er hier über die Geschichte mit Cyberpunk 2077. Da haben wir ja letztens schon mal drüber gesprochen, dass es da wieder so einen dämlichen Backlash von den Journalisten gab. Aber er framed das hier ganz anders. Das war nämlich so, dass die bei Rock Paper Shotgun haben ganz einfach ihr Hitpiece geschrieben und keinen hat es interessiert. Aber dann sind die Gamergate dahin gegangen und haben hinterlistig den Artikel weiter verbreitet und dann haben den Leute zu lesen bekommen, für den der eigentlich gar nicht war. Und die haben sich dann drüber aufgeregt. Und so funktioniert das nämlich wirklich. Die geben einfach unkommentierten Artikel an andere weiter, nur um zu hetzen, nur um zu haten. Und damit die anderen dann Harassment betreiben. Früher hat man das mal Verlinken genannt und Blogs waren dankbar dafür. Aber gut. Und er hat auch einen Ex-Gamergater, der aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden will. Also implizierend, dass Gamergate natürlich jedem Abweichler die Zunge rausschneidet und ihn dann mit Betonschuhen irgendwo im nächsten Fluss versenkt. Der Experte sagt ihm, dass Gamergate ist die Hülle ist zwar weg, also die Dog Whistle Ethik im Journalismus und so und dieses ganze Zeug, das ist weg, aber Gamergate lebt weiter wie ein Insekt oder eine Schlange, das die Haut abwirft und dann in die Haut der Alt-Right schlüpft. Ja, der Typ hat auch am 18. April so einen Artikel verfasst mit dem Titel White Supremacy Inside the Gaming Community, a Detailed Diagnosis. So, White Supremacy in Gaming Community. So, das sind zwei Sachen, die nicht miteinander zusammenhängen. Das ist ein Non-Sequitur. Richtig gut, Mann. Toll, klasse, weißt du? Dabei bezieht er sich nicht mal auf die Leuten gemachte Studie, unabhängige Studie, soweit ich weiß, ne, die dann halt einfach sagt, okay, ja, schaut mal irgendwie, besagt uns mal eure politische Position so. Und was kam da raus? Die meisten sind halt linksliberal, die wollen einfach nur, oder rechtsliberal, die wollen einfach nur ihre Videospiele spielen. Aber wir müssen uns doch über die Auswirkungen auch bewusst sein, OPEX, weil er sagt nämlich hier ganz klar, dass Zoe Quinch noch 2017 traurig war über das, was hier da passiert ist und dass Anita Sarkeesian vor lauter Verzweiflung es aufgegeben hat, weiter Videos zu dem Thema zu machen. Das ist doch lächerlich, Mann. Das wir verlieren das alles nur, weil wir das Patriarchat unterstützen. Anita Sarkeesian hat es geschafft, mehrere tausend Dollar zusammenzutreiben. Ich glaube, 35 oder 55.000. 100.000 würde es wohl sein. Nee, nicht insgesamt. Nee. Nur für einen kostenlosen Discord-Server. Ach ja, jo. Ja, wollen wir nicht darüber reden? Ist das dem Typen vollkommen egal? So, dass da genug Leute da sind, die dem Geld geben. Das ist ja nichts. Ich bin in den Artikeln, die er gelesen hat, wahrscheinlich. Sorry. Ist doch lächerlich, Alter. Ist doch so lächerlich. Das FBI hat sich bei Gamergate eingeschaltet und keinerlei Tatsachen feststellen können, dass die Bombendrohungen, die ja angeblich von Gamergate-Supportern ausgingen, real sind. So, Alter, komm. Ganz im Gegensatz zu dem Gebäude, was bei einer neutralen Veranstaltung mit Gamergate-Unterstützern geräumt werden musste, weil da eine Bombendrohung eingegangen ist. Mhm, ja. Aber das ist denen allen egal. Während der Bush-Zeit war es für einen Politiker das unpopuläre Ding, gegen den Krieg zu sein. Und Gamergater glauben, sie würden halt einen ähnlichen Standard des Widerstands bieten, damit, dass sie gegen die soziale Verbesserung von Spielen sind. Den Arsch hast du offen. Und weil Gamergate so schön war, machen wir doch gleich mit Gamergate weiter, wenn ich das richtig sehe. Soziale Verbesserung von Spielen, das heißt Mehrspielermodus oder was? Ich gehe davon, nee, Mehrspielermodus ist ja pures Gift. Da bist du ja als Frau. Das, also. Ja, und da kommt Aurelia Brandenburg ins Spiel. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir hatten schon mal einen schwachsinnigen Artikel aus der Richtung. Diesmal geht es darum, es liest sich für mich genau wie jemand, der das Gamergate-Handbuch gelesen hat. Das ist eigentlich ein Artikel, der genauso mit dem gleichen Text und ein bisschen mehr Hass auch unter den Gamers Are Dead-Artikeln hätte vorkommen können. Im Endeffekt klaut sie auch viele Ideen daraus, aber sie beschwert sich halt, dass wenn man Spiele als Hobby betrachtet, ja, dass man da gewisse Dinge mitbringen muss. Also sie sagt halt, Spiele haben inzwischen halt Konventionen und Spieler kennen diese Konventionen, Aber Nichtspieler kennen die Konventionen nicht und haben deshalb keinen Spaß mit dem Spiel. Was halt erstmal komplett ignoriert, dass auch die Spieler mal Nichtspieler waren und da irgendwie hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Und natürlich auch ignoriert, dass ein Spiel ohne eine Herausforderung Grütz ist im Endeffekt. Also dann ist es ein Film oder was auch immer, aber kein Spiel. Eine gewisse Herausforderung ist ja eines der Merkmale, dass man zum Beispiel sich Regeln merken können muss. Also selbst bei den einfachsten Spielen muss man sich Regeln merken können. Aber das gefällt Frau Brandenburg nicht. Sie möchte praktisch, zitiere mal, eine Freundin ist von der Reitmechanik in Skyrim so verwirrt worden, dass sie drauf und dran war, nur zu Fuß durch die Spielwelt zu marschieren. Eine andere ist in einer Hauptmission in Dragon Age Inquisition ewig gescheitert, weil ihr nicht bewusst war, dass sie ihre Ausrüstung gegen bessere austauschen kann. Wieder eine andere hat schon im Tutorial von Deponia eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was sie tun soll, weil ihr das Genre Point and Click vollkommen fremd war. Alle drei sind junge, kluge und gebildete Menschen, aber allen drei fehlte eine einzige, scheinbar banale Information, um zu wissen, wie sie hier mit einem Spiel umzugehen hatten. Ja, aber ist das nicht überall so? Also, Aurelia, ist das nicht... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist im ganzen Leben so. Zum Beispiel, die hat auch keiner gesagt, liebe Aurelia, dass man was Vernünftiges studieren soll. Eine einfache Information, die uns viel Zeit und Entbehrungen erspart hat. Also ehrlich. Außerdem haben die ja auch diese Probleme nicht gepachtet, ja. Ich gebe zu, bei Witcher 3 bin ich auch lieber überall hingerannt, weil das einfach fricklig war mit dem Pferd. Ja, das hat mich einfach genervt. Ja, und dann mach doch ein Spiel draus. Mach doch ein Spiel draus und sag, dass dein Charakter Angst vor Pferden hat oder sonst irgendwas. Ja, genau. Ich habe Angst vor Pferden, deswegen spiele ich ein Spiel, wo ich mit dem Pferd reiten muss, genau. Ja, aber du kannst in deinen Charakter doch reinprojizieren, was du willst, warum du nicht reitest. Also, allein für die Immersion würde ich mir dann wahrscheinlich eine kleine Geschichte überlegen. Ich bin halt Rollenspieler, weiß nicht. Ja, ich muss zugeben, das mit dem Tutorial bei Deponia, das ist schon wirklich hart. Nicht zu checken, was man bei Deponia machen muss. Wortwörtlich Point and Click. Guck mal, jemand geht in eine Ausstellung und sieht da schöne Fotografien. Und dann sagt er, oh, das möchte ich auch machen. Hat aber gar keine Ahnung, was eine Kamera ist, was man da macht. Und ich meine, so wie bei Kameras ist auch bei Spielen meistens so ein bedrucktes Stück Papier dabei mit ganz vielen kleinen Zeichen und oft auch Bildern, das dir die Grundlagen erklärt. Oder es gibt halt ein Tutorial, wo du halt auch aufmerksam sein musst und nicht einfach irgendwie währenddessen noch Kaffee trinken. Aber wie gesagt, du hast recht, wer halt ein Point-and-Click schon nicht versteht, der sollte vielleicht auch mit was anderem anfangen. Dann fängt man erst mal mit Candy Crush an und wenn einem das Spaß macht, guckt man, was gibt es noch für Spiele. Oder man kauft sich halt keinen PC, sondern man kauft sich eine Konsole, weil da die Spiele oft zugänglicher sind, weil sie auch für eine jüngere Zielgruppe eher geschaffen werden. Also nicht natürlich nicht alle Titel und nicht verallgemeinert und auf PC gibt es auch genug Casual Games, aber ich kann doch auch nicht Schriftsteller werden, ohne vorher schreiben zu lernen. Und ich kann auch nicht ein Film-Nerd werden, wenn ich mir die Namen von Schauspielern, Filmen und Regisseuren nicht merken kann. Warum sollen Spiele das tun, was andere kulturelle Erlebnisse nicht können? Ich meine, Spiele haben so genau gesagt eben die besondere Eigenschaft, dass sie eben nicht so sind wie Bücher oder Filme. Sie sind ein interaktives Medium. So, was du draus machst. Das hat mir die Aurelia auch geantwortet, aber sie trotzdem arbeitet sie ja mit einem Standard, in dem sie die Sache misst, wie bei jeder anderen Kultur, sage ich mal. Einstiegshürde. Ja. Wenn ich Malerei verstehen will, dann muss ich mir ein bisschen über die Ikonografie und die Möglichkeiten der Zeit und alles muss ich was wissen, damit ich das vollkommen erfahren kann. Ich kann halt auch einfach durchs Museum gehen. Das ist dann Candy Crush spielen. Aber jede kulturelle Handlung setzt eine gewisse persönliche Investition voraus. Und wenn es nur die Zeit ist, um einen Film zu gucken, damit ich hinterher drüber reden kann. Das ist eine schwachsinnige Forderung von der guten Aurelia, meiner Meinung nach. Also, und in einem anderen Text, okay, den sie auch verfasst hat, ja, bei Screaming Pixels, Gastbeitrag Opfer, Mythos und Sexismus, weg mit dem Gamer-Begriff, da ist so ein Teil, die Lösung kann also nicht sein, also die Lösung, die Endlösung für den Gamer, ja, die Gamer-Frage, ja, die Lösung kann also nicht sein, sich auf einen Begriff und eine Identität zu beziehen, die von entschiedenen sexistischen, rassistischen und querfeindlichen Strömungen getragen wird und sich dann einzureden, dass man eben diese Strömung damit nicht füttert. Wenn diese schon so stolz auf diese Identität und Selbstbezeichnung sind, sollen sie haben. Allerdings sollen alle anderen sie dann auch sprachlich als die toxische und gewaltvolle Minderheit darstellen, die sie ohnehin längst sind. Ja, cool. Super Job. Sehr guter. Ja, das war der Artikel, den wir auch schon besprochen haben. Ja, ich wollte das halt einfach nochmal kurz aufbringen. Weil so, sie regt sich toxisch darüber auf, dass Leute toxisch seien. Die Person, die ich hier jetzt toxisch beim Sein zuschaue, ist sie. So, sorry, so wirklich, Mann, das ist doch wirklich traurig. So, du musst auch lesen können, wenn du ein Buch lesen willst. Da gibt's auch Regeln für. Du musst eine Sprache können, bevor du überhaupt mal verstehst, worum es da geht. Das ist auch alles, was ausmacht. Das ist total strukturell diskriminieren. Klar, ja, weißt du, weil du nicht omniszient bist, weil du nicht schon alles von vornherein kannst. Ah! Ich wollte noch das Bild zeigen. Ah. Ja, ist nämlich ein schönes Bild, wo du einen der Endbosse aus Dark Souls 1 siehst und da drunter steht, gibt es dafür einen Skip-Button? Und halt gerade bei Dark Souls nach einem Skip-Button zu fragen, ich könnte fast auf den Boden rollen. Das ist wie, warum muss in diesen Western-Filmen immer geschossen und geritten werden? Ich finde das total doof. Ah. Yay! Endlich tun wir was gegen diese Gamer. Also, warum haben Höhlenmenschen früher mit Fingerfarben gemalt? Was soll das? Das ist doch dämlich. So. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber der Herr Scheuer plant ohne Games-Förderung im nächsten Haushalt. Also es gibt ja so eine kleine staatliche Games-Förderung irgendwie. Wenn ich mich nicht irre, hat davon die Firma von Jan Böhmermann oder die Produktionsfirma hinter Jan Böhmermann einen ordentlichen Tacken für ihr Tröberbruck abgezweigt. Und man hat sich noch damit geschmückt, wie toll das doch ist und wie weit vorne Deutschland doch ist, dass sie das jetzt macht, was die Engländer halt schon in den 80ern gemacht haben und die Franzosen, dass ihnen das jetzt auch schon auffällt. Ja, 60 Millionen, ne, wie hier steht, und Das Wegbericht hat wohl irgendwas mit der Maut zu tun, weil das ja jetzt auch ein Fehlschlag war. Müssen sie jetzt irgendwie dieses Ministerium, wo das ja auch mit zugehört, Verkehr und Infrastruktur und so weiter, die haben das da irgendwie denen gegeben und ja. Das ist unsagbar, oder? Ja, ein weiteres Problem sind die EU-Richtlinien. Damit hängt das vielleicht auch zusammen. Weil die haben diese Games-Förderung quasi eingeführt, aber haben die noch nicht EU-kompatibel eingeführt, beziehungsweise haben halt auf den EU-Behörden nicht nachgefragt, ob die das überhaupt dürfen. Die Genehmigung stand noch aus und deswegen durften die nur eine sogenannte De Minimis-Förderung machen, heißt maximal 80% des Projektvolumens und in 200.000 Euro Schritten, aber das kann man so portionieren, dass man da auch größere Summen einem Projekt geben kann, aber die mussten da halt so ein bisschen tricksen und ja, diese EU-Genehmigung ist halt immer noch nicht durch und deswegen ist halt, ja, also das kommt noch dazu, nur so angemerkt. Ja, die hatten von Anfang an, hatten die das auch handwerklich nicht ordentlich nachhaltig durchfinanziert und deswegen können die jetzt halt auch im Bundeshaushalt sagen, gut, wir stellen keine Mittel zur Verfügung, weil das Projekt ist ja auf EU-Ebene auch nicht, ne? Und deswegen sind wir ja nicht verpflichtet, das zu bezahlen. Ja. Ich hatte nochmal gesucht nach einem Dokument, welche konkreten Spieleschmieden die Förderung bekommen haben und ich bin irgendwie erfolglos gewesen. Wenn einer von den Zuhörern da das Dokument vielleicht findet, dann schickt uns doch mal den Link, das wäre sehr nett. Danke. Ansonsten könnte die AfD ja vielleicht eine kleine Anfrage machen, wenn sie uns zuhört. Sollte Völkerball an Schulen verboten werden? Moment mal, das Thema hatten wir doch schon vor ein paar Wochen mal. Aber da war es auf Englisch. Jetzt haben sie endlich abgeschrieben. Ja, die Schulsportdebatte. Ja, und ist natürlich hier auf fruchtbaren Boden gefallen. So rein von, also die Medien haben sich gefreut. Ich habe das in diversen Publikationen gesehen, die alle voneinander abgeschrieben haben, wie das heute so ist. Also ich kann mir schon vorstellen, was die Leute da für ein Pro sehen würden, so weil bla bla irgendwie ausgrenzen, bla bla, fangen, werfen, rausfliegen, bla bla. Was ist denn das Kontra? Was ist denn die Gegenposition? Es ist ein Sport. Es ist völkisches Gedankengut. Du lernst fürs Leben. Der Ursprungsgedanke war ja das Dodgeball. Und ganz konkret, also das Einzige, was irgendwie tangible war, war halt ein paar Schüler wurden verletzt, weil halt besonders harte Gummibälle bei diesem Dodgeball benutzt wurden. Da wurden besonders weiche Leute benutzt. Dass da halt so flauschige, weiche Bälle benutzt werden müssen und das Ganze wurde halt so aufgebläht. Also nur so nebenbei, nochmal ums Ende in Erinnerung. Ja, ich glaube, die ganzen Journalisten und Kulturwissenschaftler, die das fördern, wurden einfach mal als Letzte gewählt. Und als Erste abgeworfen. Ein Ball wurde zu hart geworfen, es hat wehgetan, aua, nationaler Aufstand, wir müssen systematisch den Sport verbieten. Klasse. Ich erinnere an den Simpsons-Charakter, ja, Bombardment. Ja, dort vorne. Ne? Gibt's auch einen sehr netten Film mit hier, Dings, Ben Stiller und so. Das ist ja eigentlich auch so, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, so, aber so halt kritische Theorie, dass man alles Mögliche in der Gesellschaft kritisiert, besonders wenn es irgendwie auch nur den Anschein hat, irgendwie kulturell verankert zu sein, um das aufzulösen, damit man das halt aufbrechen kann und lockern und irgendwann daraus sich revolutionäres Potenzial entwickeln kann, weil Leute sich dagegen auflehnen. Das klingt lächerlich auf Bezug auf Völkerball, aber das ist so die Idee dahinter. Warum suchen sich die Leute Völkerball raus und nicht Golf? Weißt du, so ganz ehrlich, Mann. Ja, aber es wird ja auch explizit in diesem englischen Artikel zumindest wurde gefordert, weniger Spiele, dafür mehr Gymnastik und so. Ich meine, du hast seit Jahrzehnten ist klar, dass Spiele halt bei Schülern besser ziehen, weil es mehr Spaß macht und weil halt das Gegeneinanderspielen eine gewisse Motivation bringt, einfach. Ja, natürlich, das trainiert soziale Kompetenzen in so einer Stresssituation. Das ist nur eine Simulation, die halt spielerisch das einen näher bringt, aber das ist so, wie es passiert. Ja. Oh nein, ah nein. Was soll das denn jetzt? Unser Heer, Berücksichtigung einer Genderperspektive im Einsatz. Unser Heer. Unser Heer, Genderdimension. Dimensionen. Alter. Stellen sich links rum und rechts rum, positiv oder negativ? Bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Genderdimension beschreibt den Zustand einer Ungleichstellung, positiv und oder negativ. Ich würde auch mal sagen, die drehen sich alle nur links rum und negativ. Was soll das? Was soll das sein? Mögliche Genderdimensionen, Diskriminierung, Bevorzugung, Einschränkung aufgrund des Geschlechtes. Hier wird Gender mit Geschlecht gleichgesetzt. Das ist schon mal falsch. Eine Person oder Gruppe in Erziehung, in sozialen Leben, Gesundheitswesen, Verkehr, Wirtschaft, öffentlichem Service. Was? Wollen Sie mir sagen, dass es halt einfach sämtliche, genauso wie andere Dimensionen es halt gibt, halt jetzt auch irgendwie jetzt mit Gender irgendwie zusammenhängen? Ich denke, das hängt zusammen mit so einer Art Multiversum-Theorie. Weißt du, du hast in verschiedenen Dimensionen verschiedene Gender irgendwie. Ja, aber unser Herr. Ja, wo hat denn unser Herr was mit Human Trafficking zu tun? Wahrscheinlich irgendwie im Auslandseinsatz oder wie? Hier so, we love you long time oder so. Ist es aus Österreich oder wo ist das her? Ja, Österreich, denke ich mal. Ne? Berichten einer möglichen Gender-Dimension. Erkannte Gender-Dimension. Ja, ich glaube, es war die vierte Dimension. Oh, dann so ein Visier, weißt du? Aszendent so, wieder. Vegeta, what does the Scouter say about his gender level? Ja, und genderbasierte Gewalt in Klammern häusliche Gewalt im Feld, oder was? Ja, ne? Ja, vor allem sind da einfach Druckfehler. Das sind einfach grammatikalische Fehler drin. Nee, das ist geschlechtergerechte Sprache, Opex. Ja, geschlechtergerechte Sprache. Aber, nee, das ist halt wirklich einfach ein objektiver Fehler. So. Das ist von sprachlichen System des Deutschen nicht möglich. So. Das ist nicht richtig, der Satz. Hat diese Maßnahmen eine Auswirkung auf die Zivilbevölkerung? Hat diese Maßnahmen... Das ist österreichisch, Opex. Wo steht Maß? Nee. Hat diese Maßnahme eine... Maßnahmen. Ach, im Ersten, okay. Ja, im Ersten. Ja, aber das ist mit Dialekt. Hat diese Maßnahme eine Auswirkung? Das ist gendergerecht. Das ist ja, Maßnahme. Das Ding, Mann, das soll Hochdeutsch sein. Ja, und guck mal da unten rechts. Wer war betroffen? Männer, Frauen, Buben, Mädchen. Die Geschlechter. Unglaubliche Diskriminierung. Und die Einteilung von Kindern in Geschlechterstereotype. Finde ich grauenhaft. Wo sind die Diversen, die Non-Binären, die Hunde? BSTs. Hat diese Maßnahme eine unterschiedliche Auswirkung auf Frauen und Männer, Buben oder Mädchen? Nein, die Maßnahme ist genderneutral. Ja, in der Umsetzung der Maßnahme ist eine Genderperspektive zu berücksichtigen. Was soll das bedeuten? Was soll das heißen? Also die Subsumierung unter dieser Gänsersache finde ich wirklich, also wenn wir hier über Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, Gewalt reden, Diskriminierung bevorzugend, Einschränkung da noch mit reinnehmen, das finde ich eine sehr ungute Vermischung. Ja, wir haben ja bald dann das britische Phänomen, dass sich nur noch um Hate Speech Posts online gekümmert wird und wenn irgendwelche Gewaltkriminalität passiert, dann sagt die Polizei, wir haben nicht genug Einsatzkräfte, um vor Ort zu agieren. Die Aufgabe von der Armee, also vom Heer halt, so unser Heer eben, haha, ist es, Leute schon irgendwo zu schützen oder halt zu verteidigen und nicht irgendwie zu bewerten, welches Geschlecht hast du jetzt gerade, Kind, weil das tut jetzt gerade viel zur Sache. Das sollen Ärzte machen, das ist schon irgendwo relevant, wenn es um Medizin geht, so, aber das ist alles biologisch nachweisbar. Ja, ich würde sagen, unser Heer hat da einfach kein Geschlecht. Ich will im Krieg wissen, welches Gender mein Gegner hat. Was hat unser Heer zwischen den Beinen? Wenn es ein Herr ist, dann weißt du, was er zwischen den Beinen hat. Eine Vagina, eine männliche. Fictions, Perceptions and Harm. A report on gender stereotypes in advertising. Ja, da ist er. Ja, gibt es ja eine neue Gesetzgebung. Und nein, ich rede jetzt nicht vom Pornfilter, der wurde jetzt wieder für 3 Monate vertagt. Bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt. Sondern es geht im Endeffekt um die neue Werberichtlinie. Darüber wurde ja auch viel gelästert und gewitzelt. Es geht ganz konkret darum, dass Gender Stereotypes nicht mehr in Werbung dargestellt werden dürfen. Was heißt das ganz konkret? Beispielsweise eine Werbung, welche die Familie macht Unordnung und die Frau hat die alleinige Verantwortung, das wieder aufzuräumen. Oder sowas wie eine Werbung, die einen Mann darstellt, der versucht, irgendwie mit seinem Kind klarzukommen oder der am Staubsaugen ist oder so mit dem Haushalt überfordert ist. Das ist eine Sache, die nicht mehr gezeigt werden darf. Also ein negatives Stereotype. Positive Stereotypes sind weiterhin darstellbar. Also wenn man den Mann zeigt, wie der die Hausarbeit wunderbar erledigt, ist das wunderbar, aber es darf halt nicht negativ dargestellt werden. Ja, und da gibt es jetzt ganz viele Richtlinien und das ist gesetzlich vorgeschrieben in Großbritannien. Ansonsten dürfen die halt nicht... Eine Frage, wohin wollen die gesellschaftlich weiterlaufen, wenn dann diese Metriken da verwendet werden und Mainstream sind? Heißt es dann, dass das die neuen Stereotypes sind, die geschlechtsspezifisch sind? Weil, weißt du so, du wirst das Geschlecht als Kategorie nicht los, indem du es umdrehst oder indem du mehr davon einführst. Ja, Opex. Machen im Sinne von, hier das Produkt im Vakuum verpackt, keine Stimme, kein Geschlecht, nichts, einfach nur so, da, Kauf. So, tolle Werbung, super. Ja, Opex, das heißt jetzt Her Majesty's Stereotypes und das ist jetzt hochoffiziell. Oh je, oh je, oh je. Ja, also für die Verhältnisse dieses Streams geht es sehr wenig um irgendwie LGBT und Trans und solche Sachen im Hinblick auf Gender. Es geht halt wirklich hauptsächlich um Männer und Frauen und negative Stereotypen, ja, wie ich es ja gerade gesagt habe, der Mann ist einfach ein Idiot und überfordert und kann den Haushalt nicht, ne, und die Frau, die kann nichts außer den Haushalt, so, ne, also so negative Stereotype. Ja, okay. Für arme Haushalt. Es geht halt auch um Kinder beispielsweise, ja, also aber halt auch in einer Form, die relativ soft ist, also wenn du beispielsweise ein Mädchen hast und das Mädchen, das spielt nicht mit den Puppen, sondern spielt mit dem Auto und dann wird das irgendwie negativ dargestellt. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keine realistische Werbung vorstellen. Ja, ich kann das nicht einpacken oder so. Man könnte auch beides verbinden, man könnte dann einfach eine Barbie im Rollstuhl geben, so eine schwarze. Halt, ja, also ist zwar Gender drin, aber ist nicht so hart wie normalerweise. Ne? Und man sieht es ja auch am Logo. Wir haben nur das Logo für männlich und weiblich. Wisst ihr, so, das ist halt wirklich lustig. So, diese Kategorie von männlich-weiblich wird ja immer so gesagt, ja, das ist alles nur so gesellschaftsgebunden und hier und da. Ja, okay, cool. Aber wenn das halt eben so ein Konstrukt ist, warum würdest du es erstmal wiederholen, ja, um dann zu sagen, hey, ja, das müssen wir jetzt auflösen. So, ich verstehe schon, dass die da irgendwie aktiv vielleicht mal Beispiele finden können, aber was ist, wenn ich dann wirklich einen Job suche, so, und ich will in der Werbung irgendwie sein und ich bin jetzt ein Kerl und ich werde getypecastet als der Typ, der irgendwie doof drauf ist oder was nicht kann oder mit einem Bierbauch dasteht, so, ja, aber ich akzeptiere das, sonst wäre ich nicht in dem Clip dabei. Also ich gebe mal ein Beispiel in Anlehnung an ein voriges Thema, was wir hatten. Wenn man jetzt auf YouTube ein Video macht und man sich nicht an diese Regeln hält, sondern beispielsweise wie, was war das, der Edeka-Werbespot zum Muttertag oder zum Vatertag, irgendwie, ich wünsche, du wärst Mama oder irgendwie sowas. Ja, ja, wenn man sowas machen würde, dann dürften die Werbepartner da die Werbung nicht schalten. Interessant, interessant. Ich wollte schon letztens, als wir nur einen Pressebericht zu dem Papier hatten, den Film 3990 empfehlen. Das ist eine französische groteske Komödie über Werbung und einer der besten Filme über Werbung, die ich je gesehen habe. Ja, in unserer Clown-Welt ist es eindeutig, dass die United Nations sich insbesondere mit der Unterdrückung der Frauen in Kanada beschäftigen. Von allen Ländern, die mit der UN was zu tun haben, ist Kanada das schlimmste Land anscheinend, weil ja, der Special Rapporteur und bei Gewaltkriminalität gegen Frauen hat sich halt Kanada als Zielland herausgepickt, mit der Begründung einerseits, dass es da besonders schlimm sei, Nummer eins, und Nummer zwei, dass es als westliches Land als Vorbild für andere westliche Länder dienen könnte. Besonders schlimm, ja. Wahrscheinlich ist der Pay Gap besonders groß und irgendwelche Leute dürfen sich kein Kopftuch aufziehen. Bitte? Wahrscheinlich ist der Pay Gap besonders groß und bestimmte Leute dürfen sich kein Kopftuch aufziehen oder so. Das sind ja meistens so die Sachen, die sie da irgendwie haben. Kann es tatsächlich sein, dass es damit, wir reden hier über Kanada, also kann es tatsächlich sein, dass es damit begründet wurde, aber einfach mal auf Twitter gestellt, und das kann sich jeder einfach mal durchlesen, 1-2 Minuten, um sich diese Absurdität einfach mal vor Augen zu führen. Der gibt hier einfach nur die paar Beispiele. Ja, wie sieht's denn aus in Jemen? Wie sieht's aus in Saudi-Arabien? Wie sieht's aus in Äthiopien? Wie sieht's aus da und da und da? Wie sieht's da? Ja, das ist ja Whataboutism. 94 Mitgliedsländer. Ich könnte noch 10 weitere aufzählen, aber ihr redet über Kanada. Also, ja, gut. Zumindest in Kanada ist wirklich nicht so sonderlich dringlich an der Stelle, würde ich aber auch sagen. So sicher andere. Klar sind 200 Länder, sind eine Menge, ne? Ja, und Kanada als Exempel raus zu picken, wo man ein Exempel dran statuieren will. Ja. Policy-mäßig. Na gut, wer weiß, was der Trudeau macht, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Gut, I have had sex with well over 100 men, but that does not define me as a slut. Du hattest auch einen ähnlichen Artikel dazu eingereicht, glaube ich. Meiner war schlimmer. Es ist der so kommt Moment, als nächstes. Dass Journalistinnen sich mit ihrer Promiskuität Virtual Signaling betreiben. Ja, tatsächlich, hier, ein bisschen Kontext zu dem Artikel. Tatsächlich ist es so, dass die Dame einen Bodycount über 500 schon in Vergangenheit gemacht hat und die hat Artikel geschrieben über Orgien, an denen die teilgenommen hat und wie es ähnlich wäre, einen Blowjob oder ein ja, Ass-Eat-Out zu machen. Es wär schon fast wie ein Handshake oder ein Hug unter Freunden und ja, also so mit über so eine Dame reden wir und die Dame, die ist jetzt muss jetzt inbrünstig von sich geben, aber ich bin keine Schlampe. Wenn du es nicht bist, warum erwähnst du es dann? Das definiert sie nicht als Schlampe, aber es könnte sein, dass sie jemand als Schlampe definiert. Ja, aber weißt du, so dann lass die Leute reden. So, wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. Ich bin keine Giraffe, ich muss das nicht in jedem Satz erwähnen. Also ich finde den Trend einfach nur interessant, dass gerade halt mit dieser teilweise halt schon über die Stränge geschlagene Sache wirklich inbrünstig das wie eine Monstranz vor sich herangetragen wird. Du hattest einen ähnlichen Artikel, Mars. Willst du da vielleicht noch zwei Sachen zu sagen? Ich würde mal eben fragen, ob das ja da schon ist von Adolf Hitler mit dem Haaransatz jetzt. Nee, das ist der Artikel von mir zu einem ähnlichen Thema. I've cheated on every boyfriend I had and I don't regret it. If you're in your early 20s, you shouldn't either. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber diese Frau, ja, wie eben die Tante sich mit ihren vielen Geschlechtsverkehren brüstet sich halt hier damit, dass sie drei Leuten irgendwie das Herz gebrochen hat und das ist ihr scheißegal ist, weil es hat sie ja weitergebracht in ihrer Entwicklung. Ja, aber weißt du, über so die Feststellung, dass man feststellen konnte, dass Frauen, die so einen Choker tragen, eben signalisieren, dass sie leicht zu haben sind und das halt eben so ein anerkanntes Zeichen gesellschaftlich halt ist, das ist so, ja, darüber reden die halt nicht, das ist schon okay, ne? So, oder darüber, dass Leuten Fremdgehen psychologische Schäden langfristig hinterlässt, weil man dann nämlich sein Gehirn darauf trainiert, hey, yo, ich finde es okay, so einen bestimmten High zu erreichen. Man wird davon abhängig, in eine Beziehung zu sein und fremd zu gehen. Und dann kann man nicht wirklich sich davon entspannen. So, das sind Leute, die keine Selbstkontrolle haben. Und die kritisieren Leute, die diese Selbstkontrolle besitzen, wenn sie halt hingehen und halt sagen, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so ein Pro-Gamer-Move gewesen, oder? Das ist toll halt, das ist klasse. Alter, und dann auch noch Ratschläge geben, dass wenn du in deinen frühen 20ern bist, brauchst du dich auch nicht drum sorgen, dass du Leuten fremd gehst. Klasse. Wohin soll das die Gesellschaft bringen? I had learned so much about myself in the years since then, like how it feels to be in love, how a kiss feels when I really want it and how sex feels when I love and wanting it converge. That third lesson is so rare to learn and perfect when you experience it. How could I ever regret doing any of the things I did to find it? Okay, ich bin Junggeselle bin, in wenigen englischen Worten zusammengefasst. Das ist doch so impulsiv und so hedonistisch einfach, so ein Ding von, hey, yo, es fühlt sich gut an, also kann es doch nicht falsch sein, ja, Mann. Ja, Meth fühlt sich auch gut an, wie kann es also kriminell sein, Meth zu kaufen? Sorry, nein. Ein kleines Fundstück aus dem letzten Artikel auch noch im Zusammenhang mit dem Artikel. Sie hat gesagt, jedes Mal, wenn ich mit einem Typen so unterwegs war und wir über Beziehungen geredet haben und er mich gefragt hat, mit wie vielen ich schon geschlafen habe und ich habe gesagt, ungefähr 100, waren sie alle schockiert und ich verstehe gar nicht, warum. Und dann war die Beziehung auch nicht. Weil die Leute halt nicht doof sind. Warum? Warum? Weil ich war doch ehrlich. Also warum hat die Beziehung da nicht geklappt? Ich verstehe es gar nicht. So. Man kann sich einfach auch Narzisstin auf die Stirn tätowieren lassen. Das hilft auch, Leute abzuschrecken. Ja, weil, weißt du, ich finde es auch andererseits auch ganz okay so, weil ich mich, nachdem ich aus meinem Abi in Biologie rausgekommen bin, gefragt habe, ja, Evolution, schon richtig gut, aber welche Mechanismen so für Evolution nach, so haben wir denn jetzt gerade gesellschaftlich? Da, sowas. So, das. Die Leute sortieren sich durch ihre Handlungen selbst schon jetzt aus und sie wissen das. Das würde ich dem wirklich unterstellen. Ich würde ihnen unterstellen, dass sie wissen, was sie tun. Sie kennen die Folgen von dem, was sie tun und sind einfach in Denial. Sie lehnen es einfach ab. Sie werden irgendwie schon jemanden finden oder halt niemanden, aber sie werden trotzdem nicht weniger glücklich sein. Und Leute, die sich selbst sagen, dass sie nicht weniger glücklich sind, sind meistens weniger glücklich. So. Sie laufen sehen des Auges in ihren Untergang rein oder so? und machen das Auge trotzdem erst auf, wenn es dann kurz davor ist oder so. Ja, ja, genau, ja. Ja, das gibt's ja häufiger. Ja. Menschen sind ja manchmal so. Na, so, man muss doch einfach nur wissen, so, okay, man verbaut sich gerade mit dem, was man tut, Möglichkeiten für die Zukunft. Einfach nicht den Weg in die Zukunft irgendwie verbauen. Vielleicht irrt man sich. Weißt du, diese Leute können sich nicht eingestehen, dass sie vielleicht doch falsch liegen, weil ihnen andere Leute vielleicht zu oft gesagt haben, dass sie sich hier und da geirrt haben. Einfach sich entspannen, das ist das, was man den Leuten sagen sollte. Aber sie wollen es ja nicht. Lieber gehen sie fremd, als sagen, nee, ich lasse mich auf keine Beziehung ein. Ich sollte dem Partner auch was bieten können und nicht einfach nur halt einfach dran hocken und sagen, ja, du bist jetzt meins, bis ich keinen Bock auf dich habe. Das ist keine gute Basis für eine Beziehung. Ach, egal, Mann. Nur für eine Fick-Beziehung. Ja, Fick-Beziehung, okay, ja, aber weißt du, auch da rutschen die Leute halt deswegen so leicht ab in dieses Ding von, ja, Sexworker, Sexworker, Sexworker. Bist du halt, cool, ist das jetzt eine Errungenschaft? So, ist das wirklich gut? Willst du so existieren? Was ist denn das, Alter? WikiHow mit einer missbräuchlichen Ehefrau umgehen? Da kannst du jetzt mal lernen, wie man damit umgeht, mit so einer Ehefrau. Okay, Moment. Mit jemandem verheiratet zu sein, der dich missbraucht, kann dich hoffnungslos und alleine fühlen lassen. Du bist nicht allein. Viele waren genau da, wo du bist. Schütze dich vor einer missbräuchlichen Frau, indem du lernst, deine Grenzen zu äußern und ihre Auslöser zu erkennen. Wenn du die Ehe beenden willst, finde heraus, wie du aufs Hilfsmittel zugreifen und deine Flucht planen kannst. Egal, ob du bleiben oder gehen willst, solltest du die verschiedenen Formen der Unterstützung nutzen, um für dich selbst zu sorgen. Ich meinte es aber, ja, die Punkte, nur mal durchgehen, schütze dich selbst, ja. Verdeutliche deine Grenzen. Ja, verdeutliche deine Grenzen. Es besteht. Die Grafik finde ich schon mal sehr lustig, weil. Ich weiß noch genau, wie meine missbräuchliche Freundin damals immer gesagt hat, hör auf, die Hand zu erheben. Hör auf, die Hand zu erheben. Du erhebst die Hand, wenn ich das da gemacht habe. Während sie nach mir irgendwelche Sachen geworfen hat. Ja, könnte sein, dass es darum geht, in dem Gespräch, ja. Ja, seine Grenzen verdeutlichen ist ja schon gar nicht so einfach in so einem Fall. Erkenne und vermeide die Auslöser von deiner Frau. Das geht aber nur im Zusammenhang damit, dass man sich dann irgendwann auch verpisst. Weil das ist das, kann ich auch wieder aus Erfahrung sprechen, das ist das schlimmste Leben. Ja, wenn man versucht, den Auslösern irgendwie von der Neurose von jemand anderem zu entgehen. Du läufst den ganzen Tag wie auf verdammten Eierschalen. Ja, ich kann auch aus meiner Erfahrung. Ich kann auch aus meiner Erfahrung erzählen, so, ich habe davor wirklich Schwierigkeiten gehabt zu wissen, okay, wann habe ich die Person wirklich verstanden, wann habe ich ein klares Bild von der Person. Es kann ja immer sein, dass die Person gerade im Moment so drauf ist, ja. Aber was ich dann halt verstanden habe, ist, es gibt Prinzipien, die Person, wenn sie diese hat, auch selbst einhalten sollte. Und wenn sie das nicht schafft, dann gibt es auch da Abstufungen von, es ist gerade in der Situation halt ein Patzer gewesen, okay. Aber wenn das immer wieder passiert, dann muss man einsehen, dass man selbst halt so ein Enabler ist von diesem Zustand und sollte der Person dann den Platz geben, so den sie wirklich braucht und die Hilfe, die sie braucht. Aber den Platz an der Luft halt aber auch, ja, damit man sich selber schützt. Richtig, ja, ja, richtig, ja, das ist auch absolut wichtig, weißt du, man kann nicht mit jemandem zusammen sein, der mit sich selbst nicht zusammen sein könnte. Das ist so. Ich glaube, dass ja so ein Ratgeber für Frauen in der Beziehung ganz anders aussehen würde. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, sage ich mal jetzt ehrlich, aber ich nehme an, dass da eher sowas drinstehen würde, rufen sie die Polizei, gehen sie ins Frauenhaus, zeigen sie an. Dem Drang zurückzukämpfen. Das liest sich wie echte Beschreibung meiner krassesten Beziehung. Ja, meiner auch. Ja. Sobald du auch nur lauter wirst, ist es Gewalt. Sobald du irgendwie. Die Frau kann dir ins Gesicht schlagen und wenn du danach ihre Hände festhältst, ist das Gewalt. Genau. Ja, oder du kritisierst einfach etwas oder du willst einfach nur, dass die Person deine Position versteht und sie sieht das als Beleidigung ihrer Person an ihrer gesamten Existenz so und gleichzeitig sagt sie dir, hey, wir müssen über alles reden, lass mal über alles reden und dann funktioniert das nicht. Dann ist die Grundlage für jede Beziehung, egal ob Freund oder Feind oder sonst was, die Grundlage für eine gesunde Beziehung ist, Ehrlichkeit und halt Wahrheit, so, weißt du, so, ja, so Kommunikation, wo man sich verstecken kann. Und wenn das halt nicht geht, wenn Leute auf dieser Ebene nicht funktionieren, dann braucht man seine Zeit nicht auf solche Leute rauslegen, denn sie werden immer mehr nehmen, als sie geben können. Das ist halt wirklich so der Fall. So. Und das soll nicht klingen so von wegen, ich bin nur mit Leuten zusammen, wenn sie mir was zurückgeben können. Ich will einfach nur, dass Leute nicht abhängig sind von mir, wie eine Droge. So von wegen, ich brauche dich hier, komm zu mir. Und dann bin ich da und dann heißt es, ja, hau doch ab, wenn dir was nicht passt. So, das ist halt wirklich fürchterlich, sowas zu machen mit Leuten. Heute wieder Schwertherapiegruppe hier. Ja, ne? Ja, hier, da steht doch, ja, hier, nutze Hilfsmittel der Gemeinschaft, ja, hier. Ja, wenn welche da sind. Kontaktiere lokale häusliche Gewaltprogramme, um zu sehen, ob sie Hilfe anbieten können, um von einer gewalttätigen Frau wegzukommen. Die erste Frage ist dann, Sie sind aber eine lesbische Frau, oder? Nee, die erste Frage ist dann, was wollen Sie, Täterarbeit? Ja, haben wir anzubieten. Genau. Ja, und selbst wenn du angenommen wirst, ohne dieses ganze Ding von, ja, Männer nehmen wir hier nicht an, weißt du, so, selbst wenn du angenommen wirst, ist es so, dass die Leute dann schon irgendwie denken, ja, hier, du hast doch bestimmt irgendwas gemacht, um was verbrochen zu haben, so, weißt du, wenn ein Kerl das über eine Frau sagt, dann ist das richtig übel. Es kann ja sein natürlich, dass die Hotline sehr professionell ist und da keinen Unterschied zu macht, das ist auch möglich. Ich habe ja auch dann bei so einer Hotline angerufen gehabt und wegen einem versuchten Selbstmord halt erstmal Beratung für mich hauptsächlich gewollt, so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und da hat auch ganz gut geklappt, da war es nicht wichtig, ob ich ein Kerl bin oder eine Frau. So, aber ja. Nicht mal Korrektur lesen können die, ey. Ja, aber immerhin geben sie mal ein paar Tipps, ne? Das ist ja guck mal, ich weiß nicht genau. Seht ihr das? Was denn? Wenn du erstmal entschieden hast, die bissbräuchliche Partnerin zu verlassen. Ja. Bissbräuchlich. Das macht doch hässliche und leicht zuzuordnende Male. Es ist halt ihre Kultur, dich zu beißen. Ja, wenn sie dich beißt, dann liebt sie dich. Das ist übrigens ein Ding, was in Russland sehr verbreitet ist. In Russland ist es sehr, sehr verbreitet in Familien, dass, wenn häusliche Gewalt stattfindet, ja, Frauen anderen Frauen sagen, ja, wenn er dich schlägt, dann liebt er dich. Das so zeigt er dir seine Liebe. Ja, oder so gewaltsame Männer, die argumentieren dann so drüber, so von wegen, ich liebe dich so sehr, ich schlage dich so. Weißt du, so, weil auch, ich halt, auch missbräuchliche Frauen argumentieren. Ja. Aber es wird auch, weißt du, so von Leuten so argumentiert, die nicht in der Beziehung drin sind. Weißt du, so einfach nur von Leuten, das heißt dann so, ja, hier, das wurde auch zu mir dann gesagt, nachdem ich nach einer 7-jährigen Beziehung einfach verlassen wurde, weil es hieß, ja, ich lieb dich nicht mehr und tschüss. So, weißt du, dann hieß es auch erstmal, ja, wenn du sie doch liebst, dann wirst du doch hinterhergehen. So, was soll das bringen? Was soll das bringen? So, ja. Ja, wie gesagt, wenigstens geben sie überhaupt mal ein paar Tipps und ja, schlitzen sie auch nicht, sag ich mal. Hol dir Unterstützung von deinem Chatfreund, du Beta-Insel, du. Aber halt ehrlich, weißt du, so die beste Hilfe, die ich in Beratungen, in Beziehungen jemals hatte, kam halt von Kerlen. Die kamen nicht von Frauen, die kamen von Kerlen. Aber wenn du verheiratet bist, brauchst du wohl auch einen Anwalt, ne? Und das ist sicher auch eine Frage der Auswahl, ob das dann wird oder nicht. Ja. Ein Ride or Die Chick sein. Und sterben, ja. 10 Schritte, um einen Stiermann zu erobern. Das scheint ja echt eine Top-Sache zu sein, der Laden. Warte, was sind die anderen da unten? Durchseid. Was du tun musst, um von deinen Freunden einen Heiratsantrag zu bekommen. Das ist gar nicht manipulativ. Nee, nee. Ja, den Partner bei einer Depression unterstützen. Ich verstehe die Schaubilder nicht. Soll ich dann so lange essen, bis ich braun und dick werde, oder was? Ja, genau. Ein Mann das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Das Gefühl geben. So. Eine gute Ehefrau sein. Oh mein Gott. Einfach da. Ein How-to-Kondome benutzen. Ohne Kondom eine Schwangerschaft verhüten. Ja, okay. Was ist das für eine Hand? Ist das ein Mund? Nein, diese Hand da oben. Was soll das sein? Liebe zeigen. Dein Mann zu bringen, im Haushalt zu helfen. Das Vertrauen eines Ehepartners doch eine Affäre wieder aufbauen. Mann, lieben. Ein Skorpion, Mann. Boah, so wie The Rock, oder was? Crab People. Walk like crab, talk like people. Ja, und der Stiermann, das geht dann wahrscheinlich so um minoische Liebesgeschichte. Ja, einfach Mann mit Pferdeschwanzangeln, Alter. Was willst du, Mann? Ein Zupfer da auch, ne? Ja, ne? Gastkommentar. Wozu sind Universitäten da? Für Erkenntnis und Wissen und nicht für den Kult der Diversity. Ja, ist eigentlich nur aus unserer Reihe wöchentliche NCZ-Artikel, die aus der Masse herausstechen. Finde ich super. Brauchen wir jetzt auch gar nicht in Tiefe zu besprechen. Was da drin steht, besprechen wir hier selber oft genug. Die restriktiven Klimata an Universitäten und so weiter und so fort. Die Unterordnung unter das Diversity-Prinzip. Lustigerweise habe ich heute jemanden auf Twitter gesehen, der hat gemeckert, dass die NZZ in einer ihrer letzten Online-Geschichten auch was hatte über Menstruationsblut, Künstlerinnen und Aktivistinnen und so. Und der dann meinte auf Twitter, das sei ja, man könne sehen, wie die NZZ im Niedergang begriffen sei. Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen putzig, weil das ist eine der wenigen deutschsprachigen Zeitungen, die noch in der Richtung was schreiben. Ja, das ist eine ziemlich heftige Geschichte, das habe ich auch gelesen. Ja, es hat ein School-Shooting gegeben in Colorado und ja, auch das Phänomen irgendwie, manche werden sehr hoch gehalten und dann finden wieder Filme statt, über die gar nicht oder kaum berichtet wird. Hier haben wir den Hintergrund, dass im Endeffekt ein Jugendlicher 9 Leute angeschossen hat, dabei einen getötet hat leider. Und es ging darum, dass er sich diskriminiert gefühlt hat, weil er sie ein Transgender ist und deswegen gehänselt wurde. Ja, dann können wir ja alle Leute, die in den letzten Jahren so Transgender-Propaganda gemacht haben, mal zu Mitschuldigen an dem Tod des Jungen erklären. Nee, ja, also wenn wir Peter Tauber wären. Es ist nicht so, dass es gibt ja Fälle, wo Leute wirklich ein Martyrium durchleben. Highschool in Amerika kann schlimm sein. Und ich denke mal, diese Transgender-Leute, wenn die nicht auch eine Lobby vor Ort in der Highschool haben, die haben einen harten Stand. Kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist in diesem Fall nicht gewesen. Die Hänseleien waren oberflächlich. Weißt du noch, wie sie den Typen in München umgedichtet haben zu einem rechten Mörder? Weil der auch auf seine Bullies mit der Waffe losgegangen ist. Das ist, ich weiß nicht, es ist traurig, aber Bullying ist Realität. Und wir können entweder allen Leuten, die bei Bullying durchdrehen, einen Freifahrtschein geben in irgendeiner Form oder sagen, du hast mildernde Umstände. Oder wir können sagen, das geht nicht, egal wie sehr du gebullied wirst. Du musst einen anderen Weg finden, als den Leuten den Kopf wegzublasen. Und ich denke, das ist die sinnvollere Art und Weise. Aber wir können nicht das eine instrumentalisieren, das andere verharmlosen. Oh nee, Reichsbürger im Dreck oder was? Ja, da musste ich tatsächlich auch so ein bisschen dran denken. Ich bin da drauf gestoßen über irgendwas auf Twitter, da hat sich irgendwer beschwert, dass irgendeine Bank diesen nicht akzeptiert, den Transgender-Namen. Und die Bank hat im Endeffekt drauf bestanden, so, offizielles Ausweisdokument. Punkt. Was ist ihr Problem? Und da wurde halt so eine kleine Welle gemacht. Und dann hat irgendwer in den Kommentaren geschrieben, so, ja, mit DGTI-Ausweis geht das und meine Bank akzeptiert den und bla. Und dann habe ich mir gedacht, was? DGTI-Ausweis, was ist das denn? Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Ich stelle jetzt die Frage aus. Okay, DGTI. Wow. Und du hast ja vorhin schon gesagt, so, ja, was ist das hier, Reichsbürgerausweis? Ich kann mich noch an diese ganze Thematik erinnern mit den Reichsbürgerausweisen. Da ging es im Endeffekt darum, dass halt Leute mit diesen Reichsbürgerausweisen hingegangen sind, die von einem Verein ausgegeben wurden, weil sie meinen, ja, das hat die rechtliche Grundlage und der Personalausweis hat keine rechtliche Grundlage, so nach dem Motto. Und es wurde generell nicht akzeptiert, vor allem auch von Banken nicht. Das weiß ich noch aus meiner persönlichen Erfahrung. Also Loriot würde sagen, ach was. Also ja, ich hätte den auch nie akzeptiert und jeder, der so einen Ausweis hat, hat auch ein Perso und sowas. Und warum? Es ist eigentlich nur ein Akt des Widerstandes. Und bei den Reichsbürgern hat man halt eine große Welle gemacht und so weiter. Wenn du runterscrollst, sieht man auch ein Muster von diesem Ausweis, der ist relativ simpel gehalten. Auf welcher Rechtsgrundlage wird er ausgegeben? Hier wird im Endeffekt gesagt, so ja, es gibt ja im Endeffekt eine EU-Richtlinie, eine Entscheidung des Europäischen Parlaments. Allerdings ist diese noch nicht in deutsches Recht umgesetzt worden und deswegen machen wir das jetzt. Ja, und das ist die Rechtsgrundlage. Und ja, ob das so eine gute Rechtsgrundlage ist, ich weiß jetzt nicht, ob ihr aus dem Alltag, vielleicht aus eurem Berufsleben kennt, wird dieser Ausweis akzeptiert? Ich bezweifle es so ein bisschen, wenn halt der Name nicht mit dem Namen im Personalausweis oder sowas übereinstimmt. Ja, das ist ja so ein bisschen was mit Künstlernamen, nom de guerre, denn die Angaben zur Person in dem vorliegenden Ergänzungsausweis sind zu respektieren. Die gewünschte Anrede der Person ist zu achten und gegebenenfalls zu erfragen. Aber ich stehe doch drauf. Warum erfragen? Naja. Was ist das für eine komische Tonlage, in der das da erfolgt? Die gewünschte Anrede der Person ist zu achten und gegebenenfalls zu erfragen. Das ist ja praktisch dieselbe Regelung wie in Kanada, wo umstritten wurde. Und bei uns hat man das nicht umstritten, sondern einfach eingeführt, oder wie? Nee, das haben die ja. Das ist ja diese komische Interessen. Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Die haben das eingeführt. Ich war nach der Wende, kurz nach der Wende war ich in Dresden. Und da war in dieser Neustadt, das ist auf der anderen Seite da irgendwie von der Elbe. Und da gab es so ein bisschen, ja, Wild West. Es gab viele Kneipen und die Leute haben kleine Geschäfte aufgemacht und so. Und die haben da die bunte Republik Neustadt ausgerufen. Und ich habe mir dafür 5 Mark einen Ausweis ausstellen lassen als Bürger. Und wenn ich damit irgendwo hingehe, kriege ich auch kein Bankkonto. Ich meine, das ist ein Vereinsausweis. Das kann jeder zu Hause. Es heißt nicht umsonst amtliche Papiere. Also. Das ist ja, also reine Reichsbürgerei. Ja, ist das doch. Hat die Bank dann gefressen oder was? Oder? Nee, nein, es hat sich jemand beschwert, dass halt die Bank das nicht gefressen hat. So. Wasser ist nass und da habe ich mich beschwert. Der Bär hat in den Wald geschissen, habe ich mich beschwert. Der Papst war katholisch, habe ich mich beschwert. Da war es aber schwer. Dieser Ausweis kostet jedenfalls 19,99. Ah, ja. Jetzt wird's interessant. Und was ich auch ein interessantes Detail steht explizit dabei, es muss kein biometrisches Bild sein. Also könnt ihr damit wohl auch dem Überwachungsstaat entgehen oder was ist das für ein Dog-Whistling? Hä? Nee, macht euch keinen, schickt uns einfach irgendein Bild, schickt uns was, wo ihr schön, vielleicht ist das, damit die Leute halt ihr bestes gefiltertes Instagram-Porträt schicken und nicht, weißt du? Man möchte ja dann auch so aussehen, wie man sich identifiziert. Hm? Bisschen hier, bisschen da, bisschen Filter. Nee, das ist wirklich, also dass die Parallele zu den Reichsbürgern nicht irgendwie größer aufgezogen wird, medial, wundert mich wirklich. Komisch. Ja gut, medial habe ich dazu jetzt nicht großartig was gefunden. Wie gesagt, ich habe das nur aus dieser Diskussion gesehen, wo jemand gesagt hat, meine Bank akzeptiert das. Den Banknamen sage ich jetzt mal nicht. Ja, aber ich glaube mal, da gibt es schon große Unterschiede zu dem Reichsbürger-Ding. Also bei dem Reichsbürger-Ding sagst du ja eigentlich so, dieser Staat existiert nicht. Und bei dem Ding sagst du ja eigentlich nur, Geschlecht existiert nicht, das Biologische. Mit dem Ausweis sagst du, der Staat unterdrückt mich und akzeptiert nicht meinen echten Namen, ich lehne den Staat ab. Also, ja, naja, das sagen wir so, natürlich ist das mit den Reichsbürgern mal eine ganz andere Angelegenheit, aber ich würde einfach sagen, rein formal ist es sehr ähnlich. Hey, wer den Ausweis nicht akzeptiert, ist ein Nazi. Hey, Wer nicht hüpft, ist Reichsbürger. Außerdem heißt das ja auch Ergänzungsausweis, nicht Ersatzausweis. Aber ich war vorhin schon, als sie das nach Seerecht verhandeln wollten, da mit dem Schiff, da bin ich auch immer skeptisch. Das machen die Reichsbürger ja auch gerne. Ja. Nach Seerecht hat der Engländer ja hier das Sagen, weil wir ja keinen Friedensvertrag haben. Weiß ja jeder, wie es ist. Ja? Personalausweis, steckt da im Wort drin. Genau. Personal. Was wir wirklich machen müssten, ist da drauf schreiben. Also, Sie müssen da drauf schreiben, Personalinnen. Dann wird's Personalinnenausweis. Ja. Oh, gut. Der zweite Autor hatte so dieses Mimimi auf beiden Seiten mal dargestellt. Also gibt es ja im Prinzip auch. Jeder hat ja irgendwie eine Stelle, wo er meint, er wäre ein Opfer oder so. Aber der Vergleich hinkt dann trotzdem an zu vielen Stellen. Er hat das zwar relativ gut ausgeschmückt und so langgezogen in Artikel. Aber das passt irgendwie hinten und vorne irgendwie nicht. An zu vielen Stellen habe ich gedacht, nee, da fehlt noch ein Detail, das ist noch wichtig oder so. Das hat aber nicht mit reingenommen. Also das Mimimi auf beiden Seiten ist zwar vorhanden, Aber es gleicht sich irgendwie nicht aus, habe ich den Eindruck. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo der Übergang ist, aber so, dass sich das ausgleichen würde, das finde ich nicht. Also. Ja, aber halt, dass du an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst, das ist so eigentlich eine gute Diagnose. So, Leute haben Ansprüche an sich selbst, so entwickelt man sich halt. Ja, das meine ich, also da fand ich eher, dass man an den Ansprüchen der anderen scheitert oder so. Das heißt, wenn jetzt hier so ein AfD-Mann hergeht und meinetwegen irgendwie lästert oder was über den LSBT, tralala, und dann kommt der Mann von der SPD und hält dagegen und sagt, du bist doch ein Nazi, und dann sind sie doch beide irgendwie geschämt. Ja, schon, ja, ja. Das stimmt aber auch. Ich genau. Trotzdem nicht gegenseitig auf, weil irgendwie einer auch angefangen hat oder so. Also ich fand den natürlich ein bisschen oberflächlich. Ja, Leute müssen halt unterm Strich, können sich Leute halt nur weiterentwickeln, wenn sie in Bewegung bleiben, egal wie langsam das ist. Trotzdem muss da irgendwie vielleicht zum Ende hin was rumkommen. Aber einfach Stillstand ist wirklich schlimm. Deswegen, weißt du, Leute, bleibt in Bewegung so im Kopf, das ist wichtig. Ja, austauschen, ne? Wäre schon gut. Genau, ja. Mit sich hat sich auch zurückgezogen. Geht in den Wald. Sein Frauenteam hat er zurückgezogen beim Debüt. 25 Jahre, glaube ich, haben sie dafür gebraucht, um das aufzubauen. Und dann haben sie beim ersten Spiel gegen Maria Hilf e.V. oder so. Da waren bei Maria Hilf e.V. drei Spielerinnen, die ja sich was aufs T-Shirt geschrieben haben, was von Homophobie irgendwie hingeklebt haben. Und dann hat der Mann vom Vatikan gesagt, nee, dann treten wir gar nicht erst an. Der Mann vom Vatikan, der Hausmeister, ja. So ungefähr, dann gehen wir direkt wieder nach Hause. Treten wir ja, ich finde es überhaupt, ich finde auch ziemlich ironisch, so die Überschrift, ne? Vatikan pfeift Frauenteam zurück. So, das war doch vor ein paar Jahren, war doch Dog Whistling so ein ganz großes Problem. Und da werden dann so ein Frauenteam mit zurückgepfiffen, buchstäblich so. Ja. Komm zurück, Ladies. Ja, gut, vielleicht hätten sie sich auch weigern können, haben sie jetzt aber nicht gemacht, ne? Also haben dann irgendwie gehorcht halt. Nein, ich denke mal, dass der Journalist sich schon stolz auf die Schulter geklopft hat, nachdem er so ein Bonmot als Überschrift irgendwie rausgehauen hat. Ja. Ja, und hier ist nochmal so ein so eine nutzlose Beschwerde. Ja, das nur. Das könnte von Frieda Ackermann sein, glaube ich. Ja. Ist aber von Frank Hellmann. Vielleicht ist das aber auch nur ein Pseudonym. Ich kann es sagen. Ich hatte besonders geschickt von ihr. Ich habe es aber an dem FR am Anfang und dem Mann am Ende, ne? Habe ich es erkannt. Ja, auf jeden Fall, der Vatikan hat ja 100% Migranten, weil da ist ja niemand geboren. Höchstens mal durch Zufall vom Hausmeister irgendwie was über so. Do some countries discriminate more than others? Ja, hier haben wir eine Grafik, eine Infografik zu einer Studie, die ich mir auch mal angeschaut habe. Wenn du ein bisschen runterscrollst, so viele Punkte sind das gar nicht, dann ist die ganz im Bild. Hier wurden, ich glaube, 9 unterschiedliche Länder westlicher Nationen verglichen. Und das ist eine Metastudie gewesen. Ja, die Datenbasis waren 97 andere Studien mit jeweils zwischen 500 und 10.000 Teilnehmern, also mit einer relativ guten Datenbasis. Datenbasis bis 2016 oder 2015. Und ganz konkret ging es darum, die typische Sache, wie sieht's aus bei einer Jobinterview-Anfrage mit einem nationalistischen, also einem Namen, der Nationalität entsprechen würde, in Anführungszeichen, unter einem ausländischen Namen. Und auch sehr interessant in der dazugehörigen Studie, die verlinke ich später, die Aufschlüsselung, welche Nationalitäten oder welche ethnischen Gruppen in den einzelnen Nationen unterschiedlich sind. Bei den einen sind es halt Marokkaner, bei den anderen sind es halt irgendwelche MALD, Middle Eastern, also alle Leute aus Nordafrika und Mittlerem Osten und so weiter und so fort. Halt unterschiedliche große Gruppen in verschiedenen Ländern, die halt unterschiedlich interpretiert wurden auch. Ja, beispielsweise jemand mit einem chinesischen Namen wird weniger diskriminiert als jemand mit einem nahöstlichen klingenden Namen, aber das sind alles nur marginale Sachen. Ja, und hier sehen wir, inwieweit das halt auf einem Koeffizienzindex gewichtet wird. Und Frankreich hat mit 83% vom Medianwert Abweichungen halt überdurchschnittlich viel Diskriminierung. Schweden auch, Großbritannien, Kanada, Belgien, Norwegen, dann erst Amerika, Holland und dann erst Deutschland. Also in Amerika und in Deutschland wird ja immer sehr viel geschrien, dass es da so ungerecht zugeht, aber im Vergleich mit den anderen Ländern hält das einfach nicht stand. Ja, die Franzosen sind ja mit ihrer Sprache schon so empfindlich, ne? Wenn du kein Französisch kannst, dann kriegst du ja schon irgendwie Probleme da. Bitte? Wenn du kein Französisch kannst, kriegst du schon Probleme da. Das, also sie sind ja schon mit ihrer Sprache so pingelig, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ja, daran lag es auch, aber es wird halt eher unterstellt, dass die Sprachkenntnisse defizitiert sind. Okay. Und wir haben ja auch hier eigene Studien ausgewertet zu dem Thema und da wird manchmal halt, keine Ahnung, nicht nur der Name geändert, sondern auch irgendwelche anderen Punkte im Lebenslauf, die dann Vor- oder Nachteile bringen könnten und ob diese Studien immer so gut, aber trotzdem, wie gesagt, die Datenbasis ist wunderbar. Fast 100 Studien mit Tausenden von Teilnehmern jeweils. Sehr schöne Datenbasis, hat man selten. Ja, muss auch was dran sein, eigentlich. Ja, der Bundestag hat sich jetzt diese Woche vor der Sommerpause nochmal ganz intensiv hier mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt und hier einen Gesetzentwurf über 400 Seiten, 450 Seiten rausgehauen, wo also alle möglichen anderen Dinge, also Strafgesetzbuch, alle möglichen Gesetze angepasst werden, um diese DSGVO-Geschichte halt in diesen ganzen Sachen unterzubringen. Also es beschäftigt überall, wo halt irgendwas mit Datenerhebung oder Auskunftsansprüchen oder irgend sowas ist, da wird jetzt hier quasi nochmal beigegangen und ein bisschen was geändert. Und das 150 Änderungen am Text sind vorgeschlagen. Ist also die Änderungen sind teilweise sehr kritisiert worden, weil einfach ein Beispiel einer Änderung, ein Unternehmen mit ab 20 Mitarbeitern muss einen Datenschutzbeauftragten haben und nach der neuen Regelung muss das erst... Hallo. Okay, weil YouTube sagt nämlich keine Daten, aber gut, wenn ihr sagt, wir sind wieder drauf, das ist ja alles schön. Aber was du gerade gesagt hast, habe ich hier als Echo im Ohr, also YouTube läuft. Okay, ja. Okay, kleine Änderungen, Sachen, die ab 20 Unternehmen, ab 10 Unternehmen gelten sollten, gelten erst ab 20 Unternehmen. Dennoch müssen die meist mehr als einen Datenschutzbeauftragten einstellen oder ein externes Unternehmen anstellen, deswegen DSGVO weiterhin seltsam. Ja, ja, macht den Firmen viel Arbeit, habe ich gehört, ne? Und gut, dann ab 20 Mitarbeiter. Es sollen jetzt kleine Unternehmen entlastet werden, aber wie gesagt, die Änderungen sind so gering, dass... Schön, dass sie das nachschieben, ne? Nachdem alle schon ihre DSGVO-Sachen geregelt haben, sagen sie jetzt für den kleineren Firmen auch, hätte ich das gar nicht machen müssen, ne? So nett, ne? Ehrlich. Ja, auf jeden Fall, die ganze Nummer ist halt noch viel größer und im Bundestag gab es da jetzt nur noch eine ganz kleine Angelegenheit dazu. Die meisten haben ihre Reden zu Protokoll gegeben. Im Endeffekt wurde das jetzt verabschiedet mit den Stimmen, aber nur von den Regierungsfraktionen. Ansonsten haben alle dagegen gestimmt. Und dieser Herr Müller hier, Axel Müller, der das da für die CDU nochmal besprochen hat, das wollte ich jetzt nicht abfahren, der hat auch noch irgendwas gesagt von wegen Vergewaltigungsopfer und irgendwas mit Auskunftskram irgendwie, Nebenkläger, Zeug, irgendwas hat er da irgendwie erzählt, was ich auch ziemlich merkwürdig fand. Das hatte so ein bisschen was von wegen so, ja, ihr könnt ja nicht dagegen sein, weil wir haben ja so tolle Ideen. Zum Beispiel machen wir irgendwas mit Nebenklägern, Vergewaltigungsprozessen. Ich kann mich nur erinnern, dass das mal hieß, dass den Vergewaltigungsprozessen auch der Täter den Namen des Opfers bekommt oder so. Oder das ist die Adresse oder so. Ja, wegen diesen Auskunft, das wird wahrscheinlich die Sache sein, ja, mit dem Auskunftsgesuch. Vielleicht war es irgendwie, ich würde das nur. Ja, und dann war halt noch diese Nummer hier mit der, das wollte ich jetzt nochmal kurz abfahren, mit der Beschlussfähigkeit. Oh ja, das habe ich noch nicht gesehen. Mark Henrich Mann für die CDU-CSU, Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion und Alexander Hoffmann für die CSU-CDU-Fraktion geben ihre Reden zu Protokoll. Was ist? Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Herr Braun. Sie sind immer noch auf. Oh Gott, diese selbstgerechte Tante macht mich schon, ohne dass nee, sie was ist, was ich habe mich zur Geschäftsordnung gemeldet, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion bezweifelt die Beschlussfähigkeit der Versammlung. Bezweifeln Sie die Beschlussfähigkeit? Gemäß Paragraf 45 Absatz 2 der Geschäftsordnung bitte ich um Überprüfung. Es geht hier um die Beschlussfassung über ein sehr wichtiges Gesetzespaket. Und es kann nicht sein, dass wir hier mit rund 100 Anwesenden ein Gesetz dieser Güte und dieser Schwere beschließen. Und deshalb bitte ich um sofortige Überprüfung. Also, wir haben hier oben miteinander diskutiert. Wir sind der Meinung, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Und jetzt Marc Henrichmann gibt seine Rede zu Protokoll. Ja, könnt ihr selber gucken, ob da mehr als die Hälfte der Leute da sind. Aber das hat ja schon angefangen in der Art und Weise, wie sie das da eben, wie sie da rüber geguckt hat zu ihm, gemerkt hat, das ist jemand von der AfD, der eine Frage stellen will und diese Bitchface gezogen hat. Ja, völlig gleichgültig, was der will, der kriegt es nicht. Ja, bla, ey, geh mir das doch nicht auf den Sack, ey. Genau. Ich weiß nicht, ob die Frau nicht versteht, was sie für einen Job da hat, beziehungsweise was für ein Amt. Weil sie ist ja sowas wie eine Schiedsrichterin da oben. Und ich finde es ziemlich scheiße, wenn Schiedsrichter parteiisch sind, egal wo. Auch hier. Und ich finde, die Frau ist moralisch, charakterlich ungeeignet für diesen Job, weil sie kann anscheinend nicht irgendwie vernünftig mit den Belangen verschiedener Gruppen umgehen. Ich finde es einfach nur schockierend, wie da einfach die vernünftige Umgehensweise und die Regelbefolgung des Ablaufes missachtet wird und wie es ausgenutzt wird. Ja, natürlich kann man de facto Fakten schaffen und solche Sachen durchdrücken, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und das zu machen, das politisch satisfaktionsfähig zu machen, so ein Verhalten ist sehr gefährlich. Ja, es wird ja der Gegenseite oder allen Seiten immer vorgeworfen, dass die rumtricksen und die Sachen missbrauchen werden. Also ich finde, das ist es. Ja, vom Ablauf her vielleicht korrekt, aber wirklich ein absoluter Missbrauch der Systematik, wie das ablaufen sollte gewesen. Und dann am Ende zu behaupten, sie habe diskutiert innerhalb von 2 Sekunden. Die Diskussion bestand daraus, dass die ihre Köpfe zusammengesteckt haben und genickt haben. Das war eine Diskussion. Diese Frau ist ungeeignet, ich sag's nochmal. Und eigentlich sind alle 4 oder was, die da oben sitzen, ungeeignet. Machtmissbrauch, ich gehöre dir trapsen. Das sind Dr. unsere Johannes beschissenen Fechner Angestellten. Und wir haben den Angestellten eine klare Arbeitsanweisung gegeben. Es wird nur beschlossen, wenn die Hälfte von euch da ist. Wo ist Abmahnungen müsste man verschicken an seine Angestellten? Warum sie das dann durften oder so geschrieben? Irgendwie, weil die Regierung sich dann eben darauf einigen kann. Peng. So, kommen wir von schwachsinnigen Entscheidungen des Bundestags zu schwachsinnigen Entscheidungen des Bundestags. Man musste das ja jetzt unbedingt im Hauruck-Verfahren durchhauen, dass halt der Großteil der Leute, die sich diese E-Roller sowieso schon gekauft haben, ohne Zulassung, ohne TÜV-Siegel, ohne Scheißdreck, jetzt schon seit Tagen damit rumfahren, ohne TÜV, ohne Versicherungsplakette. Und Verkehrsregeln eher so, naja, rudimentär kennen. Im Ausland hat es schon tödliche Unfälle gegeben, teilweise auch schon mehrere tödliche Unfälle in verschiedenen Ländern. Und wir haben jetzt die ersten schweren Unfälle halt in Deutschland. Wollte ich nur einfach mal so zu Protokoll geben, weil das Thema wird uns, glaube ich, aus darwinistischer Sicht noch einige Zeit verfolgen. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal... Ich muss halt das mit meinem Mofa vergleichen. Und ich musste für mein Mofa eine theoretische Prüfung ablegen damals. Ich musste einen Helm tragen. Mein Mofa musste immer ordentlich beleuchtet und Schnickschnack sein. Und das muss irgendwie einen Aufkleber von der Versicherung haben und ein Licht und eine Klingel. Okay. Und keinen Helm. wo ihr doch Fahrradfahrerin schon die ganze Zeit sagt, sie sollen Helme tragen. Ich verstehe manchmal einfach unsere Politik und deren kleine Räder gleich gefährliche. Ich habe tatsächlich mitgekriegt, denn es ging dann darum, dass man 10 Leute nicht zu schwer machen soll und den Einstieg nicht zu schwer und nicht zu teuer und so weiter. Und dass man es überhaupt nicht bürokratisieren soll und so weiter. Aber im Endeffekt ist eine Regelung rausgekommen, wo du jetzt bis 12 km/h auf dem Bürgersteig fahren darfst oder so? Nee, das haben sie glücklicherweise wieder rausgenommen. Also okay. Aber für solche Sachen, ich bin ja auch schon fast von der Jugend. Du hast doch schon, dass sie nur 45 fahren durften, irgendwie die letztens, die neueren. Ja, aber das ist natürlich irgendwie zu wenig für den Verkehr, ne? Also die Regelung ist 25 und bis 12 auf Bürgersteigen. So. Nein, das mit dem Bürgersteigen ist rausgenommen worden. Okay. Ja, doch, die wenn sie langsamer fahren. Die Bürgersteige, nein. Das ist gekippt worden in der letzten Sitzung von der Geschichte. Okay. So ein langsames Ding will man doch eh nicht haben. Also ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Also ich sehe das auch sehr kritisch, aber aus ganz anderen Gründen. Eher, dass es Verkehrswege verstopfen wird, dass die Dinger sehr schnell kaputt gehen werden. Die Dinger sind ja marktreif in Amerika schon getestet worden jetzt und es ist mehr oder weniger so, auf die Unfälle komme ich noch, die müssen mindestens 90 Tage fahren, um sich irgendwie zu refinanzieren und durchschnittlich gehen sie nach 23 Tagen kaputt. Ja, dementsprechend ist das sowieso ein Verlustgeschäft, was früher oder später auf Subventionen aus dem öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist. Du redest im Moment aber über Verleih. Das ist fraglich. Punkt 1. Punkt 2, die meisten Unfälle, die wir bis jetzt hatten in Deutschland, ist ja minimal, da wird noch sehr viel mehr passieren. Aber es waren halt Zusammenstöße mit Fahrradfahrern und Zusammenstöße mit fahrenden Autos. Ja, das kann man davon ausgehen. Ja, wenn man halt so ein Ding hat, was maximal 25 fährt, man muss auf der Straße fahren. Ja, gut, ich meine, es ist halt so, wenn man sich dann die Fahrradstatistik dann eben mal anguckt, wie viele Unfälle gibt es mit Fahrradfahren? Alleine mit Fahrradfahrern und Fußgängern, Autos mal ganz außen vor gelassen. Ja, also da gibt es überhaupt gar keinen Vergleich. Natürlich sind Fahrräder sehr viel weiter verbreitet, aber Fahrräder sind in Zentren wie Berlin beispielsweise in der Statistik ausschlaggebend sehr, sehr, sehr aber stark beteiligt an Körperverletzungen und solchen Sachen. Ja, bei Fahrrädern hast du aber ein Körpergefühl und wenn du kein E-Bike hast, dann bewegst du dich über deine eigene Leistung fort. Da hast du eine ganz andere Kontrolle. Du hast vielleicht auf dem Fahrrad ein Körpergefühl, aber die meisten Fahrradfahrer in Berlin haben das anscheinend nicht, meiner Meinung nach. Mm. Meinen Observationen nach und meinen blauen Flecken nach. Und übrigens, es sind sogar nur 20 km/h. Also wer nicht glaubt, dass die Dinger frisiert werden, der, keine Ahnung, glaubt auch, dass der Storch die Kinder bringt. Also wirklich was für Team. Also das Ganze ist ein wirtschaftliches Desaster und ist ein verkehrspolitisches Desaster und wird nicht wirklich funktionieren können. Das mit den Unfällen, ja, das ist sehr schade. Die meisten Unfälle in Amerika sind beispielsweise deswegen zustande gekommen, weil es ein hügeliges Gebiet war und die sind bergab gefahren. Die Bremsen sind nicht stark genug. Das sage ich auch an alle Leute, die ihr mit den Dingern rumfahrt. Die Bremsen solltet ihr nicht überstrapazieren. Die sind das macht nicht halt stark genug, auch bei 25 km/h. Ist Schluss. Und man kann leicht überkippen natürlich. Ich glaube, wir wollten das haben, dann hat die Politik das gemacht. Ja, wenn das doch mal bei anderen Sachen möglich wäre. Flughafen zum Beispiel. Ich will ja die Feuerwehr nicht mit, oder wie was? Naja. Cyber-Grooming. Tja, über Erwachsenenrolle haben wir jetzt geredet und reden wir jetzt über Kinder. Cybergrooming, schon der Versuch der Kindesbelästigung soll strafbar werden. Einerseits, also es geht ganz konkret darum, dass dass zwei Sachen ganz konkret legal werden sollen. Das eine ist das sogenannte Entrapment, heißt, dass Ermittler oder Eltern oder halt andere Leute, die nicht das Kind selber sind, dass die quasi Kontakte anbahnen können, und also verdeckt, und dass da dann die Beweismittel auch ausgewertet werden dürfen und dass es halt ähnlich zählt wie eine Anmahnung, wenn es direkt mit dem Kind kommuniziert wird. Es ist wohl so, dass gerade in Deutschland die Gesetzlage so ist, dass wenn sich der Täter darauf berufen kann, dass er dachte, es wäre nur ein Rollenspiel gewesen und es wäre gar kein echtes Kind gewesen, dass dann oftmals eine Straffreiheit im Raume steht dafür. Und das soll halt etwas geändert werden. Es sollen halt auch Mittel wie Staatstrojaner und sowas mehr eingesetzt werden dürfen in den Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen, was natürlich kritisch zu sehen ist, weil es ein Einfallstor ist für mehr mehr Polizeistaat, ja, aber halt, ne, das ist halt immer so. Bei den ekelhaftesten Tätern ist es halt leichter, sowas zu rechtfertigen, ne, denen mal so einen Trojaner unterzujubeln, um und auch nicht oder halt Entrapment zu machen oder solche Sachen. Sind an sich fragwürdige Methoden, aber sollen jetzt halt quasi ja umgesetzt werden. Ja, finde ich aber auch merkwürdig, weil mit dem Trojaner könntest du jemandem ja auch alle möglichen Chatverläufe auf sein Ding produzieren, ne? Und so. Also, ja. Ich weiß nicht, ich möchte nicht der Richter sein. Ja, in Australien hatten wir den Fall mit dem Journalisten, das hing auch irgendwie mit Julian Assange zusammen. Bei dem war es ja so, dass der Durchsuchungsbefehl so ausgestaltet wurde, dass explizit drin stand, dass Daten verändert und aufgespielt werden dürfen und danach trotzdem als Beweismittel verwendet werden können, was ja im Endeffekt genau das heißt, was du meinst. Man spielt einen Trojaner auf und schickt irgendwelche Daten drauf und das benutzt man dann als Beweismaterial, als belastend. Was ein Unding ist. Das war gerade ein Skandal in Australien. Ja. Naja, ich meine, ich traue dem Zentrum für politische Schönheit ja zum Beispiel alles zu. Tja, Kompromat. Ja, hier ist eine Leseempfehlung, nur kurz angerissen. Es geht im Endeffekt um Schwarzmarktaktivitäten und wie in sozialistischen, marktregulierten Systemen der Schwarzmarkt sich dennoch durchsetzt. Ja, weil also der kapitalistische Markt, Angebot und Nachfrage, wie man auch immer es sagen will, ja, unter Einbezugnahme von Tauschmitteln, jenseits von Währungssystemen und so weiter. An Beispiel der Sowjetunion, einfach als kleine Leseempfehlung, ist auch nicht allzu lang. Man kann sich das ja alles denken, dass halt, also quasi, das ist vom Mises-Institut, deswegen wird das Ganze natürlich auch so dargestellt. Hier ein weiterer Beweis, warum Sozialismus nicht funktioniert, weil halt die Marktregulierung durch Schwarzmärkte immer umgangen wird. Und gerade am Beispiel der Sowjetunion war es natürlich sehr eklatant, weil da der Schwarzmarkt halt im Alltagsleben eine größere Rolle gespielt hat als die offiziellen Marktplätze. So, ja. Interessant. Instex steht für Instrument in Support of Trade Exchanges, Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten. Ja, es gibt gerade wieder einen großen diplomatischen Sprengstoff, einen weiteren zwischen Amerika und der Europäischen Union. Und zwar geht es um den Iran. Die Sanktionen gegen den Iran sind weiterhin aus US-amerikanischer Sicht hoch, werden weiter erhöht, werden perspektivisch auch nur weiter erhöht werden. Im Endeffekt jetzt so weit gelangt, dass der Iran de facto kein wirkliches Öl mehr exportieren kann, weil sie nicht die Möglichkeit hat oder andere Rohstoffe, die von Sanktionen betroffen sind. Manche sind ja auch nicht betroffen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass auf dem weltweiten Finanzsystem alle Abwicklungen und die Versicherungen und die Handelsverträge und die alles wird halt in US-Dollar mehr oder weniger gehandhabt, über ein SWIFT-System abgewickelt und das kontrollieren Amerika. So, und die haben den Iran komplett von dem SWIFT-System abgekoppelt und haben halt im Endeffekt auch Sanktionen verhängt, dass jedes Land, was dem SWIFT-System angehört und mit dem Iran diese Handelssachen macht, dass die auch vom SWIFT-System dann ausgenommen werden würden. Und die Europäische Union hat jetzt ein Special-Purpose-Vehicle gestartet, den sogenannten Instex, den habe ich im Januar schon mal vorgestellt, wo die den quasi beschlossen haben. Jetzt ist er in Kraft getreten und das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Clearingstelle, dass der Iran seine Rohstoffe verkaufen kann, in Euro denominieren kann. Diese Euro fließen nach Europa und werden hier in US-Dollar getauscht und dann werden die US-Dollar wieder an die Handelspartner zurückgeschickt. Also ein rechte Tasche, linke Tasche Geschäft, natürlich etwas sehr viel komplizierter. Es wird hier im Wikipedia-Artikel gar nicht mal mit dem Special Purpose Vehicle wirklich erklärt, was es für eine Rechtsform hat und so weiter und so fort. Könnte ein bisschen ausführlicher sein, aber ist für die erste Information ganz interessant. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das jetzt in Kraft getreten ist und der Iran jetzt im Endeffekt in Euro Rohstoffe exportieren kann. Andere Länder auch schon gesagt haben, dass sie sich diesem Instex anschließen wollen. Und die Amerikaner wollen das überhaupt nicht, weil das explizit eine Umgehung der Sanktionen ist mit Ansage. Das ist nichts anderes. Ja, das ist einfach nur, die Europäer sagen hier, ihr habt die Sanktionen, wir finden das nicht gerechtfertigt, aber wir wollen nicht offen auf den diplomatischen Weg gehen, deswegen machen wir das einfach hintenrum über den Finanzmarkt. Also es ist eine diplomatische Ohrfeige gegen Amerika, auf jeden Fall, oder ein Powerplay-Move, je nachdem, wie man es sagen will, so nach dem Motto, hier, wir wollen jetzt mit dem Euro mehr im Welthandel unterwegs sein, wir wollen den Anteil im Eurohandel am Weltmarkt erhöhen. Der Mercosur-Deal zielt ja auch in diese Richtung, ja, der Deal mit den Ländern. Und es wurde explizit, direkt als Überleitung zum nächsten Thema, es wurde direkt vorher verkündet, dass es in Kraft tritt, bevor die Handelsgespräche zwischen Amerika und China begonnen haben, die ja gekriselt haben. Ja, und die Handelsverflechtungen zwischen China und Amerika sind so signifikant. Hier einfach mal ein Beispiel am Immobilienmarkt in Manhattan. Direktinvestitionen von ausländischen Investoren, die halt Immobilien gekauft haben, nach Jahren. 2015 5,4 Billionen US-Dollar. 2016 8,8 Billionen Maximum. Dann 2017 nur noch 2,2 Billionen. Da war Trump und hat gesagt, hier, China. Und 2018 nur noch 300 Millionen. Also ein paar Wohnungen fast nur noch. Was ein sehr krasser Einbruch ist. Allerdings, ausländische Investoren treiben den Immobilienpreis hoch und das treibt die Mieten hoch. Also soll gut, okay, sage ich jetzt einfach mal nichts weiter zu. Aber in den Handelsgesprächen ist es jetzt tatsächlich so gewesen, dass China und Amerika sich wieder geeinigt haben. Und tja, um auf die Intex-Sache zurückzukommen, wie gesagt, das ist eine diplomatische Ohrfeige, da wird jetzt was passieren. Amerika hat gesagt, wer den SWIFT-Mechanismus umgeht, wird vom SWIFT-System ausgeschlossen. Und das wird jetzt offen diplomatisch diskutiert, was unglaublich eigentlich ist. Ja, dass Länder wie Deutschland, also dass im Endeffekt Frankreich, Deutschland, Niederlande und noch ein Land explizit ausgenommen werden vom SWIFT-Zahlungsverkehr. Ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Kontext, das sind eigentlich Sachen, die passieren normalerweise nur zu Kriegszeiten. Und warum vor allem? Warum? Weil wir Trump die Stirn bieten wollen. Also wir heißt, weil unsere Politiker Trump, weil die Eliten, um das mal ganz im AfD-Jargon oder im rechtsradikalen Jargon auszudrücken, wie wir das vorhin hatten, die Eliten wollen Trump die Stirn bieten. Und man hat sich für diesen Hügel zum Draufsterben entschieden. Man möchte also mit aller Vehemenz den Handel mit einem der unterdrückerischsten Regimes der Welt aufrechterhalten. Auf dem Hügel stirbt dann Europa. Super, super. In der Außenkommunikation wird das natürlich gerne genutzt, weil es in den Zeitgeist passt, aber es geht natürlich wieder um Öl und Geopolitik und solche Sachen. Ja, weil wie gesagt, der Iran kann kein Öl exportieren, jetzt kann er wieder Öl exportieren und ich glaube, er hat jetzt auch schon Öl exportiert über dieses Vehikel und da ist schon Geld drüber geflossen, also das ist jetzt aktiv und das ist Yay. Hätte ich mir vor 5 Jahren nicht vorgestellt, dass so eine Situation passieren kann. Ja. Kommen wir zu Facebook. Facebook hat eine sogenannte Kryptowährung, jetzt Libra, vorgestellt mit einem White Paper, was wir hier sehen. Kann man sich angucken, wenn man will. Ganz konkret interessiert mich dabei, wie immer, wie wird das Ganze refinanziert? Es funktioniert im Endeffekt so, dass es einen ersten Kreis von Investoren gibt, die geben Geld rein. Das sind derzeit Medienfirmen und Nachrichten, Zeitungsverlagshäuser, solche Leute. Wofür brauche ich das am Anfang? Bitte? Wofür brauche ich das denn am Anfang? Die Leute kaufen einfach meine Währung. Ja, nein. Okay. So funktioniert das nicht. Du brauchst eine Refinanzierungsbasis, um die Währung erstmal rausgeben zu können. Das heißt, du hast Libra und eine Anzahl von 1 Million mal sonst irgendwas ist gedeckt durch Geld in der echten Welt. Ja, weil wenn du mit deinem Libra irgendwo was einkaufst, ja, dann will dieser Einkäufer das gegen echtes Geld tauschen. Irgendwann. oder also, hat zumindest die Option, das gegen echtes Geld zu tauschen. Deswegen muss es irgendwie refinanziert sein. Ja, dieser Refinanzierungsstock, der wird nicht angetastet beim Umtausch, aber der dient halt als Beleihungsbasis und als Refinanzierungsbasis für das Geld in der echten Welt, was getauscht wird für, die, für diese Währung. Sehr, sehr einfach dargestellt. Aber wie gesagt, darum geht es ja auch nicht. Das Interessante finde ich, es gibt einen kleinen Kreis von Investoren, die mindestens 10 Millionen US-Dollar in diesen ersten Topf einlegen müssen. Dieser Topf wird in einem separaten Token gespeichert und die ganzen Erträge aus diesem Token, die bekommt jemand, der hinter der Libra Association steht, aber nicht dieser Lenkungsausschuss. Dieser Lenkungsausschuss von den Verlegerseiten und so weiter und so fort, die sind dafür verantwortlich, dass das Geld in Umlauf kommt, die machen Marketingkampagnen dafür und so weiter und so fort und die geben halt das Kapital. Nach 5 Jahren sind die dafür verantwortlich, weitere Leute zu finden, die ihr Geld wieder in diesen Token geben, der die Refinanzierungsbasis erweitert. Das hört sich so ein bisschen wie ein Schneeballsystem an, aber das ist nur so eine kleine Suggestion nach 5 Jahren. So. Und so wächst quasi die Refinanzierungsbasis und immer mehr Geld kann von der echten Welt getauscht werden in Libra und hin und her. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Facebook mit seinen 2,3 Milliarden Nutzern ja eine sehr große Identitätsbasis hat. Bei finanziellen Transaktionen spielt immer eine Sache eine sehr große Rolle, und zwar die Geldwäsche. Ja, das, man muss immer wissen, wer kriegt das Geld, von wo kommt das Geld und im Zweifelsfall auch, wo wurde dieses Geld verdient? Ja, was ist der Ursprung? Und das ist natürlich hierbei auch ein sehr großes Ding. Und man würde meinen, dass Facebook diesen Identitätsprozess, diesen Know Your Customer oder KYC-Prozess über die Facebook-Identitätsdatenbank lösen würde, aber das tun die nicht. Das tun die nicht. Ja, das heißt, den größten Vorteil, den Facebook mit dieser Währung hat, den nutzt die gar nicht, was sehr seltsam ist, sondern die lagern das sehr ähnlich wie Bitcoin oder andere Leute das auch haben, an spezielle Firmen, Verifikationsfirmen weiter, die halt mit Banken in Kontakt stehen und mit den Finanzbehörden der jeweiligen Länder halt in Kontakt stehen und Lizenzen bekommen und gewisse Quoten erfüllen müssen und so weiter und so fort, um Geldwäsche zu verhindern und das Ganze halt als Feigenblatt, damit man sagen kann, okay, das ist ja geil, das ist gar nicht anonym und da gibt es gar keine Geldwäsche. Nee, ihr merkt schon, gut, das aber, ist alles sehr kompliziert mit dieser Libra-Sache. Price, wenn Facebook aber Zugriff auf diese Daten hat, dann können sie damit einen Abgleich machen mit ihren Nutzernamen und den entsprechenden Daten und können rausfinden, wer seinen Klarnamen benutzt. Genau, was du gekauft hast. Im Zahlungsablaufsprozess muss geguckt werden, wer ist was, und das muss sicher sein für die Geldwäsche-Sache. Ja? Wie das auch bei der Werbung sehen die ja dein Profil und ob du jetzt mit dem echten Namen da bist oder sonst irgendwas, ist ja egal. Mit deinem Profil sehen die, du hast das gekauft mit der Libra-Währung. Dann können wir das ja an die Werbefirma verkaufen, damit die dir weiter Sachen empfehlen, die du gekauft hast. Das ist der Vorteil, den Facebook hat, das wäre auch das nächste, was ich gesagt hätte, wo die es nutzen. Die benutzen das nicht bei der Zahlungsabwicklungssache, was ein sehr großer Vorteil für die wäre, aber sie machen es nicht, sondern die benutzen es, um das Ganze als Überwachungsvehikel zu nutzen, um zu gucken, wie fließt dieses Geld, an wen fließt dieses Geld. Deswegen ist der Lenkungsausschuss halt auch mit Verlagshäusern und anderen Leuten besetzt, halt Leute, die Werbekunden brauchen. Ja, so, die haben alle Daten aus diesen Zahlungstransfers bald, wenn ihr das nutzt, vielleicht wollt ihr es besser nicht benutzen, müsst ihr selber entscheiden. Aber wenn ihr damit was kauft, dann weiß Facebook genau, was ihr wo wann gekauft habt. Also ob ja genug Kontoauszüge lesen könnten. Man braucht das ja nicht. Ich finde das uninteressant, weil es gibt schon so viele Währungen im Prinzip, Kryptos und so. Ja, aber die haben diese Überwachung nicht unbedingt mit eingebaut. Ja, und überleg mal, wie viel Kohle in Facebook steckt und was kann man mit Kohle Besseres machen, ja, als noch mehr Kohle generieren. Also in dem Fall da auch nochmal. Also. Und überleg mal, wie viel Geld denen entgeht, weil die Leute irgendwie zu Amazon oder zu PayPal wechseln, wenn sie irgendwas machen wollen. Was wäre denn, wenn Facebook direkt die Kohle einstreichen könnte und so Sachen? Also musst du ja auch überlegen, ist ja auch in einem Konkurrenz. Man hört ja jetzt zaghaft aus manchen Ecken auch dann doch mal die Forderung, diese Riesen zu zerschlagen, bevor sie zu groß sind. Ich denke, das hier ist so eins von den zu Großmerkmalen, wenn sie anfangen, eine eigene Währung aufzubauen. Könnte ein Moment sein. Super. Ja, hier haben wir einen kleinen interessanten Artikel, einfach nur um so ein bisschen die Funktionsweise des Internets, die ich auch noch nicht so ganz verstehe, aber immer mal so ein bisschen nahe zu bringen, kann man sich das mal durchlesen. Hier ist es wohl so gewesen, dass ein kleiner lokaler Mobilfunkanbieter oder Internetanbieter an Verizon gemeldet, einen Datensatz gemeldet hat für ein gewisses Internet-Routing-Protokoll. Ja, weil das Internet ist ja ein Netzwerk aus den ganzen verschiedenen Netzbetreibern und die haben alle Peering-Agreements, dass halt die Daten durch die Netzwerke der jeweils anderen Firmen hin und her geschickt werden dürfen, ohne dass sie Geld bezahlen oder dass sie nur eine gewisse Summe bezahlen oder sonst was. Das sind diese Peering-Agreements und in diesem Peering-Agreement wurde halt dieses Update weitergegeben an Verizon und Verizon, einer der größten Mobilfunk- und Internetbetreiber in Amerika, hat im Endeffekt den ganzen Internetverkehr von 20.000 Internetseiten, glaube ich, oder 20.000 DNS-Hostern, ja, ich bin da ein bisschen durcheinander, was die Zahl angeht, also eine sehr große Anzahl von Web-Traffic wurde über einen Server einer einzelnen Firma geleitet und dieser Server ist dadurch natürlich absolut zusammengebrochen und deswegen sind sehr viele Internetseiten für sehr viele Kunden nicht erreichbar gewesen oder in einem sehr, sehr geringen Tempo, weil halt ein sehr großer Teil des Traffics über einen Server in einer Firma geleitet wurde. Finde ich einfach sehr lustig. Und das ist halt ein Fehler, den man halt auch gefunden hat und der wurde gefixt, aber ja, wie gesagt, einfach nur um so ein bisschen veranschaulich zu bekommen, wie funktioniert das Internet überhaupt? Weil das ist ein riesiges, chaotisches Miteinander von gegenseitigen Peering-Agreements. Ein veralteter Pentium oder sowas da drin auch noch. Wie bei dem Comanche war es, ne? Wo sie den Pentium. Durch den Bahnhof hatten wir hier mal ein Problem mit der Anzeige. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie so ein altes Computerteil wieder aufgetrieben hatten, um das zu reparieren. In den Prototypen für die Comanche Kampfhelikopter waren auch Pentiums mit dem Divisionsfehler drin. Und die Dinger sind auch nie aus dem Prototyp-Stadium rausgekommen. Ich rechnen kann. Ja, ist schon scheiße. So 0,03 Abweichungen ist ja lustig, wenn du irgendwie Computerpixel berechnest, aber nicht so lustig, wenn eine Rakete dann irgendwie sonst wohin fliegt. 24 Tonnen abgelaufenes, verrottetes was war das? Fleisch oder was? Aid? Hilfe? Ja, ja also kann ja alles sein. Jemen. Der Jemen ist ja weiterhin Kriegsschauplatz. Saudi-Arabien und eine internationale Koalition kämpfen gegen die Opposition, die allerdings Kontrolle über große Teile des Landes hat und die werden als die Houthis bezeichnet, so abfällig. Finde ich immer, als ob das irgendwie so ein Beduinenstamm wäre oder so. Also ich glaube, das ist die Assoziation, die da geweckt werden soll. Aber naja, also sehr tragische Sache, wirklich humanitäre Notlage und da passieren immer wieder schlimme Dinge. Ich hätte jetzt 5 andere Nachrichtenmeldungen rausziehen können über den Jemen, aber das ist einfach ekelhaft, vor allem, wie es halt hier auch aufbereitet wurde. Das ist nicht das erste Mal, dass Lebensmittelhilfslieferungen nach Jemen verrottet waren oder vergiftet waren. Ja, es wurden Lebensmittelkonvois auch kriegstaktisch bombardiert oder bei der Verteilung von Hilfsmitteln wurde das halt auch kriegstaktisch ausgenutzt. Und also wirklich sehr ekelhaft, was da im Jemen passiert und viel zu wenig Berichterstattung dafür. Ja, Amerika ist da ja auch unterwegs mit seinem Drohnenprogramm. Ne? Naja, wir sind doch da auch unterwegs mit unseren Produkten. Mit Produkten? Inwiefern? Jetzt beim Hilfsprogramm meinst du? Nee, bei den saudi-arabischen Militärs. Ach ja, klar, natürlich. Hin und her fliegen und alles kaputt machen. Ja, das ist ja halt auch immer so eine Sache mit den Waffenlieferungen in aktive Kriegsgebiete, was wir ja eigentlich nicht machen dürfen. Nur bei Saudi-Arabien machen wir eine Ausnahme. Das sind alte Freunde. Ja, es ist wirklich eine Tragödie, was da passiert. Die sind Vorsitzende im Menschenrechtsausschuss. Das Ganze hat halt wirklich auch halt einen politischen Hintergrund. Das ist das. Deswegen ist eine Lösung wäre einfach. Ach, Ja, kommen wir direkt zum nächsten. Auch wieder Oxfam ist eine weltweit aktive, sehr große Hilfsorganisation, die halt auch viel Gutes tut, aber wie sehr oft in solchen Organisationen gibt es halt auch sehr viel, was nicht so gut läuft. Oftmals hat es finanzielle Sachen oder Korruption oder sonstige Hintergründe, aber es hat oftmals auch menschliche Hintergründe, wie ja, dass sich halt irgendwelche Perversen explizit diese Jobs aussuchen, um da hilflose Menschen, die ihnen ausgeliefert sind, ausnutzen zu können mit ihren sadistischen Fantasien. Ne, beispielsweise hier, dass halt in gewissen Szenarien das einfach so ist, ja, Sex gegen Essen. Willst du verhungern? Nee? Ja, komm, dann weißt du, was du tun musst. Ja, das ist Tragödie auch. Und ja, ja. Leider bei Oxfam nicht das erste Mal, dass das... Ist aber auch ein bisschen... Ist auch ein bisschen Geschmäckle für mich, weil ich weiß halt aus den Erfahrungen hier meines Kumpels, der viel Zeit in Tansania verbracht hat, dass du als Weißer praktisch umlagert wirst, wenn du irgendwo auftauchst von Mädels, die gerne hätten, dass du irgendwelche Waren oder Warenäquivalente mit ihnen austauschst dafür, dass sie mit dir Sex haben. Ja, darüber reden wir. Das ist klar. Darüber reden wir nicht. Wir reden explizit über Ausnutzen der Sachen. Ja, klar, wenn das gegen Machtpositionen nicht Schutzbefohlene. Sowas, nee, da kamen Vorwürfe auf. Nee, das ist mal nicht so eine MeToo-Angelegenheit. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Wenn es gegen Schutzbefohlene geht oder so nach dem Motto, das dir zustehende Essen kriegst du erst, wenn du mit mir irgendwie in die Kiste steigst. Klar, sind wir 100% dabei. Aber das in Afrika. Ja, oder du siehst dein Baby erst wieder, wenn oder so. Ja, aber dass in Afrika halt Armutsprostitution an der Tagesordnung ist und dass du als Weißer da durchaus hier und da flüchten musst vor, dann muss man halt auch in die Gleichung mit einbeziehen, finde ich. Irgendjemand hat so gemerkt, dass der Herr Weber nicht so gut ankommt bei den Leuten. Und dann hat man beschlossen, dass er vielleicht doch lieber nicht EU-Kommissionspräsident wird. Allerdings ist ja die EVP die stärkste europäische Kraft. Und dementsprechend werden die das wohl untereinander ausbaldowern, wenn dann da hast du das macht. Im Gespräch ist noch eine Frau von der EZ, von der Weltbank, glaube ich, die gerade arbeitet. Die Verstager. Ja, genau. Und da hatten wir ja letzte Woche diese nette Geschichte, die Chris angeschleppt hatte, glaube ich, über die Verstager. Aber die neue Entwicklung ist ja jetzt schon, dass hier, Frau Herr Webers gute Freundin, die Vorsitzende der CDU und unsere geliebte ist sie gar nicht mehr, nur noch unsere geliebte Bundeskanzlerin, dass die heute den Herrn Timmermans von den Sozialdemokraten versucht hat, in Brüssel wie Sauerbier zu verkaufen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ne? Die ist ja auch in der EVP, die Frau Merkel. Ja, das war übrigens also, die Frage von Martin Schulz, die sich da angedeutet hatte, nachdem Frau Merkel mit Herrn Curio fertig war, eben gerade in dem Ausschnitt, den wir gesehen haben, dass doch der Timmermans auch prima wäre. Also scheinbar hat sie sich dazu herabgelassen. Ja. Aber die allerschlimmste Sache, die ich in der Richtung gesehen habe, wie gesagt, ist hier Merkel selber. Da gibt es ja auch Stimmen. Und das wäre für mich sogar ein realistisches Szenario, dass sie sagen, ja, wir können uns nicht einigen. Also nehmen wir eine Galionsfigur der Menschlichkeit. Eine Frau, die ihren Wert für die Gesellschaft schon 100-mal und Aber was ist denn mit Greta? Kann St. Greta nicht aufrücken? Genau. Können die nicht eine Doppelspitze machen? Angela und Greta. Ich habe übrigens sehr gelacht die Woche über die Wortschöpfung Gretans. Aber das nur am Rand. Ach, Klimasommer. Es ist Klimasommer, Kinder. Zieht euch warm an. Ja, musste auch nochmal gebracht werden. Hier, die Frau Baerbock von den Grünen hat sich wohl ein bisschen in der Wortwahl vergriffen oder so. Und dann meinte sie irgendwie, der Klimawandel ist so anstrengend. Der bringt auch die Leute gesundheitlich in Bedrängnis, was man dann an Merkel sehen würde. Und ihrer Zitterei oder so. Und das das fanden doch viele Leute ziemlich komisch. Und dann hat sie sich entschuldigt, ne? Also ja, ist auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Aber. Ja, gut, ich meine, wir dehydrieren alle ein bisschen zur Zeit, aber muss ja nicht gleich so extrem sein, ja. Ja, auch ich meine, die Grünen und die CDU sind direkte Konkurrenten im Moment. Ja. Und da finde ich, dass auch immer noch so ein bisschen Anstand. So ein bisschen, ich lasse mich auch, selbst wenn es aus der CDU immer noch die Angriffe auf die Grünen gäbe, wie es die früher gab, die es ja inzwischen kaum noch gibt, auch dann würde ich sagen, ich bin der Bessere. Ich lasse mich nicht auf den Scheiß runter und ich muss niemanden hier, wie hier Melikiak war es, glaube ich, mit der sabbernden, lispelnden Menschengestalt, Thilo Sarrazin und so. Das Niveau brauchen wir nicht. Und das schlägt für mich ein bisschen in die gleiche Kerbe. Kann man machen? Muss man auch nicht für bestraft werden oder irgend sowas? Man muss nur damit leben, dass Leute einen dann vielleicht weniger ernst nehmen oder das nächste Mal sagen, ey, der höre ich nicht zu, die hat doch damals das und das gesagt. Ja, Ados, American Descendants of Slavery. Ich wollte gerade Ados bei mir hier auf dem Computer suchen im Internet und was ich rausbekam, war Ados 2, die diagnostische Beobachtungsskala für autistische Störungen. Für die Älteren unter uns, ich muss da gleich an Ados mit der Goldkante denken. Ich hätte jetzt an Ados, das erste DOS-Betriebssystem gedacht oder so. Ich dachte jetzt, das wäre sowas. Doppelpunkt DOS. Ich dachte jetzt, das wäre sowas wie DDoS. Nee, A-Doppelpunkt slash DOS müsste das ja sein. Distributed ja, American Descendants of Slavery. Es geht irgendwie um amerikanische Abstammende von Sklaven und die wollen irgendwie ihre Schwarzheit zurückgewinnen in Amerika, in ja Gerechtigkeit und so. Ich weiß nicht, in welchem Kontext wird denn das hier gerade gezeigt? Ich habe es nicht eingereicht, aber was ist das? Ja, Ados, er ist wieder da oder so. Nein, Ados, American Descendants of Slavery, bezieht sich halt auf schwarze Amerikaner, Afroamerikaner, die halt auch einen Sklaverei-Hintergrund haben. Es geht um die politische Debatte in Amerika auf dem demokratischen Flügel. Und da gibt es gerade sehr starke Spaltungslinien. Vor dem Hintergrund, dass die Wählerbasis der generell in Amerika sich verschiebt. Ja, es gibt immer mehr Spanisch sprechende oder Hispanic Voters, ja, die den Bürgerschaftsstatus bekommen und wählen dürfen. Es gibt sehr viele chinesische Einwanderer, die wählen dürfen und sehr viele andere Gruppen, die langsam die schwarzen Amerikanischen als Wählergruppe, die relevant ist für alle Leute, alle müssen die schwarze, the black voter, die müssen umgarnt werden, sonst kann niemand gewinnen auf der demokratischen Seite. Das verliert langsam mittlerweile an Bedeutung, weil die sich weiter zersplittern. Wenn du beispielsweise jemand aus der Karibik bist, der nach Amerika eingewandert ist, bist du zwar schwarz, aber du bist kein Schwarzafrikaner und du bist kein Ados. So, da spielt derzeit eine Rolle bei der Debatte, wer wird jetzt der demokratische oder der Democratic Kandidat für den Präsidenten. Da gab es ja gerade diese Clown-Veranstaltung mit einer Bühne voller Kandidaten, wo man fast denkt, das ist das Publikum, was da gezeigt wird. So viele waren das. Und da gibt es zwar auch einige afroamerikanische Kandidaten, allerdings haben die nicht die Unterstützung von diesen ADOS-Leuten. Ja, und ADOS, das sind Leute wie Al Sharpton und sowas, die halt immer noch sehr starkes politisches Gewicht haben. Aber es zersplittert sich gerade sehr stark und die verlieren sehr stark an politischer Bedeutung. Wie gesagt, in beispielsweise in Kalifornien gibt es mittlerweile immer mehr schwarze Wähler, die Republikaner wählen. Weil man denkt, wie, Moment mal, in Kalifornien wählen schwarze Leute Republikaner? Ja, weil die Schwarzen in Kalifornien mittlerweile so geringe Wählergruppe sind, dass die verglichen mit den Chinesen eine geringere Rolle schon spielen. Also es gibt mehr chinesische Wähler in Kalifornien als schwarze Wähler. Ja, und ja, ist einfach nur ein sehr interessanter politischer Trend in Amerika, der gerade passiert. Und ich will noch auf Tulsi Gabbard hinweisen. Ich hoffe, wir sehen noch sehr viel mehr von ihr, bis sie ihre Kandidatur zurückzieht und für den Senat kandidiert und hoffentlich ihren Senatssitz bekommt. Und dann kann sie nach ein paar Jahren im Senat auch selber nochmal als Präsident kandidieren und dann wird sie hoffentlich gewählt. Das fände ich schön. Und nicht vergessen, alle dem deutschen Verein zur Forderung von Entschädigungen für die Nachkommen von Leibeigenen beitreten. Ich denke, da ist viel Geld drin. Der Gutenberg und so, die haben ja alle Kohle. Trees are harlequins. Words are harlequins. The Transformer explained. Ja, das ist ein Thema, da kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu sagen. Ich wollte das auch eigentlich nur als Leseempfehlung geben, weil hier jemand vom Fach mal ein Prinzip aus dem Machine Learning und Neural Networking quasi unmathematisch erklärt, sodass ein normaler Mensch das auch verstehen kann. Ich kann das jetzt zwar nicht explizit reproduzieren, aber es geht im Endeffekt, es ist sehr interessant, wenn man sich so ein bisschen einlesen möchte mit Machine Learning und sowas. Ja, und es geht halt auf jeden Fall an, ja. Aber im Grunde, worum geht es da so im kurzen Ganzen? Ja, also es geht um die Transformer Architecture, ja, die verschiedenen Algorithmen unterliegt, wie dem GPT-2, dem BERT und anderen Algorithmen, die halt so Text generieren und solche Sachen. Mhm. Ja. Aber was hat das mit NLP zu tun? Das kenne ich normal nur aus so Coaching-Scharlatanerien. Nee, NLP ist Natural Language Processing, das ist natürliche Sprache. Das ist nicht Neuro-Linguistic Programming. Nein, es ist Natural Language Programming. Okay, ich habe mich schon gewundert, was dieser Schlangenöl-Begriff da zu sagen. Ist ja auch genau das, der Bereich, den ich halt dann so bearbeite. So. Und ich werde es mir anschauen, das sieht eigentlich echt interessant aus, ja. Also wie gesagt, es ist sehr obskur, aber es ist sehr verständlich geschrieben und es beschreibt einfach nur einen Teil einer Architektur, wie eine bestimmte Architektur logisch funktioniert. Damit sie ein Auto dazu befähigt, sich zu einem riesigen Roboter auseinanderzufalten, nehme ich an. Nee, das nicht. Das ist eine Architektur, die genau das verhindern soll. Aber warum heißt sie dann? Transformer. Robots in Disguise. Brauche ich eine Markov-Kette, um das zu verstehen, was das bedeutet. We tried to publish a replication of a science paper in Science. The journal refused. Das ist einfach wieder so ein wissenschaftlicher Fail. Da ist eine Studie, die vor Jahren veröffentlicht wurde, die halt was nahegelegt hat, in diesem Fall konservative und liberale oder demokratische Wähler halt und reagieren unterschiedlich zu Aggression, auf Aggressionen und so weiter, also dass sie leichter triggerbar wären. Und die Studie wurde mit der gleichen Methodologie einfach nochmal repliziert, allerdings mit einer größeren Datenbasis und ein paar anderen Kriterien, die eine neue Publikation erstmal ermöglichen, weil sonst einfach das Gleiche wäre. Und die wollten das Gleiche halt in Science veröffentlichen, weil die zu ziemlich unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, aber Science hat es halt abgelehnt. Und auch nicht mit der Begründung, dass es nicht ausreichend wäre von dem zusätzlichen wissenschaftlichen Standard, sondern ja. Ich habe den Grund jetzt nicht mehr im Hinterkopf. Schaut es euch an. Einfach mal wieder so eine Science-Fail-Sache. Man soll nicht alles glauben, was in der Wissenschaft publiziert wird, zumindest nicht hundertprozentig. Ja, so ist das mit den Chemtrails ja auch, ne? Streifen mit Sorge, ja. Ja. Irgendwo gesehen, Chemtrails haben die tatsächlich geschrieben. Nein. Ja, genau. Contrails meinten die, aber Contrails, gut. Ja, vielleicht Contrails. Wir machen die wohl irgendwie die Wolken, ne? Und das bleibt dann da oben vereist und ja, hält dann auch das Sonnenlicht raus und so weiter. Also das hat ja wirklich einen Einfluss auf den ganzen Klimawandeleffekt, der ja momentan so wichtig sein soll. Also die Kondensstreifen, von denen behauptet wird, das wären Chemiestreifen. Sie haben vielleicht doch mehr Wirkungen, als wir ihnen bisher zugetraut haben. Also ich glaube ja nicht an dieses Chemie-Ding unbedingt, aber dass wenn man irgendwie ja so Wasser in der Luft, so Wolken produziert, dass es dann irgendwie auch einen Effekt hat. Kann ich ja, irgendwas mit Ruß stand da auch drin in diesem Artikel hier. Also sie meinen irgendwie, dass das, was die Flugzeuge raushauen, dass da nicht das CO2 so schlimm wäre, sondern dieser ganze... Ja, und so an dem Ruß ist das wohl so, dass sich da die Tröpfchen bilden, praktisch die Wolken bilden. Ne? Okay. Ja. Ich wäre dafür, da einfach mal pragmatisch anzufangen. Was ist das Nutzloseste von dem ganzen Kram? Privatjets. Verbieten. Dann würde ich gerne mal die Reaktion sehen von den Damen und Herren. Ich bin nicht dabei bei den hier Friday for Future-Leuten. Ne? Keep them down. Ja, aber ist doch, ich meine, wenn, dann lass uns doch erstmal Sachen wegmachen, die Leute betreffen, die doch sowieso schon alles haben. Die können sich auch eine erste Klasse-Karte für einen Hochgeschwindigkeitszug kaufen und so. Ist ja alles schön, aber ein eigenes Flugzeug wirklich? Wo das doch so gefährlich, also ich meine, alle anderen sollen irgendwie auf Urlaubsreisen verzichten, aber die Herrschaften jetten weiterhin jede Woche woanders hin, oder was? Das geht erstmal gar nicht ums Verzichten, sondern erstmal ums Verstehen, was die Kondensstreifen denn wirklich machen, ne? Und ob die, was die jetzt wirklich. Ich meine, dass das insgesamt sicherlich nicht förderlich ist. Ja. Guck mal, irgendwie im Winter oben auf die Häuser oder so. Und aus jedem ich meine, es gibt doch auch diese Geschichten, dass Flugzeuge im Sinkflug noch Treibstoff abgelassen haben früher. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch Usus ist. Nur beim Meer, glaube ich, machen sie es noch. Ja, super. Ja, nicht mehr gelandet. Wenigstens kein Plastik. Hui, Glück gehabt. Und was ist, wenn das Flugzeug aus Plastik ist? Egal. Kluge Eltern bekommen eher Kinder, die etwas weniger klug sind. Genforschung. Ja, das ist ein Interview, eine kleine Leseempfehlung. Ein paar Punkte daraus möchte ich gerne sagen. Hier geht's. Es ist der Robert Plumin, das ist ein Psychologe, der hat halt schon, ist relativ renommiert, hat die sogenannte Zwillingsforschung teilweise gemacht. Da gab es so auch ein paar etwas umstrittene Sachen, was das anging. Ja, aber gab es wohl so ein paar Fälle, wo Leute halt bei der Adoption getrennt wurden, Zwillinge. Und die wussten nicht voneinander, aber das Wissenschaftsteam hat trotzdem beide Zwillinge besucht und untersucht, wie die sich gegenseitig verändert haben, obwohl die bei unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Okay, ein bisschen fragwürdig, sagen wir es einfach mal so. Aber generell vernünftige Sachen, die er hier sagt. Und es geht halt auch um die Nature versus Nurture-Debatte. Und er sagt, hat doch klar gezeigt, dass es eben nicht Blank Slate ist, ne? Ja, er meint eben, dass es über den Daumen gepeilt die Hälfte vielleicht von der Natur vorbestimmt, genetisch vorbestimmt, wie man es auch mal bezeichnen will, sei, aber dass es ja nicht heißt, dass man das Verhalten nicht weiter noch verändern kann. Und er meint eben beispielsweise, dass man bei einer Genanalyse feststellen könnte, aha, man ist so in gewisser Art und Weise zu einer gewissen Tendenz, die negativ sein könnte, vorveranlagt und man könnte da mit besonderen erzieherischen Maßnahmen Schwerpunkt setzen und das dadurch ausgleichen. Das ist natürlich aber sehr, sehr blauäugig gedacht, sage ich jetzt mal. Das ist gewagt. Gedacht. Weil ich meine, es sind doch noch so viele andere Faktoren, gerade wenn du das über laufende Geburten sozusagen machst, musst du ja mit einbeziehen, wie hat sich auch die Bildung insgesamt verändert, wie hat sich die Ansprüche an Leistung, Lernen etc. verändert. Also das muss nicht sein, dass das Kind genetisch dümmer ist, sondern vielleicht gerade, weil die Eltern klüger sind oder sich für klüger halten und ihr Kind irgendwie progressiv machen lassen, was es will. Ja. Genau, also, allerdings diese Aussage war, wenn man in einer Bevölkerungsprobe guckt, ist, dass die Intelligenz der Kinder immer zum Durchschnitt tendiert und deswegen überdurchschnittlich intelligente Kinder im Durchschnitt weniger intelligente Kinder bekommen, als sie selber waren. So, weil die neuen Kinder immer von der Intelligenz zum Durchschnitt tendieren. Ich meine, der Durchschnitt, also das Ergebnis wäre immer etwas über dem Durchschnitt. Das heißt, bei schwächer intellektuell Veranlagten ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind stärker intellektuell veranlagt ist als die Eltern, höher, als dass das Kind bei zwei stark intellektuell veranlagten Eltern intellektuell stärker veranlagt ist. Tendiert so zu einem Mittelmaß von 100 halt, egal was man. Es tendiert halt immer zum Medium, in beide Richtungen. So. Okay. Der Herr Busen, der tendiert doch zum Medium. Nee, der Herr Busen heißt er jedenfalls, der hatte intelligente Eltern, meint ihr, ja? Wie meint er, dass nur noch Förster in Wald sollen? Oh, ich kann dir die Intelligenz deiner Eltern ansehen. So, auch. Also er will eigentlich, also das ist halt auch hier schon wieder Framing. Eigentlich will er, dass nur noch Profis den Wald betreten. Und kann er mir Kippen reinschmeißen oder so. Auf jeden Fall bin ich dagegen. Ich bin gegen ein Waldverbot. Laden alle ein. Also ich kann euch die Warnung geben, ja, alle Zuhörer von Weltraumaffen, die haben Walderlaubnis, okay? Nur weil man dann keine Zecken mehr hat oder so, sondern keine Zecken mehr abbekommt. Ja, und ich denke auch, dass die Meinung von so einer 7%-Partei auch nicht wirklich aufplatt ist. Mir hat auch irgendwie jemand auf Twitter Heidelberg-Verbot ausgesprochen. Heißt nicht, dass ich mich dran halte. Nicht? Nee. Hätte aber andere schwerwiegende Konsequenzen haben können. Ja, zum Beispiel, dass hier Kakerlaken ja bald schon unstoppbar sein könnten durch Evolution. Echt? Genau. Unstoppbar ist schön. Und es sind nicht irgendwelche Kakerlaken. Es sind die original deutsche Kakerlaken. Deutsche Kakerlaken. So, hier, da. Machen Sie sich keine Sorgen. Mit dem Angriff der Kakerlaken ist alles in Ordnung gekommen. Bei uns am Bahnhof gibt es hinterm Bahnhof so ein Haus, da war früher ein Schlachthof. Und da steht heute so ein Bürgerhaus und ein Schwimmbad drauf. Schwimmbad. Vor allem auch drauf. Ja, kommen auch die. Ja, da kommen auch viele deutsche Kakerlaken raus. Ja. Meine, alle 6 Monate machen sie das Haus leer für eine Woche. Dann wird gesprüht mit Gift. Dann machen sie es. Ja, aber das in dem Artikel. Dann dauert es 2 Tage, bis die ersten Viecher wieder auftauchen. In dem Artikel steht halt wirklich, ist schon ein bisschen apokalyptisch, ne? Dass sie versucht haben, mit verschiedenen Pestiziden monatelang da auf die loszugehen und dass es im Endeffekt nichts gebracht hat. Also das könnte gut sein, und das sagen sie am Ende, glaube ich, auch, dass wir in Zukunft vielleicht dann wirklich so Einsätze haben werden, wo wir dann alle aufgerufen sind, die Kakerlaken zu sammeln und die auf große Haufen schmeißen, wo sie dann verbrannt werden mit einem ordentlichen Flammenwerfer. Oder weißt du, also anstatt ist das gut fürs Klima? Ja. Dann vielleicht. Ja. Ne? Oder mit Vögeln, da hat das ja auch mal sehr gut geklappt. Ne? Ja. Also anstatt, dass ich irgendwie dann bei der Polizei aus Spaß anrufe und irgendwie sage, hier, mein Nachbar hat bei sich da eine Bombe am Bau und so, kommt mal bei dem mit dem SWAT vorbei, kann ich einfach sagen, hier, mein Nachbar, der hat da Kakerlakenfarm. Macht mal was Hilfe. Deutsche Kakerlaken. Deutsche Kakerlaken, ja, ich habe gehört, wie die Kakerlaken Deutsch reden, ja. No, ich freue mich schon auf die ersten Filme, die dann sicher bald kommen. Ja, ich meine, da kommt bald der nächste um die Ecke T-Rex. Und sagt, ja wunderbar, Kakerlaken haben doch auch Protein, Nahrungskrise gelöst und ist gut fürs Klima. Das ist, glaube ich, so gewesen in hier Snowpiercer war das doch, ne? Da haben sie doch Kakerlaken gezüchtet und für die arbeitende Bevölkerung daraus diese schwarzen, glibbrigen Barren gemacht. Gezüchtet. Mm. Ist aber schon meinst du Willy Wonka Teil 2? Nee, ich meine Snowpiercer, einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre. Na schön, ich freue mich dann schon auf Godzilla versus Blattella Germanica. Ja, auf jeden Fall. Es gibt da derzeit immer noch eine Möglichkeit, um gegen diese Kakerlaken vorzugehen. Das ist so ein Abamecetin-Gel-Köder, den man dann irgendwie da verwenden würde und der würde einen Teil der Bevölkerung von diesen deutschen Kakerlaken ausradieren. So, wenn die halt eben eine niedrige Ebene an so Immunität hätten halt. Also ich finde, der Tod der Kakerlaken, der bevorstehende, ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Wir müssen nur ordentlich Sibyllin draufschütten und noch ein bisschen Jagobin und Ackermann. Also, ja, aber irgendwie, weißt du, hat das schon was Zynisches an sich, wenn deutsche Kakerlaken nicht vergast werden können. Einfach so. Also ich bin Cockroach Supremacist. Ich glaube an die Unstoffbarkeit der deutschen Kakerlake. Cis-hetero-weißer Kakerlakenmann einfach. Kann man die nicht verändern und aus den Cockroaches Cockroaches machen, die nie machen was gefunden? Mit ganz viel Soja. Dann sterben die alle, ja. Oder man wirft einfach Milkshakes, nach denen in den Beton drin ist. Das geht auch. Wisst ihr was? Was ist, wenn es nicht die Evolution ist, die dafür gesorgt hat, sondern dass Kakerlaken einfach schon genug davon haben, immer verfolgt zu werden und sie einfach kollektiv so einen Hass entwickelt haben auf Pestizide, dass sie nicht mehr greifen, weißt du? So wie bei Warhammer 40k, so mit den Orks, weißt du? So das, was die sich zurechtlegen, ist dann die Realität, so. Die glauben einfach dran, meinst du? Da sterben die noch irgendwie ihre Jungen im Bauch haben und die Jungen überleben das dann. Also so postmoderne Kakerlaken. Wenn ich mich nicht als irgendwie von Pestizid ermordbar sehe, dann bin ich es auch nicht. Stell dir vor, in einer anderen Gender-Dimension gibt es vielleicht einen Film über einen fernen Planeten, auf dem komisch aussehende Wesen leben, die dann von so einem Monster gefressen werden. Deutsche ja, wo Kakerlaken. Ist Monsanto, wenn man sie mal braucht? Hä? Ja, aber weißt du so, ich meine, Deutschland ist ja international bekannt für Qualität und die Kakerlaken sind da auch ein Beweis dafür. Also die Vorgänger von denen sind noch vom alten Krupp persönlich gegossen worden. Hart wie Stahl, zäh wie Leder. Und flink wie eine deutsche Kakerlaken. Ach, Junge. Oh, wunderbar. Ja, Platella Germanica, Uber, alles, sage ich dann. Weißt du, das ist das, this is the future generation identity wants, weißt du. Erwarten Sie, dass ich rede, Kakerlake? Nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie sterben. Wir machen einfach, wir bauen buchstäblich eine Festung Europa aus den härtesten Kakerlaken, die die Welt je gesehen hat. Oh. Okay. Nee, aber eigentlich, ich verstehe das nicht ganz, man kann die Dinger doch essen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen dann so einen Teufelskreis machen. Wir brauchen dann Kakerlaken fressende Schlangen und dann Schlangen fressen. Und am Ende bauen wir so ein großes Brett mit einem Nagel drin, dass wir uns selbst damit auslöschen. Wisst ihr was? Der Witz dabei ist halt einfach, dass wir dann so wirklich sagen können, hier Soylent Green is Cockroaches. So, ihr habt halt gedacht, der VW-Käfer wäre irgendwie so ein kleiner Witz VW-Käfer gewesen. Ne? Ja. Also, radioaktiv sind die Dinger ja irgendwie schon in der Lage zu überleben, so ein Terrarium, so ein radioaktives. Jetzt kann man die auch mittlerweile nicht so einfach töten. Ich kann es schon zerkauen, ich werde es halt nicht essen. So, warum soll ich hab beim ersten Mal erstmal Battlestar Germanica gelesen. Was ist falsch mit mir? Tja, schabt die Kakerlaken ab vom Hammer und zerschmettert den Kulturmarxismus. Ja, ne, geht in den Wald, da gibt's auch Kakerlaken und vielleicht hört ihr ganz in der Ferne, dass sie Deutsch reden. Dann wisst ihr, ihr seid zu Hause. Bettlaken statt Kakerlaken, sag ich nur. Hä, wenn du einen Kakerlaken hast, dann gehst du hin in die Reinigung und die waschen das. Jetzt musst du auf lachen. Ich hab ein Kakerlaken, ein deutsches Kakerlaken. Okay, in diesem Sinne. Ja, schön. Geht in den Wald. Wiedersehen. Die Welt war auf neuer Platz für Bundestagsdebatten und Kakerlaken. Zerschmettert, was ihr Kakerlaket. Wasch da los. Gute Nacht, Leute. Danke fürs Dasein. Schmettern. Yeah.